Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Hier ist Guten einer. Abend. Hallo. Ja, schon wieder eine Woche rum. Jo. Wieder eine Woche rum. Ja, schönen guten Abend. Und noch 2 oder 4 Wochen, Monate harten Lockdown, dann könnt ihr auch wieder mal rausgehen. Jetzt noch einen Kraftanstrengungstrieben und dann Könnt ihr Weihnachten schon wieder mit euren Lieben verbringen? Nur noch ein paar Monate. dann haben wir den Genau, wir schaffen es. Die Kulturmarxismus. Kurve muss flacher werden. Wir sagen nicht, welches Weihnachten. Also ob 22 oder 23. Aber Weihnachten. Fühlt ihr euch auch so gut geschützt? Ja. Ja, vor allem, wenn alles mit der Nachverfolgung begründet wird, die nicht mehr klappt oder so. Fast so gut wie die Pressefreiheit. Ja, ich weine mich jeden Abend in den Schlaf vor Freude. Wie kommt das denn? Ah ja, wegen der, ja, deswegen. Also, im Schutz, ja. Ich fühle mich so behütet. Das ist cool. Fast wie auf Heroin. Ich meine, Deutschland ist quasi ein einziger Safe Space. Ich meine, ist doch so, oder? Ja, that's German Safe Space. Ja, aber zu Hause ist es immer noch am schönsten. Auch draußen war auch ganz nett heute Nachmittag. Ist gefährlich. Gefahr. Ja, genau. Ach, wird doch erst ab 21 Uhr gefährlich. Stellen Sie Vorher sich mal vor, da stimmt, ja, hustet jetzt einer einen stimmt. Baum an und dann geht jemand anders dran und hält sein Auge an die Stelle. Infiziert er sich sofort. Ne? Das muss man aufpassen. Ja, also die Pressefreiheit bei Facebook. Hier der Herr überall vom, was hab ich was gesagt, Bundesnachrichtendienst. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme, aber Journalistenband oder so, ne? Deutscher Journalistenverband, ja, genau. Hat auch was mit Nachrichten zu tun, ja. Der hat jetzt eine Sperre kassiert bei Facebook. Und zwar hat er hier einen Beitrag geteilt. Mal gucken, ob ich das Bild hier auch nochmal groß bekomme. Ah ja, genau, da haben wir es. Und zwar ist das hier von T-Online ein Artikel gewesen. Kölner Musiker sieht sich als stolzen Zigeuner. Und was da natürlich passiert sein wird, ist, ja, einfach ein Match auf das Wort Zigeuner. Und Zigeuner ist Hassrede. Deswegen haben wir hier da einen Beitrag Verstoß gegen unsere Gemeinschaftsstandards zur Hassrede und Beleidigung. Sagen wir Ja. am besten auch lieber das Z-Wort jetzt, ne? Ja, also das ist ja wieder so dieses Ding, ne? Also es gibt ja da wohl diese Gruppe von Leuten, die nicht diese Sinti und Roma sind und die dann meinen, dass dieses Zigeunerwort eigentlich passt für sie und okay ist. Aber ja, ich meine, ist ja nicht so, dass Hatte das es. der Massengeschmack hatte doch so ein Streitgespräch sogar von Sinti und Nee, Roma, Streitgespräch glaube ich nicht, der hat aber Okay. so ein Video darüber gemacht, ja. Ja, das auf jeden Fall. Ja, die sind also sich auch nicht einig geworden am Ende, das ist so richtig. Meine ich Und jedenfalls. ja, also, aber es ist ja nicht so, dass tausend ein Journalist irgendwie jetzt gerade in letzter Zeit irgendwie so getan hätte, als wäre irgendwie dieses Zigeuner-Ding irgendwie so eine der schlimmsten Beleidigungen überhaupt oder so. Und definitiv Hassrede und was weiß ich nicht was. Und Ja, ist ja, übertrieben, da muss man sich ne? nicht Übertrieben. wundern, wenn dann hinterher mit diesem ganzen Druck halt irgendwelche Netzwerke sich denken, ja, dann machen wir hier halt jetzt unsere Liste von Pfui-Pfui-Wörtern und das ist ja ein Pfui-Pfui-Wort, haben wir jetzt etabliert. Und dann löschen wir halt einfach alles weg, wo darüber geredet wird. Und dann haben wir ja unsere Ruhe. Hass besiegt und so. Und diesmal hat Aber es ist eine sie Liste, die wird nur länger, nicht kürzer, ne? ja. Ja, das auch noch, ja. Ja, aber wir schreiben die immer wieder an die Scheune. Die kann jeder Und finden. Schön finde ich auch, dass jo, auf dem kannst du Bild im nachlesen da, Hintergrund, jo. auf dem Bild im Hintergrund war noch das Plakat zu denen, auf dem Zigeuner-Festival stand. Genau. Das finde ich auch ganz lustig, so als nebenbei. Das heißt dann ab nächstes Jahr irgendwie Festival nach ungarischer Ja, Art. was wir da halt eben auch sehen ist, das ist wohl ein Musiker. Ja, steht ja auch Kölner Musiker. Und ja, also ich meine, selbst wenn das jetzt keine Bezeichnung irgendwie für eine Gruppe von Menschen wäre, dann würde es ja immer noch Okay, das halt als Eigenname für irgendwelche Musikrichtungen oder weiß ich nicht was zu verwenden. Also. Zum Beispiel, aber er jetzt Nein, auch nein, mit nein, du seiner. darfst das nicht mal als Soße verwenden, hallo? Er mit seiner eigenen Bezeichnung hier, wie ist er jetzt, soll ich sagen, ist das so eine benachteiligte Gruppe und wird dann auch noch aus dem Diskurs gelöscht. Also ist eine doppelte Diskriminierung praktisch, ne? Er darf sich selbst nicht nennen, wie er möchte, sozusagen. So könnte man es auch noch sehen, ja. Das gehört auch dazu. Und selbst wenn das jetzt eine Diskussion darüber wäre, ob das Wort Zigeuner in Ordnung ist oder nicht oder so, dann müsste man es ja immer noch verwenden, um darüber reden zu können. Und ja, das Tatsächlich. ist halt eben auch das Problem von diesem ganzen Kram, von wegen, ja, wir einigen uns jetzt einfach auf die Pfui-Pfui-Wörter, die man nicht sagen darf, was sie ja immer meinen, so, ne? Und auch dieses ganze Gerede von, ne, das wird ja immer so getan, als wäre das alles eindeutig und total klar und man müsste jetzt einfach nur zur Tat schreiten und was tun, Ja. so, weil die Aber es wachsen Leute. ja auch neue Leute nach, dann muss man denen das neu erklären. Und das geht dann ohne die Wörter schlecht, das sehe ich auch so. Das auch, ja, weil ja die Leute ja auch alle leiden, ne, das kennen wir ja, das alte Problem. Es hat jetzt 5 Minuten gedauert, bis ich darauf wieder gekommen bin, aber ja, so ist es halt, ne, das ist ja so das ewige Thema eigentlich im Moment, ne? Man meint dann irgendwie so, man hat jetzt irgendwelchen Leuten geholfen, die ja unglaublich leiden. Und das hat man aber nicht. Man hat nur gemacht, dass man sich da jetzt nicht mehr drüber unterhalten kann. Oder nicht drüber unterhalten kann über irgendwelche Leute, die diese Bezeichnung jetzt nicht furchtbar finden. Und ja, also, und ich sag mal so, also wir unterhalten uns tausendfach darüber, wer irgendwie sich wie mit welchen komischen Fantasiepronomen irgendwie benennen darf. Und wenn sich jetzt hier irgendwelche Musiker hinstellen und sagen so, wir sind Zigeuner, dann ist es aber wieder verkehrt, oder wie? Und dann ist es aber nicht schützenswert, weil das andere Leute, die dann sagen, nee, so sehe ich mich nicht, dann irgendwie verletzt oder was, also jetzt wirklich irgendwie in der Art und Weise, dass sie es nicht hinnehmen können und dass es gerechtfertigt wäre, da irgendwie beizugehen und zu sagen, wir kümmern uns jetzt hier aktiv irgendwie darum, dieses Leiden der Leute da zu beheben. Ja, Also. wenn man jetzt von außen guckt, dann denkt man vielleicht auch auf so einer Liste mit verbotenen Wörtern, dann eben auch schlimme Wörter oder so und nicht so was, ja, Profanes wie Zigeuner eben. So. Ja, es ist schon Penis oder wirklich sowas. traurig, ne? Ja. Da versuchen die Zigeuner den Begriff quasi zu reclaimen und wieder positiv zu besetzen. Geht Aber nein, nicht. nein, nein, Wird nicht da kommt die zugelassen. Intersektionale und fragt, wo kommst du denn her? Und dann ist alles Ende. Ne? Ja, Weil genau. Zigeuner ist das schwierig zu beantworten. Also Ja, die Sperre, von genial. der ihr redet, die ihm drohte, die ist dann gegriffen und auch der Journalistenverband, dem er vorsteht, hat ja auch gesagt, genau davor warnen wir immer wieder. Die Algorithmen und automatischen Sperren von Facebook und Co. sind Gefahren für die Pressefreiheit. Ja, naja, das auch, ne? Aber da hört es ja nicht auf, lieber Ja, Journalistenverband. Facebook muss auch Aber nicht unbedingt nachbessern, finde ich, sondern an eher anderen der Staat Stellen, oder so, ne, der Gesetzgeber. habt ihr auch die Postings vom Journalistenverband gesehen, die sich darüber aufregen, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Leute als Goldstücke bezeichnet oder so? Oder habt ihr, also dass das irgendwie nicht erlaubt sein darf? Oder habt ihr die Postings vom Journalistenverband gesehen, dass irgendwelche Formulierungshilfen, sogenannte von neuen deutschen Medienmachern irgendwie die Pressefreiheit gefährden oder so, weil die irgendwelche Sachen einschränken wollen und oder nicht mehr wollen, dass man über Clankriminalität redet oder solche Dinge. Also ich habe die irgendwie verpasst. Ist auch gut. Aber das ist halt das Ding so, ne? Die meinen halt wirklich irgendwie, das würde gehen. Also halt eine Art und Weise, das irgendwie zu regeln, wo die halt immer halt glücklich sind, aber ja, die halt immer glücklich sind und die richtigen Sachen nur verboten sind und die guten Sachen nur erlaubt sind und so weiter und so fort. Das wäre fast schon eine Aufforderung zum Spielen, sozusagen, was da noch möglich ist und was nicht oder so. Also an solchen Grenzen kratzen die Leute noch immer, was erlaubt ist. Es scheint ja nicht so schwer zu sein, an diese Grenzen zu Ja, stoßen. das ist offensichtlich ziemlich einfach, ja. Ziemlich einfach sogar mittlerweile, ja. Oh, Gorka. Oh, Gorka Gorka. never dies, oder was? Doch, Gorka ich habe kommt heute gesehen. zurück, vielleicht irgendwann. Ich Das glaube, ist der so Hulk Hogan muss nochmal kommen mit dem Body Slam und die Sache ein finishen. Respawn dann. Ja, das war ja der Grund, was du gerade ansprichst, dieser Hulk Hogan Prozess mit Unterstützung von Peter Thiel, gegen Gorka wegen des veröffentlichten Sextapes von Hulk Hogan. Hat damals ja Gorka das Genick gebrochen und seitdem hat es ein paar Mal mehr oder weniger erfolglos versucht, sich wieder zu etablieren. Irgendwann, wann war das? Genau, 2019 hat man das Projekt dann gestoppt, auf undefinierte Pause gedrückt und alle Leute rausgeschmissen, die bei Gorka noch beschäftigt waren. Jetzt will sich immer noch keiner auskotzen, wann Gorka denn jetzt zurückkommt, aber es wird definitiv dran gearbeitet. Ja, bin gespannt. Also eigentlich der Mann, der dafür eingestellt war, das zurückzubringen, hat seinen Job nach einem halben Jahr wieder hingeschmissen. Also rund läuft es nicht, aber sie wollen mit aller Macht. Stell dir vor, du hast irgendwie ein kaputtes, vollgeschissenes Dixie-Klo geerbt und du gibst dir so eine Mühe, dass das irgendwann wieder irgendwo stehen kann auf einem Festival. Ja. Anstatt dass du es einfach entsorgst. Weil es eklig ist und stinkt. Wie war das? Gorka bedroht Leben, ne? War das? Oder wie war der Spruch von dem? Ja, Typen oder zerstört Leben. Ich weiß es nicht. Zerstört genau. Gorka zerstört Leben, genau. Das ja, war. Man kann ja vielleicht nochmal in die Vergangenheit ein bisschen. Wir haben schon lange nicht mehr über die geredet und es gibt ja einige Leute, die uns noch nicht so lange zuhören. Also erstmal dieser Name Gorka, ne, das englische Wort bedeutet auf Deutsch Gaffer. Und das war auch so im Endeffekt das, was da betrieben wurde. Also die hatten sich ja mit dem Peter Thiel angelegt, indem sie ihn geoutet haben als homosexuell damals. Das so hat das angefangen mit der Fehde, die der Peter Thiel gegen dieses Gorka-Ding da irgendwie gefahren hat. Und dann haben die ja alle möglichen Boulevard-siffigen Dreckskampagnen da gefahren, aber waren auf der anderen Seite halt auch super progressiv unterwegs. Also ganzen Feminismus-Kram und so. Diesen Feminismus-Ableger von denen gibt es auch, glaube ich, noch Jezebel, ne? Aber habe ich schon lange keinen. Ignoriert wahrscheinlich jeder weg mittlerweile. Oder gibt es sie nicht mehr? Ich glaube, Jezebel gibt es noch. Kotaku gibt es ja zum Beispiel auch noch. Ja, gibt es auch noch, genau. Ja, Kotaku war ja quasi dieser Gaming-Kultur. Ableger von Gorka und ja, halt auch eines der progressivsten und wir scheißen auf die ethikmäßigsten Sachen da in der Gaming-Branche und deswegen halt eben auch eines der zentralen Übeltäter in dieser ganzen Gamergate-Kontroverse. Ja, und so hat man da auch von erfahren. Und die hatten ja auch mal so Sachen gemacht, dass sie da irgendwelche Leute zu aufgerufen haben, irgendwie quasi live da irgendwie reinzuschreiben, wo sich irgendwelche Berühmtheiten aufhalten. Das war ja auch mal so ein Ding, was sie da irgendwie hatten. Das nannte sich Gorka Stalker. Und auch eine total, ja, presseethische, wunderbare Angelegenheit. Ja. Aber das alles hat nicht dazu beigetragen, dass die irgendwie nie von irgendwem zitiert wurden. Die wurden ganz viel zitiert, also von irgendwelchen deutschen Medien auch. Das war da relativ beliebt, den Quatsch, den die da irgendwie verzapfen, da auch nochmal irgendwie dann nach Deutschland zu übernehmen. Ja. Und dann ja, wie waren ihre Hüllen? Lassen Sie mal ungern fallen, ne? Irgendwelche Firmennamen oder ja, manchmal auch irgendwie Konstrukte mit GmbHs oder AGs dahinter. Das hatten sie mir gerne aufrecht, so, weil sie glauben, da wäre ein eigener Wert drin. Aber ja, ob das so ist bei Gorka, kann man auch mal hinterfragen. Ne? Scheint ja doch wieder nicht so richtig zu klappen. Naja, dann macht irgendwer eine Umfrage, fragt, wie viele Leute kennen Gorka, da erinnern sich dann irgendwie 10 Leute dran und da drin sehen die halt Potenzial. Ja, genau. Deswegen ist das noch was wert. Das ist ja nichts außer dem Namen im Moment. Arbeitet ja niemand da und veröffentlicht. Wie mit Commodore oder so. Ne? Alle lieben Gaffer, ja. Ja, Gorka hat ja, halt im Endeffekt drei Sachen miteinander kombiniert. Die Clickbait-Angelegenheit, die Breitbart etabliert hat. Das, was Daily Mail macht, dass sie für Artikel zahlt. Und halt den Boulevard-Journalismus von TMZ mit bezahlten Influencern. Und ja, über Breitbart regen sich alle Leute immer wieder auf, aber Gawker wird halt nie als Negativbeispiel angezogen, obwohl die eigentlich noch viel negativeren kulturellen Impact hatten. Ja, aber halt mit dem Linksdrall, ne? Das, weil vor allem immer das war, wenn in Gawker irgendein Artikel erschienen ist, dann haben andere Journalisten ihre Artikel darüber geschrieben mit Referenz darauf, weil das ist ja ein etabliertes Nachrichtenoutlet und denen kann man vertrauen. Das ist halt wirklich zerstörerisch gewesen. Ja, genau, das meinte ich halt. Ne? Also ich habe das auch ganz oft gesehen, dass irgendwelche deutschen Journalisten sich darauf bezogen haben. Auf Gaffer. Ne? Also. Ja, und unnötig zu erwähnen, dass eine der Hauptquellen über die ganze GEMA-Geschichte und wie furchtbar die war und was für schlimme Hassbewegung das war, auch halt eben Kotaku ist. Also deren Gaming-Ableger der zentrale Kritikpunkt war. Die zusammen, die Gorka und Kotaku, oder was? Ja, das war halt eben der Ableger von Gorka über die Gaming-Community. Okay. Verein. Ups. Wir haben letztens drüber gesprochen, über diesen Maxwell Strauß, den fiktiven Diktator eines afrikanischen Landes, den der Satiriker Helmut Schleich im Bayerischen Rundfunk verkörpert hat und damit halt sich lustig gemacht hat über den Zustand der bayerischen Politik als unehelicher Sohn von Franz Josef Strauß. Ja, und der Bayerische Rundfunk hat sich ja da in der ersten Erklärung hinter ihn gestellt und hat gesagt, das hätte man ja auch besprochen und man hätte gewusst, dass das kontrovers ist und hätte sich dafür entschieden, der Kunstfreiheit den Vortritt zu lassen. Ja, und jetzt heißt es, die umstrittene Kunstfigur Maxwell Strauß als Karikatur von Franz Josef Strauß wird künftig nicht mehr im Programm zu sehen sein. Die BR-Intendantin Katja Wildermuth kündigte im Rundfunkrat des öffentlich-rechtlichen Senders am Freitag zudem eine interne Wertediskussion an. Ach, ich glaube, die brauchen eine intersektionale Plattform im BR, ha? Die haben eine intersektionale Plattform. Ja, die haben sie schon. Aber sie brauchen eine Weile Zeit, sich darüber klar zu werden, dass sie das doch nicht brauchen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das noch passiert. Aber gut, wir werden sehen. Wildermuth. Ich bin ja manchmal gerne ein bisschen optimistisch einfach. Wildermuth hat nun eine intensive Aufarbeitung gestartet. Intern sei viel über den Beitrag diskutiert worden, sagte sie im Rundfunkrat. Der BR habe die Verantwortung, gegen Stereotype und Herabwürdigungen zu wirken. Ihr wisst schon, dass ihr da eine Satire-Sendung produziert, oder? Eine Satire-Sendung ohne Stereotype halte ich für gelinde gesagt unmöglich. Aber ihr wisst das sicher besser. Ihr seid ja Fernsehfachleute. Ich bin ja hier nur ein kleines Licht. Zahlreiche Kritiker, unter anderem im Netz, bezeichneten den Beitrag als rassistisch. Ja, und? Was würde mich das scheren, wenn jemand irgendwas bezeichnet? Ja. Von Blackfacing spricht man, wenn sich Weiße schminken, um schwarze Stereotype darzustellen. Ja, nee. Die Stereotype-Darstellung bezog sich hier auf die genetische Linie von Franz Josef Strauß. Dass der Schwarz ist, ist ja nur ein Zufall. Das hat ja nichts mit... Es ist so schwierig, euch das zu erklären, wenn eure Gehirne nicht so funktionieren. Hat er sich was angemalt, um CDU darzustellen oder was? Nein, er ist der uneheliche Sohn von Franz Josef Strauß, der auf irgendeiner Reise nach Afrika ist der gezeugt worden und ist jetzt halt Diktator in einem fiktiven Land. Oder war jetzt nach der Absetzung durch den Bayerischen Rundfunk, kehrt da jetzt sicher auch dann die Demokratie ein. Es hieß. Ist auch ein bisschen leicht. Bongalo. Die Free People's Republic of Bongalo. Ja, schlimm. Das ist jetzt die Freie Volksrepublik Bongalo. Demokratische Republik. Die Bongalische Demokratische Republik. Ja, Bayern. Ja. Ihr habt kein Stehvermögen offensichtlich. Ihr knickt ja, nun, sofort ein. Der ist auch nicht besser, ne? Wenn Jasmina Kunke oder Marco Mohanwe um die Ecke geradelt kommen, seid ihr sofort dabei. Finde ich gut. Weiter so. Wenn man unbedingt irgendwie alles kaputt machen will, dann weiter so. Tja, die Formulierung, dass sie sich entschieden haben, der Kunstfreiheit den Vorrang zu geben, die fand ich auch besonders schön. Jetzt haben sie sich quasi umentschieden. Kunstfreiheit, das ist doch was. Ja, genau. Das ist doch ein patriarchales Tool. Freiheit bestimme ich. Freiheit ist optional, hallo. Ja, genau. Und eine Option muss man ja nicht immer ziehen. Das ist die Vorurteilsfreiheit, die sie jetzt haben wollen. Das ist auch eine Freiheit, heißt ja schon so. Freiheit ist Sklaverei. Ja, aber ich meine, was soll man denn noch an Comedy machen? Ich meine, Comedy lebt tatsächlich halt von diesen Stereotypen und Klischees, wie du es vorhin schon gesagt hast. Und man darf sich ja schon über sehr, sehr viele Gruppen schon gar nicht mehr lustig machen. Also auf jeden Fall tun das Comedians kaum noch. Und es gibt halt die typischen Hau-drauf-Männer, bei denen es noch erlaubt ist und bei denen normalerweise auch alles erlaubt ist. Ne? Hier CSU, AfD, was weiß ich, BRD, GmbH-Leute. Ne? So, die sind immer gut als Buhmann und da war alles erlaubt. Und selbst da darf man jetzt nicht mehr alles sagen. Also bald ist Comedy, ne? Bald ist Comedy halt nichts mehr außer Parteipropaganda. Hm? Kennst du? Meinst du, der geht noch? Der geht noch. Sieht man das? Sowas wird halt noch gehen. Sowas. Glaubst du wirklich? Ich weiß, ist das nicht auch Stereotyp? Ja, aber weißer Mann Stereotyp. Ach so, du meinst als Negativbeispiel, als Abschreckendes oder wie darf er dann noch? Ja, über weiße Männer darfst du dich ja wahrscheinlich so lange lustig machen, bis du schwarz. Ja. Oh je. Über sich selber darf man das bestimmt machen, sowieso über die eigene Gruppe oder so. Aber gut, was soll das, ich weiß anmalen, das ist auch Blödsinn, ne? Tja, und wann ändert der BR seinen Namen? In? Weiß ich nicht, aber da steht Black, B. Black, steht Black, Black, Black Facing Reality. Black Races. Müssen sie sich umbenennen. Bavarian Races. Oder so, ja. Ja, ich glaube, um sich aus diesem Dilemma zu befreien, kann der BR nur eins machen, er muss sich in BL umbenennen, ne, wie in Black Lives. Ja. Ein Zeichen setzen. Ne? Ja, es gibt ja schon die BLM, hier die Bayerische Landesmedienanstalt. Oh, du hast das Original herausgesucht. Ja, ich dachte. Ich sehe nicht den Sinn von Quotenslots für BIPOC-Marginalisierte, wenn man dann fast nur christlich-atheistische Lightskin-Schwarze mit westlichen Namen komplett deutscher Sozialisierung aus ländlich-bürgerlichem Elternhaus nimmt, sie auf Fotos packt, um dann Diversity zu rufen. Ja, das stimmt ja im Prinzip. Bin ich voll bei dir, Markmann. Bin ich voll bei dir. Einfach aufhören. Hm. Also bis auf das mit dem christlich-atheistischen Lightskin-Schwarze mit westlichem Namen komplett deutscher Sozialisierung. Ach so, Integrierte sollen besser nicht sprechen, weil dann könnte da was Falsches rauskommen. Ja, ne, das Mike? Ist keine Diversity. Kann das Integration sein? Integration ist doch ein böses Wort. Mittlerweile, oder? Es geht wirklich fast zuletzt um die tatsächliche Farbe der Haut. Das ist auch löblich, weil sich die Leute selbst sehen können, aber sich immer nur die angenehme Two-in-One-Kombi in Klammern sichtbar anders, aber von Sozialisierung eigentlich gleichzuholen, ist nicht der Sinn. Es geht um Diversität der Perspektiven. Politische Meinungen. Diversität der politischen Meinungen, Michael. Da redet doch der eine. Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, was er meint. Also er meint ja wohl scheinbar offensichtlich... Magst du mehr Baerbock oder magst du mehr Habeck? Ja, auch mal unangenehm. Nee, Diversität ist, was er einfordert an Diversität, ist halt eben, einmal gibt es diese ganzen Leute, diese christlich-atheistischen und so, die gibt es ja eh schon. Dafür brauchen wir ja dann keine dunklen Leute, sondern die dunklen Leute sollen da bitteschön, keine Ahnung, muslimisch oder so sein. Oder hinduistisch oder weiß ich nicht, was ihm da vorschwebt. Auf jeden Fall... Ja, halt auch von der Ansicht her andere Menschen, wenn sie eine dunklere Hautfarbe haben. Ansonsten ist das ja praktisch egal, ne? Weil dunklere Hautfarbe haben und In der Gesellschaft nicht weiter sonst aufzufallen, ist ja scheinbar auch schon wieder verkehrt und keine wirkliche Vielfalt oder keine Ahnung. Die Leute sind doch weiß, Chris. Ja, jetzt mal ehrlich, die Leute sind doch weiß. Wahrscheinlich. Es geht um Diversität der Perspektiven, politischen Meinungen, sozialen Kontakte, davon sollen wir gerade nicht so viel haben, Malcolm. Sprachen, Blickwinkel auf die dritte Welt, Armut, Migration, Essen, Religionen, nicht um die Diversität der Phänotypen und Hautfarben, die meist eh nur von Milchfarben bis Mokka geht. Wie, warum darf der Lebensmittelanspielungen machen? Wenn der Negerkuss nicht mehr Negerkuss heißen kann, dann kann ich auch nicht über mokkafarbene Leute sprechen, Marco. Das geht nicht. Das muss ja wohl von vornherein irgendwie klar sein. Dieser Negerkuss ist ja eh atheistisch, von daher geht er jetzt, glaube ich, wieder. Das ist ein allgemeines Phänomen. Wenn man sich aktiv schon ressourcenfrei macht und der Diversifizierung seines Unternehmens verschreibt, dann konsequent auch darauf achten, dass es Diversität im soziokulturellen Hintergrund gibt und nicht primär im Hauptton und sonst im Hautton und sonst alles ähnlich. Also, wie stellst du dir das vor, Marco? Kommt dann der Typ zum Bewerbungsgespräch zu dir nach Hause für einen Tag und lebt mal mit euch und guckt mal, wie dein soziokultureller Hintergrund ist oder was? Oder wie stellst du dir das genau? Kriegst du irgendwie einen Zettel von deiner Moschee? Herr Ohanwe war die letzten 4 Freitage immer dabei und kann als Muslim gezählt werden? Oder wie läuft das? Ja, ich finde, er hat vor allem am Anfang doch auch selbst gesagt, dass da irgendwie, dass ihm die nicht dunkel genug wären oder sonst was. Und jetzt sagt er, darum ging es ihm aber nicht. Ja, die sagen ja immer solche widersprüchlichen Sachen. Das fällt mir schon gar nicht mehr auf. Ja, ich wollte es nur angemerkt haben. Es nervt mich mittlerweile, wie sich etliche Unternehmen vornehmlich Kids schnappen, die sich nie groß als afrikanisch-migrantisch gefühlt haben, mit null kulturellem Fremdbezug, die komplett deutsche Codes von zu Hause kennen, um sie dann als Diversity zu verkaufen. Dieser Hass, oh Gott, wie schlimm. Dieser Hass, von der Rede, der in dir drin steckt. Und vor allem, der glaubt, das mit der Wurst oder so. Außerdem, was er da jetzt anmeckert, das ist ja im Prinzip genau das Gleiche, wie hier diese ganzen Leute, die sich alle über jede Reklame aufregen, wo man halt vorher schon weiß, dass die sich dann dahingesetzt haben und sich gedacht haben, so, ja, okay, wir brauchen jetzt einen von jeder Tierart hier irgendwie in Anführungsstrichen. Also das muss jetzt irgendwie durchdiversifiziert werden und da dann halt auch wirklich nur oberflächlich irgendwie gucken. Alle repräsentieren. Und da gibt es ja dann auch alle möglichen Leute hier wie den Oberbürgermeister von Tübingen, der ja auch irgendwie dieses Meme dann mit was, welche Gesellschaft soll das abbilden, da mal quasi geschaffen hat. Das war, glaube ich, eine Werbung von der Bahn, über die er da gesprochen hat. Und ja, ich finde es auch ziemlich nervig und so, und weil es halt eben wirklich auffällt, dass die Leute da explizit halt nachschauen, so nach dem Motto, da muss immer irgendwie einer aus dem asiatischen Raum mit dabei sein und einer mit dunklerer Haut, ne, und ausreichend Frauen und so und dieses ganze Zeug. Und das merken die Leute einfach, dass das so konstruiert ist, und dann finden die das blöd. Das heißt aber nicht, dass die Leute diese Menschen, die da wirklich abgebildet sind, dann persönlich auch irgendwie blöd finden oder so. Sondern man merkt einfach, dass das irgendwie eine Konstruiertheit eben ist, so nach dem Motto, ja, ihr Rassisten da draußen hier, wir zeigen euch jetzt mal irgendwie, wie die Leute hier sind. Obwohl wir das überhaupt gar nicht brauchen, diese Belehrung. Ja, oder anders, irgendwie. Wir machen das lieber so, bevor es einen Shitstorm gibt oder so. Weil irgendeiner fehlt. Ja, den gibt es ja in allen möglichen Ecken und Enden. Nur, dass sie sich bei dem Shitstorm über ihre konstruierten Überrepräsentationen, da können sie sich ja dann auch hinstellen und sich einen drauf einbilden, so nach dem Motto, ja, hier sind ja nur die Rechten, die sich drüber aufregen und so. Aber im Prinzip macht er hier dasselbe. Er richtet sich auch drüber auf, dass die Leute dabei gehen und nur gucken irgendwie so, ja, wir brauchen jetzt noch irgendwie wen, der eine dunklere Hautfarbe hat. Nur was er hier halt eben fordert, ist dann halt eben nicht, dass die dann alle weiß sind, sondern er fordert halt eben, dass das alles richtige Schwarze im Endeffekt sind. Also quasi welche, die ja auch dann im Kopf Afrikaner sind oder so. Weil ja, das halt Schwarze mit beiden wählen würden, ne? da frage ich halt wieder, wie willst du das messen? Wie soll das Unternehmen das messen, ob sich jemand groß afrikanisch oder migrantisch gefühlt hat? Ob er kulturellen Fremdbezug hat, wie die Codes im Elternhaus aussehen. Wie soll das Unternehmen denn wissen, Malcolm? Malcolm kommt vorbei und das muss auch auf der Reklame hinterher sichtbar werden. Malcolm kommt dann vorbei und steckt jedem so ein Knochen durch die Nase. Wie beim Helge und seiner Völkerschau. Damit wir auch alle wissen, dass es kein christlich-atheistischer quasi Weißer ist. Alter Schwede. Das ist den Mixed-Leuten gegenüber unfair, weil sie sich einfach null unterscheiden vom weißen Deutschen. Außer, dass sie Rassismus erleben und weil es suggeriert, sie hätten diese Förderung nötig, was sie nicht tun, wenn es andere, fremdere Menschen tatsächlich benötigen würden. Hat er was gegen Kinder? Er hat was gegen Mixed-Leute. Ja, ich habe auch, also das kommt mir langsam rassistisch vor, was der da redet. Also, Mixed-Leute. Also die erleben Rassismus, aber sie haben keine Förderung nötig. Also er findet es gut, dass sie Rassismus erleben. Also ja, ich würde sagen, ja. Woher weiß er denn? Nazi confirmed. Das sieht er an der Hautfarbe, sieht er, ob jemand Förderung nötig hat, oder was? Ja, Nazi confirmed, ne? Muss er nicht den Schädel erst nachmessen und gucken, ob das auch passt. Menschen mit anderen Hauttönen sind nicht schlechter und brauchen auch nicht per se mehr Starthilfe, das hast du eben aber behauptet. Menschen aus vermeintlich fremden, sozial abgewerteten kulturellen Backgrounds, Leute ohne Kontakte mit ärmeren Eltern, Leute, die arg viel Rassismus erfahren, die brauchen Förderung. Ja, guten Tag, Herr Ohanwe. Schön, dass Sie sich hier zum Bewerbungsgespräch eingefunden haben. Haben Sie denn in letzter Zeit arg viel Rassismus erfahren? Würden Sie sagen, Sie haben arg viel Rassismus erfahren? Schildern Sie doch mal. Nein, ist egal, ob Sie irgendwie Programmiersprachen beherrschen, Herr Ohanwe. Wir sprechen hier über Ihren soziokulturellen Hintergrund. Oder was? Das geht oft mit der Hautfarbe einher. Aber das sind dennoch zwei unterschiedliche Sachverhalte, derer man sich bewusst sein muss. Deswegen hoffe ich auf den Tag, dass es auch mal mehr deutsche, schwarze Menschen in den Medien gibt, die nicht komplett weißdeutsch aufwuchsen. Ich habe fertig. Weißdeutsch? Okay. Ja. Ich dachte, Alter, Malcolm, nimm vielleicht mal... Oh, da ist doch einer. Den habe ich hier gar nicht auf meiner Zusammenfassung. Mann. Es soll eben nicht um Hautfarbe gehen. Eben hast du von mockerfarbenen Leuten gesprochen, die weniger Förderung brauchen. Aber jetzt soll es nicht um Hautfarbe gehen, Marc. Ja, was soll das nämlich mit Lebenserfahrung? Es geht doch um Fotos, oder nicht? Wie willst du das denn noch sehen? Soll eben nicht um Hautfarbe gehen, sondern um unterschiedliche Lebenserfahrungen, Meinungen, Muttersprachen, finanzielle Hintergründe, unterschiedliche Blicke auf Rassismus, unterschiedliche Schönheitsideale. Was hat das noch mit Jobs zu tun, Malcolm? Da liegt Diversität nicht im Teint. So ist man automatisch bunt. Alter Schwede. Na gut, ich glaube, bei mir ist auch gerade alles bunt. Automatisch, wenn ich da so drüber nachdenke. Alter Schwede, was ein dummes Geschwätz. Ja. Ich würde mal sagen, einfach so machen, wie er sagt, und dann du meinst, wird auch alles alle gut. Regler auf 100 drehen? Und ja, was auch immer er da gerade gesagt hat, aber es wird auf jeden Fall gegen Rassismus helfen. Also lass mal machen. Oder wir fahren. Bei Raumfahren, die kennt zurück. Yes. Wir fahren in den Raum. Nee, die fahren den Raum. Sind da dann auch Gefahren in dem Raum fahren? Und wenn sie jetzt den Raum umfahren, sind sie denen dann umgefahren oder umgefahren? Zumal sie doch in dem Moment überhaupt keine Raumfahrenden mehr sind. Ja, in der Vergangenheit müssen das Raumfahrendere. Raumgefahrene. Ehemals. Ja, Raumgefahren. Ne? Ja gut, dann wäre es dann, sie würden, ne? Das ist irgendwie, Personen. Personen mit Erdumrundungshintergrund. Persons of Space. Ja. Ja, außerdem, ich meine, die waren doch auf der ISS, oder nicht? Waren das denn eigentlich überhaupt gemischt geschlechtliche Gruppen, oder? Keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Ich glaube mittlerweile schon, ja. Da es gibt natürlich auch Frauen, die ins Weltall fliegen, aber ob das jetzt, also ist ja die Frage, ob es hier überhaupt nötig gewesen ist. Ja, aber das erste Ding an der Sache ist ja, weil sie ja immer meinen, sie wollen so genau sein, ne? Also von Raumfahrt kann man bei der ISS eigentlich nicht reden. Also das ist ja noch nicht mal, das ist in der oberen Atmosphäre irgendwie. Das ist noch nicht mal richtig Weltraum. Und die, hier ist nur schlecht Luft da oben, ne? Die fliegen da ja auch nicht irgendwie durch die Gegend, sondern die fallen ja im Endeffekt. Also diese Station fällt ja quasi um die Erde drumherum auf einer stabilen Bahn. Und insofern sind sie eigentlich ja auf die Erde fallende. Und im Endeffekt sie auf diesem Bild ja auch noch. Also, wenn man es so genau nehmen will, was sie immer meinen, diese wunderbare neue Sprache würde alles so genau fassen, dass wir jetzt endlich genau wissen, was irgendwie los ist. Raumfahrende. Und nicht so wie vorher. Ja. Und außerdem haben sie es ja noch nicht mal richtig durchgezogen, deswegen habe ich auch diese Variante hier rausgesucht, wo hier Raumfahrende steht, hier drei Raumfahrer Doppelpunkt innen und ganz unten, was man jetzt hier noch nicht sieht, aber ich mache es nochmal alleine auf, steht auch noch: Nach der Landung wurden die drei Raumfahrer, hier ist jetzt plötzlich die deutsche Version, hätte ich was gesagt, also die, ja, ja doch, ich bleib da mal bei, das ist die deutsche Version in deutscher Sprache, drei Raumfahrer aus der Kapsel gehoben, wegen der Corona-Pandemie erhielten sie sofort eine Schutzmaske, ich dachte schon, Schnelltest, ob da oben irgendein Außerirdischer genau genießt hat oder so. The Andromeda Strain. Die sind so divers, die benutzen sogar verschiedene Schreibweisen. Ja, und jetzt sind es hier die drei Raumfahrer Doppelpunkt innen wieder. Mhm. Jetzt noch mit Sternchen ein und mit Unterstrich, dann sind wir durch. Außenpost Sternchen innen vielleicht. Das ist generell, ich finde, das ist aber wirklich auch, das ist aber wirklich ganz schönes Theater, weil alle Raumfahrenden, die von zurückkehren, ob sie in der Umlaufbahn waren oder weiter weg, kommen sowieso erstmal in Quarantäne. So generell. Ist, so ist das noch so? Standardprozedere. Also nee, ich glaube, die hatten das... Eine Schutzmaske. Also entweder kriegen die generell immer oder... Nee, das ja, stimmt aber glaube ich nicht mehr. Also das war bei den ersten Mondlandungen auf jeden Fall noch so, dass sie da irgendwie ein paar Tage in Quarantäne waren. Aber das hatten sie auf jeden Fall irgendwie aufgelöst. Also, na gut, okay, vielleicht ist das nur bei Wasser... Nee, doch, die meisten sind doch Wasserlandungen. Also ich glaube, die kommen alle in Quarantäne. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Also weil ich hatte mir mal es gab irgendwie so eine 4K hochgerenderte Version von der ersten Mondlandung, die man sich angucken kann. Das war auch ziemlich beeindruckende Bilder. Und da war das halt auch so, dass sie am Ende dann die alle da in so eine Quarantänestation da eingesperrt haben und die da gar keinen Kontakt erstmal hatten zu den anderen Leuten für ein paar Tage. Und da hatte ich das nämlich mal nachgeschaut und also bei diesen Mondmissionen haben sie das auf jeden Fall am Ende nicht mehr gemacht. Und ich weiß nicht, ob sie da irgendwann wieder mit angefangen haben, aber bei den Mondmissionen haben sie es auf jeden Fall bleiben gelassen. Na gut, vielleicht bin ich da zu sensitiv, aber ich glaube trotzdem, sie kommen weiter in Quarantäne. Ja. Ja, und jetzt eine traurige Meldung zum Stand der deutschen Literatur. Warum junge hessische Autoren und Autorinnen gendern? Da haben wir hier diese drei wunderbaren, wo habe ich denn jetzt? Das habe ich mir doch vorhin aufgemacht. Diese drei wunderbaren Literaten. Darf ich mal... Enno, kann ich mal eine Vermutung äußern, warum Alicia die gendern? Alicia und Juan. Okay. Okay. Ich vermute, die gendern, weil sie auf der Frankfurter Schule waren. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Hat einer was von Dammbruch durch Klaus Kleber gesagt? Ganz rechts haben wir Juan Esguse, der Wechsel zwischen Femininum und Maskulinum. Der Autor Juan Esguse hat in seinem zweiten Roman Miami Punk etwas anders gemacht als noch im ersten Buch. Eine kleine Veränderung und doch wurde er bei Lesungen mehrfach darauf angesprochen. Guse verwendet beim Schreiben nicht mehr ausschließlich die rein männliche Form für Personen oder Berufsgruppen wie Ärzte, Lehrer, Bauarbeiter. In der Literatur handhabe ich das so wie im Privaten, dass ich einfach willkürlich zwischen Femininum und Maskulinum wechsle. Beispiel, die Arbeiterinnen gehen in den Hafen, aber die Gärtner bleiben zu Hause, erklärt der Seligenstädter Autor. Ich denke, jetzt sind wir einen ganzen Schritt schon weitergekommen. Wenn alle das machen würden, wäre morgen Weltfrieden, nehme ich vielleicht an. Während des Studiums habe er angefangen, das generische Maskulinum immer mal wieder auszutauschen, weil es einfach so bescheuert ist, wenn man sich einmal Gedanken darüber macht. Klingt nach einer guten Begründung, würde ich sagen. Oh, erst bei Lesungen zu seinem ersten Buch habe er festgestellt, dass er gar nicht mehr so spricht, wie er noch im Buch geschrieben hatte. Da ist mir klar geworden, dass dieser Sprung auch in die Literatur muss. Wenn er seinem kleinen Sohn eine Geschichte übers Baggerfahren vorliest, lässt er mal den Baggerfahrer und dann wieder die dazu gedichtete Baggerfahrerin den Sand wegschaufeln. Inzwischen geht mir das ganz natürlich von der Hand. Das Kind ist noch verwirrt, ne? Ich würde sagen, das normalisiert ja sexuelle Gewalt eigentlich, wenn die da rumbaggern. Oder sehe ich das falsch? In ihren Büchern versucht die Frankfurter Autorin Alicia Z. möglichst genderneutral zu schreiben. Das bedeutet, statt Studenten und Studentinnen, das wäre männlich und weiblich gegendert, verwendet Z das Wort Studierende. Nicht jede Person ist männlich. Hat die jetzt ihren Namen auf Z verkürzt, weil sie vorher Zigeuner mit Nachnamen hieß, oder wie? Das kann gut sein. Nicht jede Person ist männlich oder weiblich. Es gibt auch was dazwischen, begründet Z ihre Entscheidung. Gerade weil ihr jüngstes Buch, Not Your Type, die Geschichte eines Transcharakters behandle, sei eine Sensibilität für die Sprache so wichtig. Über den Vorwurf, genderneutrale Sprache zerstöre die Literatur, kann sie nur lachen. Meine Bücher sind nicht weniger literarisch als andere, nur weil ich versuche, genderneutral zu schreiben. Tja, und wann wird sie gecancelt? Weil ich meine, das Thema, ich meine, das ist ja sowieso ein Minenfeld. Ja, wenn einer merkt, dass die Leute das dann nicht kaufen oder so, vielleicht deswegen. Nö, ich denke mal, das werden die Leute wahrscheinlich kaufen und dann wird man ihr vorwerfen, dass sie ja totale Cis weißt du doch gar nicht. Frauenperformerin ist. Oder weißt ist das nicht die Dame in der Mitte? Das ist doch die Dame in der Mitte, oder nicht? Ja, aber weißt du doch trotzdem nicht. Doch, das weiß ich. Das sagen mir irgendwie diese roten Wänkchen, die sagen mir das. Und diese langen Haare. Dein Sexismus ist schwer erträglich. Das gewinnende Lächeln. Was sagen mir das? Alicia Z. wünscht sich eine bewusste Auseinandersetzung mit der Thematik. Sie selbst frage sich auch oft am Ende einer geschriebenen Seite, wieso sie einen Sanitäter und keine Sanitäterin verwendet habe. Genderneutrales Schreiben sei eigentlich gar nicht so schwer, allerdings gibt es noch nicht für alles das richtige Wort, aber vielleicht kommt das ja noch, sagt sie lächelnd. Und dann kommen wir zu Enno Puhvogel, hier ganz Enno Liedtke, ganz links. Enno Liedtke hat ein geschlechtsneutrales Kinderbuch geschrieben. Das fängt damit an, dass in seinem Buch Sterne im Kopf Kopf. Hier kommen, oh kommen, Gott. Kommen nur Sachen drin vor, ne? Keine Leute oder so. Gendersterne im Kopf, oder wie? Das in seinem Buch Sterne im Kopf die Hauptfigur ohne Pronomen auskommt. Ich möchte, dass sich alle Menschen auch jenseits von Mann und Frau angesprochen fühlen. Die Wertschätzung verschiedener Geschlechtsidentitäten wird über Literatur gesteuert, sagt der Marburger Autor. Die Wertschätzung verschiedener Geschlechtsidentitäten wird über Literatur gesteuert. Da, du hast deinen 5-Jahres-Plan erfüllt, Enno, hä? Ja, ich würde sagen, die Literatur muss auf 100 gedreht werden und dann geht es auch. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, Kinder lernen sehr schnell. Je früher wir damit anfangen, desto schneller verstehen sie das auch und stolpern später nicht darüber. Sehr schön, ja. Jetzt könnte ich hier wieder Sachen erzählen aus diesem wunderbaren Buch, was ihr unbedingt lesen solltet. Die Raff hat euch lieb. Habe ich die letzten beiden Wochen schon empfohlen. Da geht es natürlich auch um die ganzen Erziehungsdinge, die Frau Meinhof da mit ihren Töchtern anstellen wollte und ja, generell. Aber das ist natürlich die Erfahrung dann von der Autorin, die ja eine von den Töchtern von Frau Meinhof war, was sie da so angestellt haben mit der. Nochmal wieder eine dringende Empfehlung. Also das Buch, ja. In seinem Text verwendet er das Gendersternchen, vor dem sich viele Literaturschaffende scheuen. FreundInnen heißt es da. Aussprache, Freund, kurze Pause, Innen. Ein sogenannter Glottisschlag, wie bei Spiegelei. Können die ja die Buchhände anbieten. Aber ich sage Spiegelei. Eine normale oder eine Gendersternversion. Spiegelei ist doch keine Pause drin. Doch jetzt schon, da ist jetzt eine Pause drin für den Applaus. Ja, es ist ja nicht die Spiegelei. Spiegelei. Spiegelei. Das ist doch eine Pause. Ja, wo ist denn da eine Pause? Das ist doch ein Ding. Aber doch nicht wie bei FreundInnen. Nee, das nicht. Das stimmt natürlich. Das ist eine andere Pause. Das ist doch keine Beschreibung für, wie spreche ich einen Genderstern aus. Das ist richtig. Ich finde das eh scheußlich. Nur eine Annäherung. Ich finde unsere Version viel besser. Also dieses leicht genervte Grunzen. Das finde ich eigentlich genau angemessen. Ja, das ist auch. Ich glaube, das hat auch einen guten. Jetzt haben wir so eine Glocke geschlagen. Also weder das Buch von Enno Puhvogel, noch das von Grinsekatze, noch das von Ich bin so schlau, ich verstehe die ganze Welt. Juan, werde ich lesen. Aber ich bin froh, dass man mich vor den Menschen gewarnt hat. Mars fördert einfach keine hessischen Autoren. Ja. Wir uns jetzt auch als Audio angehört. Hier kann ich selbst mit Lokalpatriotismus nicht unterstützen. Ja. Tja. Naja, Lokalpatriotismus gut, innen, sage ich dazu. Wieder drei so Weißbrote. Was soll ich das meine, ich bin da auch ruhig, weil immerhin hat das ja die Hannoveranerin, das offizielle Duden Verlag, richtig Gendern-Buch geschrieben. Von daher halte ich da mal meinen Mund. Scorpions Sternchen innen. Nein, versuch's gar nicht klein zu reden. Wie alle Leute wissen, kommen die Scorpions aus der Wedemark und nicht aus Hannover. Ja. Alter. Ja, Chat, jetzt mal gut aber die Fische. Wo kommen die Scorpions her? Also, während ich dir jetzt was über Merz erzähle. Die einzige richtige Antwort lautet Wedemark. Ja. Nee, lasst euch nicht irgendwas einreden. Antwortet so, wie ihr das. Ihr könnt natürlich mit literarischer Freiheit könnt ihr jetzt behaupten Hannover, aber das wäre faktisch einfach falsch. Da macht nicht mal jemand mit dem Chat. Verdammt nochmal. Was? Wo waren wir? Ja, beim Herrn Merz, genau. Der ehemalige Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich über gendergerechte Sprache lustig gemacht. Da frage ich mich wirklich, wo sind wir hingekommen? Dass sich Politiker jetzt schon öffentlich über sowas Wichtiges wie Gendersprache lustig machen, das ist wirklich. Also. Auf seinem Twitter-Profil veröffentlichte sein Team am Samstag spöttische Aussagen des CDU-Politikers über Gendersternchen und Co. Grüne und Grüninnen, Frau o Frau statt Mann o Mann, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Mutterland, Hähnchen, Innenfilet, Spielplätze für Kinder und Kinderinnen, Wer gibt diesen Gender-Leuten eigentlich das Recht, einseitig unsere Sprache zu verändern? Krankenschwestern und Krankenschwesterinnen. Finde ich jetzt, also grundsätzlich, den letzten Satz unterschreibe ich. Der Rest ist ein bisschen sehr platt und so, die Hähnchen-Innenfilet. Ich weiß nicht, wie oft ich darüber jetzt schon hätte lachen sollen. Keine Ahnung. Aber, das Internet ist auf Zack. Hämische Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. In unzähligen Kommentaren unter dem Tweet wurde Merz aufs Schärfste kritisiert. Die Autorin Sophie Passmann etwa schrieb, der Witz war 2008 ganz lustig und damit sind sie sich selbst im Vergleich zu ihrem restlichen Weltbild weit voraus. Stark. Die Europaabgeordnete Katrin Langensiepen von den Grünen erklärte, es schmerzt. Und mit Merz dann in so Caps, weißt du? Es schmerzt. Dem haben sie es gegeben, Alter. Der macht keine Witze mehr über Gender. Der ist fertig. Also, ich gehe davon aus. Zuvor hatte sich Merz auf dem Nominierungsparteitag im Hochsauerlandkreis ähnlich geäußert. Laut vorab verbreitetem Redemanuskript sagte er außerdem, wir werden niemandem erlauben, Meinungsfreiheit an Schulen und Universitäten einzuschränken. Und wir sagen auch klar, dass wir in dieser Zeit andere Herausforderungen sehen, als uns damit zu beschäftigen, die Mohrenstraße umzutaufen oder Universitätsarbeiten schlechter zu bewerten, weil die oder der zu Prüfende die Gender-Sternchen nicht richtig gesetzt hat. Der CDU-Kreisverband wählte den 65-jährigen Merz in einer Kampfabstimmung zum Direktkandidaten für den Wahlkreis. Und da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich, wenn ich sowas höre. Das war nicht ernst, also ja, es ist lange überfällig. Und ja, aber du weißt genau, in welche Ecke er gestellt werden wird. Ja, das wird aber, glaube ich, relativ... Die werden sagen, das ist AfD-Sprech, das ist dieses Anti-Gender, ist doch sowieso alles AfD, wissen wir doch. Ja, mal gucken, ne? Also ich glaube eher, dass jetzt die AfD mal ein bisschen schlottern sollte, wenn der Merz sich mit dieser Rhetorik, also wenn er da jetzt die Tür öffnet, für seine Kollegen sich da anzuschließen. Genau. Dann glaube ich ja, eher... Ja, aber unter einem Kanzler Laschet kannst du dir vorstellen, dass so jemand wie der Merz da viel Einfluss auf irgendwelche Entscheidungen haben wird? Das werden oder wir sehen. Fall mehr, als wenn es ihn nicht gibt. Ne? Also, da sitzt er wenigstens da am Tisch, wenn sie ihren ganzen Krempel da verzapfen. Ne? Und genauso auch, wenn der Maaßen da jetzt wirklich in den Bundestag geht, der wird da sicherlich auch nicht nur Freunde haben in seiner Fraktion. Aber das reicht schon, wenn der dann da sitzt und sagt, nee, wir machen jetzt nichts mit der Amadeo-Antonio-Stiftung hier und wenn sich die Leute auf den Kopf drehen, dann machen wir das trotzdem nicht. Und das brauchen wir. Also, und wir haben es ja leider nicht. Also wir haben es, klar, wir haben es in der AfD, aber ja, da können sie halt im Moment noch immer sagen, ja, das ist halt nur die AfD, die das will und die werden auf jeden Fall in die Regierung nicht eintreten dieses Jahr und ja, deswegen, ne, also haben wir ja diese Front, wo alle möglichen Leute immer meinen, man darf dann jetzt nicht gegengehen, weil das ja alles nur rechtsextrem ist. Und deswegen finde ich, das ist eine richtig gute Nachricht aus meiner Sicht. Also. Die Stimmen bei der CDU konnten sich bisher nicht so durchsetzen. Das könnte jetzt ein bisschen anders werden. Ja, erstmal ist ja Wahlkampfzeit, da muss man eben auch gucken, was zieht an Thema. Und ja, außerdem ist der Merz, wie du richtig sagst, glaube ich, schon auch so eine Art Türöffner, kann der sein, ja. Für die anderen. Die FDP, die versucht ja auch immer mal wieder, aber das ist mir alles ein bisschen zu weich gespült. Ja, die versuchen zu wenig, das sehen wir auch nachher noch. Die sind aber auch, glaube ich, intern nicht so klar von ihrer Position. Die CDU ist ja eigentlich relativ klar. Auch ja, bei der letzten Zeit habe ich den Eindruck, die wollen es kritisieren, aber sie fühlen sich intern zurückgehalten. Ja, genau. Ich glaube, sie werden teilweise auch intern zurückgehalten oder kriegen sie nicht durchgesetzt oder so. Ja, toll, dass sich mal ein bisschen was ändert. Das Gespött über Wokeness in Anführungsstrichen ist selbstentlarvend, schreibt hier ein Autor, Herr Soltau, für den Tagesspiegel. Wer sich für eine bessere Zukunft einsetzt, wird schnell als in Anführungsstrichen Woke geschmäht. So wird kritisches Bewusstsein pauschal verurteilt. Ja, und das Ganze, was er hier schreibt, ist natürlich alles so ein im Kreis rumlaufen, aus meiner Sicht. Also das kritische Bewusstsein. Und dann ja, sagt er halt eben auch, dass dieses Wort Woke wohl auch schon in diesem offiziellen Wörterbuch drin steht hier, also diesem großen englischen. Und da halt eben auch irgendwie bedeutet, dass man aufgeweckt ist für die Sachen. Und ja, also das wird alles wahrgenommen, aber dann sind natürlich die ganzen Leute, die jetzt jemanden vorwerfen, er sei Woke, haben natürlich auch Unrecht, weil in Wahrheit ist das ja nur eine bessere Zukunft, für die man sich einsetzt, ist ja nur alles gut. Und ja, kritisches Bewusstsein sind ja auch die Leute, die es verstanden haben, mit anderen Worten, so viel wie, ja, sag uns nicht, wir wären Woke, weil das ist ja nur Schmähen, aber wir sind auch total Woke und das ist auch gut so. Das ist halt der Tenor von diesem ganzen Artikel hier. Also man nimmt es halt wörtlich, dieses Wort Woke, und sagt so, das nimmt sich ja niemand als Selbstbezeichnung in Deutschland, und deswegen ist das halt eben natürlich dann Blödsinn, wenn einer sagt, die Leute wären Woke. Die Bezeichnung Boko Haram, die ja, glaube ich, der Ali Utlu so ein bisschen geprägt hat, kommt ja auch drin vor. Ist natürlich auch ganz furchtbar. Ist ja auch eine Verballhornung von dem Kram. Um halt eben darauf hinzuweisen, dass es viele Leute halt eben übertreiben damit. Und dieses kritische Bewusstsein, das ist ja eine ganz... Wenn es nicht zum Selbstzweck wird, ne? Das kritische Bewusstsein ist ja ganz klar eine politische Geschichte. Ne? Das ist ja, was ich letzte Woche auch schon angesprochen habe. Das ist ja dieses Ding hinter diesen ganzen kritischen Theorien aus den Universitäten, ist ja genau diese Sache, dass man halt eben da nichts gut sehen darf und nichts sehen darf als förderlich und vernünftig und so an der Gesellschaft, sondern man muss ja immer das noch weiter auf die Extreme treiben. Also wenn du dann irgendwelche Leute hast, die sagen, dies, das, jenes ist rassistisch, dann ist es kritisch, das so zu sehen, und wenn jetzt einer kommt und sagt, nee, das ist nicht rassistisch, dann ist es unkritisch. Und du kannst dann halt nur noch wieder sagen, ja, okay, nee, aber die Leute, die jetzt gesagt haben, das ist rassistisch, die sind auch noch Rassisten und nochmal obendrauf rassistisch. Und dann kommt der Nächste und dann darf man nur noch sagen, nee, aber dieses, dass man die jetzt rassistisch genannt hat, das ist auch noch zu wenig, weil in Wahrheit ist dieses Rassistische der Rassismus, noch mehr Rassismus. Ja, man kann alles kritisieren. Ne? Das ist ja das Ding, dass diese ganze Sache ist so angelegt, dass man es immer nur den Regler immer weiter immer nur drehen kann in eine Richtung. Immer heißer. Und das andere Ding eigentlich bedeutet dann wieder, man ist unkritisch, bedeutet mal wieder, man hat es nicht verstanden, bedeutet halt wieder, man ist man will die bestehende Ordnung, die ja, wo die Leute ja drunter leiden, was ja nicht geht, die müssen wir ja überwinden, ne? Die bessere Zukunft muss ja hier erreicht werden. Und deswegen, ne, muss man das ja immer weitermachen und so. Aber ja, darauf natürlich hinzuweisen, dass das eigentlich nur problematisch ist und überhaupt nichts mit Problemlösungen zu tun hat oder so, das ist natürlich einfach nur selbstentlarvend. Ja, was ich aber auch echt witzig finde, ist dieses, wer sich für eine bessere Zukunft einsetzt, wird schneller als woke geschmäht. In der neuen jungen Freiheit würde stehen, wer sich für eine bessere Zukunft einsetzt, wird schnell als Nazi geschmäht. Also es ist schon mal, es kommt ja schon mal vollkommen auf den subjektiven Blickwinkel des Schreibenden an, hier sowas zu schreiben. Das heißt, ich stelle mich im ersten Satz schon voll auf die Seite der Leute, anstatt hier eine fundierte irgendwie an Gesichtspunkten herbeigeschriebene Kritik. Ja, aber Herr Soltau hat halt das kritische Bewusstsein, ne? So ist das halt. Ja, aber kritisches Bewusstsein, ich meine, also wenn man es genau will, sind die ja nicht mehr kritisch, sondern sie verteidigen schon einen Mainstream oder einen Status quo. Genau, sie sind an kritischer Schule oder wie das heißt, ne? An kritischer Lehre oder wie das heißt. Hinterfragt. Ja, aber das Bild vom George Floyd dazu mit dem Demonstranten. Ich meine, man kann alles kritisch hinterfragen, aber das, besser nicht. Ja, das ist das Ding. Also die Kritik der Kritik der Kritik, die da kannst du ja immer wieder betreiben, um das halt noch wieder extremer zu machen und noch mehr das muss ja immer abgewogen von deiner Ideologie da reinzupacken. Das ist was ja das, man hat und was sein könnte halt, ne? So ist es halt angelegt, ne? Also das ist wirklich so angelegt, dass es immer nur noch extremer geht. Ja, da würde ich eben manchmal behaupten, dass in dem das, was angestrebt wird, nicht wirklich besser ist als das, was man hat, oder als das, was auf andere Art sein könnte oder so. Ja, aber das ist ja nicht mehr die Frage, ob das. Ja, das ist aber das doch ist eigentlich ja, die Frage, dass, ob die ja, Abwägung auch funktioniert. Eigentlich schon, aber der Witz ist ja, heute wird ja das, was anders ist, nicht nur als falsch oder irgendwie sowas, sondern es wird ja als Beihilfe zum Mord gesehen, wenn du anders denkst, im Endeffekt. Also wenn du nicht Greta hinterherläufst, willst du ja die jungen Leute von morgen töten und solche Sachen, weißt du? Also es ist schon dieses moralische Ding drin auch. Es ist nicht mehr nur alleine politische oder eine ideologische Geschichte, sondern man versucht es halt auf so eine moralische Schiene zu bringen. Wer das und das kritisiert, ist halt böse. Und nicht nur falsch, sondern böse. Und macht es schlimmer. Was dann wiederum im Endeffekt irgendwann Gewalt legitimieren wird. Ja, das kommt ja aus dem Talmud, habe ich jetzt gehört, ne? Dass von bösen Wörtern auch böse Taten ausgehen würden. Das hätten sie, habe ich, weiß ich nicht, ich habe die Quelle schon gesucht, ob ich es nochmal finde. Wenn ich es finde, reiche ich es nochmal ein. Das hätte im Talmud gestanden. Ja, weiß ich, finde ich eine ganz komische Begründung. Ich würde mal sagen, das ist so alt wie Sprache, dieser Ausdruck, weil es schon immer irgendwie einen gegeben hat, der bis offen gesagt hat, du blödes Arschloch. Dann ist der andere aufgestanden und hat ihm eine gehauen. Ja, also ich glaube, das gibt es so lange wie die Welt, dass dieses Worte aus Worten werden Taten. Ja, Ursachen gibt es auf jeden Fall viele und eine davon ist dann die Behauptung, dass der oder die andere transphobisch ist. Und hier hat in dem Artikel mal einer so ein paar Sachen zusammengetragen, die eben, wo dann behauptet wurde, dass das wäre transphobisch. Ja, soweit ich das verstanden habe, hat das keine zusammengetragen, sondern das ist diese Liste von dieser Person namens Claire. Die hat das zusammengetragen, ne? Die hat das zusammengetragen, ja. Und zwar genderneutrale Toiletten sind transphob. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Dass man Privatsphäre hat, ist transphob. Snapchat ist transphob. NHS ist transphob. Ja, natürlich irgendwelche Präferenzen zu haben, ist transphob. NHS, also das Gesundheitswesen in England, ist natürlich transphob. Oder in Britannien. Prison-Reform ist auch transphob. Ja, ja, ich meine, es gibt zu diesen ganzen Topics gibt es auch jeweils irgendwie einen Artikel. Frauenrechte sind transphob, ja, da ist auch irgendwas verlinkt hier, aber das sind so viele Sachen. Ja, ja, das wurde dann irgendwelchen Vorfall, auch das eben. Ach, Dr. Who ist auch transphob, ja, das ist durchaus richtig. Warte mal, das ist irgendwie merkwürdig. Trans women writing about trans school children ist transphobic. Thinking you know if someone's male or female is transphobic. Was habe ich dir gesagt, Chris? Vorhin bei der Alicia? Was habe ich dir gesagt? Ja, okay, ich bin transphob. Writing books with transgender characters in them is transphobic. Ladies and Gentlemen, war auch transphobic. Ach so, also siehst du, die Dame ist selbst transphober als ich. Gay und lesbian. Schärf mal dein kritisches Bewusstsein hier, ja. Friends is transphobic. The Daily Show is transphobic. The Colbert Report. Cleveland Show. How I Met Your Mother. Family Guy. Dr. British Media. Cupcakes. Chocolate Bars. Airport Security. Mother's Day. Nice Mother Earth. Katina Navratilova. Ich will wissen, warum gutes Wetter transphob ist. Okay. Ach so, dressing for heat can be dangerous, ja, okay. Ja, transphobic, sehe ich auch so. Das hat alles das. Mutter Erde. Megan Murphy. Feminism ist transphobic, endlich. Sorry, the modern remake of the X-Files. The modern remake of Tootsie. Oh mein Gott. When feminism gets problematic. Oh mein Gott. Ach so, weil irgendjemand Perioden gesagt hat, würden Frauen bekommen, ja. Ist so. Investigating the circumstances of child rape is transphobic. Gendering cats is transphobic. Crocodile Dundee is transphobic. Nackte Kanone 33 eintritt ist auf dem Show. Das Schweigen der Lämmer. Jungfrau 40 männlich sucht. Diamonds are forever. Goths Goths sind transphobisch. Schiffe sind transphobisch. Das würde ich mit den Schiffen würde ich gerne wissen, Chris. Nummer 86. Okay. Oh Gott. Die. Was ist das mit den Schiffen? Ja. Schauen wir mal. Na? Spannung steigt. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Man kann es auch mal nicht tot. Oh, wir werden es nie erfahren. Verdammt. Oh. Ja, zu viel Traffic auf der Seite wahrscheinlich. Gehe ich auch von aus. Das wollen die Leute halt heute wissen mit den Schiffen. Ne? Der Chris kennt die Tricks. Ja, der Chris kennt die Tricks. Oh, yeah. Oh, das sehe ich nicht. Landridge Row war Female Ships. Ach so, weil die weibliche Bezeichnung haben, oder wie? Weil, ja, und weil man dann von The Queen Mary als It sprechen würde. It sails into the harbor of Portsmouth. Und so. Ja, also ist das natürlich, das dann hast du She und It und da wahrscheinlich. Ja. How many male owners enjoy taking her for a spin? Mhm. Ja. Und wenn das Schiff vom Stapel gelassen wird, am besten ohne Alkohol und am besten auch kein Glas zerscheppern, weil das ist ja auch wieder... Das ist für die People of Glass ist das, geht das nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dieses Bild sehe, dann denke ich mir Transphobie. Aber wie ist halt das Schiff hier? Ein paar Rohre auch. Vielleicht eine Frau, aber es hat Rohre. Also es ist ja eigentlich... Ja, ich glaube, das behalte ich nochmal offen, weil nachher haben wir noch was mit dem Guardian. Frauensport, ja, der ist heftig transphob, das muss ich auch sagen. Also. Graham Linnan. Ricky Gervais. At least 37,000 people on Twitter are transphobic. Google is transphobic. Und Updates gibt's auch noch, ach du Scheiße. Telling young children their bodies are fine is transphobic. Philosophy is transphobic. Body hair is transphobic. Childhood is transphobic. Any man from women only spaces. That's so good. Facebook is transphobic. Shakespeare is transphobic. Was auch immer pansexuell ist, es ist auf jeden Fall transphobic. Das ist, glaube ich, wenn man alles nimmt, ohne zu gucken. Okay. Das Alphabet ist transphobisch, jawohl. The Pokes und Kirsty MacColl sind transphobisch. Sitting next to someone on a train is transphobic. Und natürlich die Chromosome. Ja, die Chromosomen, wer hätte es gedacht, alles TERFs. Und hier, das sind besonders schlechte Nachrichten für unsere weiblichen Zuschauer, die ganzen 3%. Orgasmus ist auch transphobisch. Orgasmus ist transphobisch, das, also, the word woman is transphobic. Ja. Ist aber Bescheid. Aber wo alles, ist K. Rowling gewesen? Alles. Die ist, das ist von 2019, diese Liste. Da, ach so, okay. Da war sie wahrscheinlich noch nicht erwachsen. Ach ja. Everything. I refuse to stand by while my students are indoctrinated. Präsentiert sozusagen von Barry Weiss, über die wir schon öfter gesprochen haben, die jetzt auch für die Welt, glaube ich, war es, freie Mitarbeiterin ist. Und sie hatte ihren Platz praktisch freigemacht für Paul Rossi. Paul Rossi ist Lehrer. Oder war es an der Uni? Nee, ich glaube, er war Lehrer an der Schule, genau, an der Grace Church High School in Manhattan. Als mein Lehrer ist es meine erste Verpflichtung gegenüber meinen Schülern, aber im Moment bittet mich meine Schule, das Training und die Pädagogik des Antirassismus anzunehmen, von denen ich glaube, dass sie für sie und jeden Menschen, der die Tugenden von Neugier, Empathie und Verständnis fördern möchte, zutiefst schädlich sind. Antirassistisches Training klingt gerecht, aber das ist im Gegenteil in Wahrheit das Gegenteil von dem, für was geworben wird. Es erfordert, dass Lehrer wie ich die Schüler nach Rasse unterschiedlich behandeln um eine einheitliche Front für unsere Schüler aufrechtzuerhalten, werden die Lehrer von der Grace High School angewiesen, unsere Zweifel an diesem pädagogischen Rahmen auf Gespräche mit einem internen Office of Community Engagement zu beschränken, für das jeder wesentliche Einwand zu einer ausstehenden Schlussfolgerung führt. Alle zweifelnden Studenten werden ebenfalls herausgefordert, ihre Ansichten neu zu formulieren, um dieser Orthodoxie zu entsprechen. Was ich schon mal echt krass finde, dass du als Lehrer eine gewisse Ideologie verbreiten musst und sie nicht diskutieren darfst mit deinen Schülern, sondern nur mit dem Office of Community Engagement. Da kannst du dann eine Eingabe machen und die überlegen sich dann, ob sie dazu was sagen. Na, Free Speech, fragen Sie bitte da vorne. Wenn Sie eine Galeere anmelden wollen, müssen Sie zur Hafenkommandantur. Und er sagt halt, dass es die Schüler einschüchtert, was natürlich kein Wunder ist, dass die zu einer Konformität erzogen werden, zum Maul halten und dass halt auch schon Schüler sich an ihn gewandt haben, sozusagen clandestin, so sagen sie mir, dass ich da war, aber ich unterstütze sie und ich denke ähnlich wie sie und ich habe Angst, dass ich aus der Schule fliege, so ungefähr. Also, Er hat dann entgegen der Vorschrift, hat er halt darüber gesprochen mit seinen Schülern, hat gesagt, das sieht er nicht ein. Er macht eine ganz offene Diskussion darüber und hat natürlich dann den entsprechenden Ärger bekommen. Als meine Fragen jedoch außerhalb dieses Forums geteilt wurden und gegen die Schulnorm der Vertraulichkeit verstoßen wurde, wurde ich vom Schulleiter informiert, dass meine philosophischen Herausforderungen den Schülern Schaden zugefügt hätten. Da es sich bei diesem Thema um Leben und Tod handelt und es um das Fleisch und Blut und die Knochen der Menschen gehe. Mir wurde gesagt, dass ich damit nicht dem größeren Wohl und der höheren Wahrheit dienen könne. Noch jemand, der irgendwie eine Sekte im Kopf hat, wenn er sowas hört? Dann gab es einen öffentlichen Verweis. Und er schildert halt, wie er dann durch die Schule gegangen ist und hat aus jedem Klassenzimmer den Lautsprecher gehört, wo es dann hieß halt, wir bedauern sehr, was da letzte Woche passiert ist und es wird nie wieder vorkommen und so weiter und so fort. Wir müssen Gedanken über unsere Gemeinschaft austauschen, bla bla bla bla. Wir müssen hart daran arbeiten, die Geschichte von Rassismus, Sexismus, Klassismus und Meritokratie rückgängig zu machen. Also da wird mir richtig schlecht, wenn ich diesen Artikel lese. Ich habe jetzt nur hier so paraphrasiert und Sachen rausgezogen. Das ist ein recht langer Artikel. Kann ich sehr empfehlen. Paul Rossi. Ich hoffe mal, dass er seinen Job behält oder einen besseren Job findet. Ja. Das ist schon sehr mutig, trotzdem die Schule ihn sowieso schon unter Beschuss hat und so sich hinzustellen und dann einen Artikel mit der Reichweite zu schreiben. Hut ab. Amerika ist ja alles kapitalistisch, da musst du ja nur genug Leute finden, die dann mit dir sozusagen das Business groß genug machen, dann kannst du es eben auch auf eine andere Art aufziehen. Mhm. Und dann gibt es wieder Konkurrenz oder so. Aber meine Schulverwaltung sagt, dass diese Einschränkungen des Diskurses notwendig sind, um die Schüler vor Schaden zu schützen. Mir ist jedoch klar, dass diese Einschränkungen in erster Linie dazu dienen, ihre Ideologie vor Schaden zu schützen, auf Kosten der psychologischen und intellektuellen Entwicklung der Schüler. Word. Sehr guter Artikel. Ja, so ist es. Ja, kommen wir nun zu anderen Kulturrevolutionären hier in Deutschland. Diese Woche gab es ja ein Urteil vom Verfassungsgericht zum Mietendeckel und generell haben sie da ja quasi jetzt befunden, dass weil es diverse Regulierungen gibt über Mieten, auf Bundesebene und das dann quasi kollidiert mit dem, was sie jetzt in Berlin gemacht haben, ist es verkehrt, was sie in Berlin gemacht haben und deswegen wurde das dann als nicht verfassungsgemäß beurteilt. Ja, was jetzt aber quasi noch nicht heißt, wie es ja viele Leute dann verstanden haben, so nach dem Motto, das ist generell Quatsch und geht nicht. Ganz einfach ist es dann doch noch nicht, aber auf jeden Fall hat sich dann hier jetzt so eine Demonstration hier gezeigt, wo hier man so einen kleinen Zusammenschnitt sieht, also mit allen möglichen Tod des Vermieterarchats, entschädigungslose Enteignung, Revolution, irgendwelche Linke natürlich, Linkspartei, marxistisch-leninistische Partei und mittendrin aber auch welche von den Grünen bei dieser Geschichte hier und auch nicht irgendwelche von den Grünen, wie dieser User hier, Martin Hell, wie heißt das? Bei mir ist es klein. Martin Heller? Heller. Ja, okay. Ja. Jedenfalls zeigt er hier auch nochmal, dass hier eine Bundestagsabgeordnete, nämlich die Frau Kenan Bayran und Stadtrat Florian Schmidt von den Grünen da auch mitgegangen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass... Ach, unser Liebling, der Herr Schmidt. Der Mann mit den tollen Punkten. Grüne Punkte waren es, oder wie war das? Und Paletten, die er aufgestellt hat an der Straße, damit die Leute sich da an die vielbefahrene Straße setzen können und so. Kann sein, dass der das war, ja. Ja, das war der Florian Schmidt. Ja, also auf jeden Fall, es waren nicht nur irgendwelche Basismitglieder, sondern halt auch wirklich welche, die bei den Grünen da in Berlin was zu melden haben. Mitten unter Linksextremen natürlich, wobei das halt auch keine Ausnahme ist. Ich habe da auch letzte Woche erst wieder davon erzählt, von den Sachen, die ich hier in Hannover so sehe. Und da ist auch immer alles Mögliche mit dabei, ne? Also. Habt ihr das gesehen mit dem Tweet von der SPD-Tante, die geschrieben hat irgendwie, oh, jetzt kann ich mir meine kleine schnuckelige Zweitwohnung in Berlin nicht mehr leisten, die ich habe, seit ich jetzt in Erfurt arbeite. Genau das wollen die Leute hören momentan. Ja. Ich kann mir meine Zweitwohnung nicht leisten, weil ihr den Mietendeckel abgeschafft habt. Ich halte mir also eine Wochenendwohnung in einer Stadt, in der die Wohnungsknappheit am höchsten ist und trompete da draußen für den Mietendeckel rum, damit ich mir die leisten kann. Das mache ich, weil die Wohnung so schön günstig ist, ne? Super. Ja, genau. Mietendeckel hat irgendjemand geschrieben, fand ich ganz gut. Und sagt den Leuten dann so von wegen, ja, ihr leidet ja auch. Und deswegen machen wir jetzt hier unsere Aktion, ne, weil ihr dann nicht hier herziehen könnt und so, aber gleichzeitig dann auch den Platz besetzen, obwohl man den gar nicht braucht, weil man schon woanders wohnt, ja. Das ist natürlich auch übel, ja. Aber ganz generell halt eben, ne, sieht man halt mal wieder, wie normal das alles schon ist. Und es ist jetzt nicht so, dass sie sich da irgendwelche Leute von den Grünen sich dann hinstellen und sagen so, ja, wir distanzieren uns aber vom Enteignen oder von dem ganzen Zeug. Das machen die ja nicht, ne? Aber auf der anderen Seite erwartet man von jedem, der irgendwie mal was gesagt hat über unsere, dass wir die falschen Leute hier abschieben, ne? Irgendwelche Leute, die gut integriert sind oder so, anstatt irgendwelche Leute, die sich daneben benehmen, da leben wir dann irgendwie mit, ne? Und da musst du dich dann sofort distanzieren von allen möglichen anderen Leuten, die jeden abschieben wollen oder keine Ahnung. Oder wenn du irgendwie sagst, so, die Leute sollen nicht nach Europa gebracht werden, sondern wieder zurück, wo sie aufgebrochen sind oder so, auch aus Seenot gerettet, dann ist das ja bei den Leuten auch schon immer alles so, als würde man sagen, so ja, die sollen alle trinken oder so, ne? Aber hier, da ist das alles egal, weil es ist ja im Prinzip sowieso, ist ja für das Gute so, ne? Leute müssen sich ja ihre Miete da irgendwie leisten können und so. Und der einzige Weg dahin ist ja das einzige Problem an dieser Stelle, also in dieser Problemanalyse, da sind die sich ja auch alle einig, nämlich das Problem ist halt eben, ja, diese bösen Leute, die sich da bereichern und nichts tun und so. Das war auch dieser eine, ach genau, das hatte ich ja, das wollte ich eigentlich auch noch raussuchen, dieser Herr Weiß Bond oder wie der heißt, von der Zeit, der hatte ja auch irgendwie sich drüber aufgeregt über Vermieter und dass die ja nichts tun würden. Und dann hat er irgendwie gesagt so, ja, ich kriege hier so und so viele Nachrichten, irgendwie ganz viele Nachrichten von Vermietern, die mit mir diskutieren wollen. Der Mann ist Journalist von Beruf. Und Leute sagen ihm hier, ich bin Vermieter, so lass mal miteinander reden, dann erkläre ich dir das mal, wo da so die Sachen sind, was ich hier irgendwie mache und so. Und er hat das irgendwie so hingestellt, so nach dem Motto, ja, wenn die ja jetzt hier den ganzen Tag nichts zu tun haben, weil sie ja nur ihre Miete einstreichen und weiter nichts machen, dann haben die ja schön Zeit dafür, hier sich mit mir zu unterhalten, so nach dem Motto, ne? Und das fand ich auch richtig, richtig übel, weil ich meine, das ist so viel Kram da irgendwie, was man da machen muss an Erklärungen hier und Aufstellungen da und was weiß ich nicht, was alles. Und wenn irgendwelche Mieter irgendwelche Problemchen haben, dann gibt es ja auch Sachen, die vom Mietvertrag gedeckt sind, aber es gibt auch alle möglichen Dinge, die da nicht drin sind. So, ne? Was Leute ja auch immer nicht denken, wo, oder wenn morgen irgendwie, keine Ahnung, der Blitz einschlägt und das Haus weg ist, so, ne? Dann kannst du als Mieter auch ja, woanders dann hinziehen und hast dann da, ja, vielleicht dein Hausrat nicht mehr, ist auch bestimmt nicht schön, aber ne, aber es ist natürlich nicht so, wie wenn dir das Haus gehört hat oder so. Also das hat natürlich auch alles seine Kehrseite, so dieses Eigentum. Es wird immer so getan, als wäre das nur so das reine Paradies, so wo man sich mit nichts rumärgern muss. Ne? Und mal ganz abgesehen von diesen ganzen, du kannst ja auch nicht jeden, der irgendwie bei dir dann zur Miete wohnt und sich was weiß ich nicht wie benimmt und die ganzen anderen Leute im Haus regen sich drüber auf oder so, den bist du ja auch so schnell nicht los, ne? Und lauter solche Sachen. Da gibt es ja auch alle möglichen Rechte und so, wo man sich dann nachrichten muss. Und das ist ja auch nicht so, dass man da einfach da nur machen kann, was man will oder so, obwohl es sein eigenes Eigentum ist. Also da gibt es ja schon so einiges an Sachen, wo da irgendwie eingegriffen wird. Eine Menge sogar, ja. Ja, und es wird dann so hingedreht, so nach dem Motto, als wären das einfach nur Leute, die einfach nur, ja, denen die Sachen irgendwie in den Schoß gefallen sind und sich dann so denken, jetzt streiche ich ja einfach meine Knete ein und brauche ja nichts tun dafür. Ja, weil so eine Wohnung, so schlau, dass so eine Wohnung, so ein Haus und so hat ja auch einen Verfall, ne? Und die Miete, die man bezahlt, die geht ja auch nicht rein dafür drauf für Wertsteigerungen so, ne? Also die durch das Wohnen wird die Wohnung ja auch abgenutzt, ne? Und ja, also ich habe zum Beispiel, nachdem mein Vater gestorben ist mit der Wohnungsauflösung, da hatte ich mir auch einen Anwalt genommen für eine Erstberatung, erstmal zu gucken, was ich da jetzt machen muss als Nachfolger dann quasi, weil man tritt ja dann in diesen Vertrag quasi ein, muss sich darum kümmern, dass der dann da, also die Wohnung halt wegkommt. Und mein Vater hat ziemlich lange gewohnt, über 30 Jahre. Und dann wollte ich dann halt eben auch wissen, was ich da jetzt für Pflichten habe und so, ne? Und der Anwalt hat mir halt dann so einiges erzählt auf jeden Fall, was dann da an Dingen dann passiert in so einer Wohnung, wenn da 30 Jahre lang einer gewohnt hat. Ne? Hat mir auch so Tabellen irgendwie gezeigt, mit wie diese ganzen Sachen, also nach wie vielen Jahren irgendwie so Dinge wie Fenster oder Heizung oder irgendwelche Dinge, also wie lange man das halt erwarten kann, dass die irgendwie halten. Ne? Und das ist nicht so lange, wie man denkt, das ist nicht alles ewig. Und im Endeffekt war das dann halt eben auch so, dass die nach der Besichtigung dann Übergabe von der ganzen Wohnung, der Vermieter ganz schön große Augen gemacht hat, was da alles zu tun ist. So, ne? Nachdem da 30 Jahre irgendwie keiner diese Wohnung irgendwie da sich groß mit beschäftigt hat. Ne? Miete wurde pünktlich überwiesen und so, und da hängen die dann jetzt halt mit dran an dem Zeug. Ne? Da hat man dann zum Glück halt aus meiner Sicht zum Glück nichts mehr weiter mit zu tun. Aber ja, die Leute, die das dann da, und das sind ja jetzt auch nicht nur irgendwelche großen Konglomerate, ne? Also zum Beispiel bei mir ist auch nur ein Ehepaar, was hier die Eigentümer sind von der Wohnung, in der ich hier gerade sitze. Ist auch nicht irgendwie ein Riesenbutze oder so, die da irgendwie einfach so alles machen können oder so. Also. Ja. Naja, in Berlin, wie gesagt, da haben sie ja die Wohnungen zurückgekauft, ne? Von der einen Gesellschaft. Die hatten die, glaube ich, gekauft für 300 Millionen, dann fast. Ja, aber da wäre ich vorsichtig. Da wäre ich halt vorsichtig, weil da natürlich jetzt so einiges an Geschichten da irgendwie im Umlauf ist. Also es kann sein, dass das irgendwie geschehen ist, aber ich würde das jetzt nicht als Tatsache hindrehen Ja, wollen. das hatten wir noch nicht irgendwo gelesen, aber ja. Ja. Ja, aber so oder so, ne? Worauf ich halt hinaus will, ist halt wirklich Extremismus, so Anschlussfähigkeit, ne? Wo es ja immer wieder heißt, von wegen alles ist anschlussfähig und so. Aber wenn du hier die Grünen halt eben hast, die damit rumrennen, und die Grünen haben ja eine ziemlich gute Ausgangsposition, um ja Ende des Jahres an der Bundesregierung beteiligt zu sein. Und ja, die SPD ist ja auch offen dagegenüber, sich mit der Linkspartei noch einzulassen. Und also die sind offen halt, ne? Die sind offen mit diesem ganzen Kram. Dieses ganze, es wird immer nur noch gesagt, so ja, hier, das ist hier Freund und Feind, ne? Und wo sie sich ja auch die ganze Zeit drüber unterhalten und immer meinen, so, das darf man nicht denken und so, und Freund und Feind, ja, darf man ja auch nicht. Aber das ist dann immer wieder nur bei den Sachen, wo die dann meinen, dass es falsch ist, aber nicht generell, weil generell ist es ja schon richtig in deren Sinne, so nach dem Motto, dass ja die ganzen, die Schweine da irgendwo sind und das Schweinesystem und das Patriarchale da irgendwie und was weiß ich nicht was, und da ist es wieder scheißegal, so, ne? Da kann man dann einfach irgendwie sagen, so, ja, die Struktur der Gesellschaft und alles halt eben, alles ist ja quasi der Feind, das ist generell die Luft, Misogyny is the air that we breathe, wie es vor vielen Jahren mal gehießen hat, ne? Von irgendwem da aus dem englischsprachigen Raum zwar, aber das ist ja auch das, was die halt meinen, ne? Das ist alles ist irgendwie rassistisch, hinter allem ist irgendwie Frauenfeindlichkeit versteckt, und überall leiden die Leute und überall wird ihnen Unrecht getan. Und deswegen muss man da jetzt halt ganz generell dann gegen vorgehen und gegen diese Feindbilder, die man sich dann da irgendwie überlegt hat. Ja, und ist dann egal so, ne? Hast du halt die Linksextremen dabei, so, ne? Die sind ja auch nur für das Gute im Endeffekt. Und wenigstens sind sie ja nicht rechts, weil das Problem ist ja eigentlich nur rechts, so, ne? Alles andere ist ja nur für das Gute und für den Frieden und für die Gerechtigkeit und ja, gegen diese furchtbaren Schurken hier. Bösen Buben. Ja, und diverse Leute von der FDP haben sich natürlich auch darüber ausgelassen, also haben sich natürlich, da wurde auch gegen geklagt von CDU und FDP in Berlin gegen diese Mietpreisbremse, und der Herr Sattelberger hier, der ja mal Marxist war, tatsächlich, in seiner Jugendzeit in Frankfurt, und der ja dann Vorstand bei der Lufthansa, glaube ich, aber auf jeden Fall auch bei Continental in Hannover, das weiß ich noch, da war er auf jeden Fall auch, und bei der Telekom war er irgendwie Personalratsoberchef irgendwie. Und ja, also dann in der Wirtschaft auf hohen Positionen halt Karriere gemacht hat in späterer Zeit als anfänglicher Maoist und 68er halt. Und der hat halt auch über den Mietpreiskram geschrieben, und da hat ihm dann jemand gesagt, und links ist schlecht, weil, Punkt, Punkt, Punkt, so zum Ausfüllen, und er hat dann gesagt, also derjenige, der ihm das geschrieben hat, ist ein Politikwissenschaftsstudent, und deswegen schreibt Herr Sattelberger, studiere wenigstens deine Politikwissenschaft richtig. Du kriegst jetzt nicht Karriereberatung, sondern Demokratieunterricht, weil ich noch Morde an der Mauer erlebt habe und die Ulbrechtsche Diktatur, von denen sich die Linke nie distanziert, und weil ich linken Videos mit Aufrufen zu Arbeitslagern sah. Das habe ich, glaube ich, auch gesehen. Oder nicht so Ja, lange her. auf jeden Fall, Herr Sattelberger, weißt du, wovon er spricht. Er war selber mal linksextrem. Und ja, aber diverse Leute heutzutage scheinen das noch nicht begriffen zu haben, dass ja, dass nicht per se alles gut ist, nur weil man irgendwie meint, man hätte das irgendwie verstanden, was irgendwie die Schurken sind in diesem Land. Oder generell auf der Welt, und deswegen ist das noch nicht mal wahr, ne? Also, noch längst nicht. Und was sie auch immer meinen mit offen sein nach allen Ecken, und das werden wir auch nachher noch sehen mit Verquickung von Antifeminismus und Antisemitismus und solchen Sachen. Also, Da auch wieder mit dem Buch hier, ne, die Raff hat euch lieb, da wird das auch aufgezeichnet, wie sie dann halt irgendwann von ihrer Verehrung von Mao und Ho Chi Minh dann halt bei den Palästinensern gelandet sind und da dann halt eine ganz stark hier die Juden sind die Unterdrücker, so ne Apartheidsregime, und das ist ja auch heute immer noch dasselbe Thema, ne? Also da hat sich ja auch überhaupt nichts geändert. Und nicht umsonst ist ja dieser Horst Mahler von der RAF-Anwalt und laut der Frau Röhl, die das Buch geschrieben hat, eigentlich der Architekt hinter der RAF. Also das ist aus ihrer Sicht ist er das gewesen. Und der ist heutzutage Neonazi, so, ne? Der ist ja komplett ins rechte Lager gewandert. Ich meine, auch das mit den Israel-Flaggen hätte sich verändert. Das ist, wenn heute auf den linken Demos geschwenkt, oder nicht? Nee. Doch, bei uns ja. Wirklich. Ja, weiß ich nicht, auf welchen linken Demos du da bist, aber ich habe da in Hannover schon andere Sachen erlebt. Ich fand das auch scheiße, aber gut. Da wurde ja auch schon hier dieser eine von den Grünen irgendwie mal angegriffen von so einem Pali-Heini. Also Sven Kindler. Ja, stimmt. Früher sind die Linken mit Palästinensertüchern rumgelaufen und so. Das war auf dieser Demo auch bei den Rechten so. Voll komisch, fand ich auch. Echt verdreht irgendwie. Querfront oder so, ich weiß es nicht. Ja, also da ist man halt auch offen so, ne? Weil dieselbe Sache halt, dieselbe Geschichte von wegen, wer sind die Unterdrücker und wer sind die Unterdrückten, die sie in ihrem marxistischen System haben, die ist halt dafür auch offen, ne? Und das haben wir ja jetzt auch immer noch mit diesen Sachen, dass sie da irgendwie meinen, die Juden werden so privilegiert und so. Da gibt es ja immer noch diese, das hat man ja auch alles dabei, diese Zettel, wo sie da irgendwie das da irgendwie aufschreiben, oder diese Geschichten mit dieser neuen Lehrersache da in Kalifornien. Ich weiß übrigens gar nicht, was daraus geworden ist. Das war ja irgendwie mal so 2 Wochen lang groß überall, hat auch die Barry Weiss irgendwie was drüber geschrieben gehabt in der Welt, und dann ist es darum ganz still geworden. Ich weiß nicht, ob sie das dann ganz still da irgendwie zu den Akten gelegt haben oder so, aber da sollte es ja auch irgendwelche halt kritischen von wegen so, ja, wie weiß sind die jetzt, die Juden irgendwie da, und wie unterdrückerisch sind die dann irgendwie unterwegs oder so, was sie dann da irgendwie meinen. Und damit sind die halt genauso offen für diesen ganzen Kram, und die sind auch genauso offen für den Rechtsextremismus, und die sind wesentlich offener dafür als irgendwelche Jugendliberalen, die man unbedingt erschuten will oder so. Die halt eben diese Matrix von wegen, es gibt nur Unterdrückte und Unterdrücker, nicht haben, so, die sind nicht offen dafür. Aber die Leute, die das meinen, dass das alles nur, die ganze Geschichte immer nur Unterdrücker gegen Unterdrückte ist, die sind offen für jeden Mist. Und die sind offen für Linksextremismus, die sind offen für Rechtsextremismus, und die Übergänge sind da auch fließend. Und das müsst ihr endlich mal einsehen, ihr Leute. Weil sie sich ja, das ist ja irgendwie das, wo sie ihre moralische Überheblichkeit ja ableiten, dass sie irgendwie denken, sie wären irgendwie der Gegenentwurf zum Rechtsextremismus. Vollkommen lächerlich. Mhm. Vollkommen lächerlich. Und das ist ja auch das, was die Frau Röhl in diesem Buch halt eben gut aufzeigt, dass diese ganze Geschichte von wegen die RAF oder 68 wäre irgendwie eine Bewegung gewesen gegen das furchtbare westdeutsche, wir haben uns mit unserer Vergangenheit nicht auseinandergesetzt, Nazi-Regime oder so, ist vorgeschobener Punkt, wie es nur geht. Also es ist ganz klar, dass sie da halt nach Südamerika und so geguckt haben und halt vor allen Dingen nach China und nach Vietnam und diesen ganzen bewaffneten Kampf da in Südamerika mit der Revolution und die Kulturrevolution von Mao und so, das wollten sie alles haben in Europa. Das war das, was sie haben wollten. Und dieser ganz andere Kram, der ist dann erst später zur Rechtfertigung da irgendwie eingeführt worden. Die strukturelle Gewalt und so. Ja, und hier ist nochmal der Artikel, das habe ich jetzt eigentlich schon gesagt. Also hier geht es nur nochmal darum, was sie jetzt genau gesagt haben, halt wegen der Verfassungsklage, und das war halt eben, wie gesagt, dass sie gesagt haben, nee, das kann, ein Bundesland kann das so nicht festlegen, es geht nicht, das kollidiert dann halt mit den Sachen, die wir auf Bundesebene schon festgelegt haben, und da ist dann quasi die Wirtschaft verzerrt, weil das dann nicht mehr das gleiche überall in Deutschland ist und das ist dann nicht mehr, das ist dann mit der Verfassung nicht mehr vereinbar und deswegen geht das halt nicht. Aber ja, das ja, bedeutet halt im Umkehrschluss dann auch wieder, dass wenn sie das dann in der schwarz-grünen oder rot-rot-grünen Koalition Ende des Jahres sich dann auf Bundesebene überlegen, dass das dann wieder funktionieren soll dann. Ne? Also, ja. Toll, toll, toll. Ja, hier die Co-Founder, also die Mitbegründerin Patrice Kahn-Kulor, ist das die wohl, kauft offensichtlich reihenweise irgendwelche Gebäude und Häuser und auch in teuren Gegenden, Malibu und so, teuren Gegenden, mehrere Millionen Dollar. Und alle Welt fragt sich, wo sie denn wohl das Geld her hat, so ungefähr. Ja, genau. Weil nämlich, da steht ja auch in diesem Artikel drin, diese, so wie sie dieses Black Lives Matter da irgendwie angemeldet haben oder diese Organisation, die Spenden für die sammelt, auf jeden Fall ist das halt so ein Ding, wo keiner sein Privatvermögen irgendwie daraus entnehmen kann und so. Nach diesem Status, den die haben, wahrscheinlich auch mit Steuererleichterung oder so. Und was sie hier halt eben auch schreiben in diesem Ding, ist, dass die Dame sich selbst als Marxistin bezeichnet, was wir auch schon wissen, aber hier steht es auf jeden Fall auch nochmal in diesem Artikel drin, weil das ja in Deutschland auch irgendwie nie erwähnt wird, dass diese Leute, die dabei bei Black Lives Matter die Chefe sind, halt eben ja auch komplett eingestellt sind gegen Demokratie, gegen Wirtschaft und so sowieso, ne, und alles da irgendwie rassische, kollektivistische, von oben herab geleitete Gesellschaft sich wünschen. Und die hat dann hier irgendwie mit Flugfeld. Hier gibt es irgendwie bei dem einen Haus gibt's einen Hangar für Privatflugzeug mit angeschlossenem Start- und Landebahn, wie man hier auf diesem Bild auch so ein bisschen angedeutet sieht. Ja, also das ist so der Status. Auf jeden Fall. Eine Dame und ein Haus auf den Bahamas. Ja, krass, ne? Man, vielleicht kann man was vorher abzwacken, wenn man nicht hinterher was entnehmen kann. Ja, weiß der Himmel. Ne? Also ich weiß, das kann sogar sein, dass sie das da nicht aus dem Dings irgendwie kriegt oder so, aber was bei diesen Leuten halt auch, wo ich halt durchaus mit rechne, ist, dass sie das aus dem Ausland bekommen, ne? Für geleistete Dienste oder so. Also geheimdienstmäßig. Weil die Sachen, die machen, so Gesellschaft destabilisieren und diese Dinge alles schlecht reden, dafür trommeln, dass man eine Revolution macht im Land, das ist ja alles Sachen, die in der Vergangenheit schon unter Geheimdiensttätigkeit betrieben worden sind. Ne? Also so ist es ja nun nicht. Absolut. Ja. Und von daher halte ich das für durchaus möglich, dass das in diesem Fall halt auch wieder so ist. Oder Veruntreuung von den ganzen Spenden, die sie irgendwie gekriegt hat, ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, also rein rechnerisch kann man sagen, wenn die nicht alles Geld, was sie einnimmt, pro Monat für diese Häuser ausgibt, sie hat die ja bestimmt nicht Cash gekauft, sondern finanziert, dann verdient sie mindestens 100.000 nach Steuern pro Monat für ihre schöne Tätigkeit. Ja, das kann man von so einem ausländischen Geheimdienst vielleicht schon mal kriegen, könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber die sagen wir es mal so, diese ganzen, dass Spenden über Stiftungen oder Vereine getätigt werden und so Geld gewaschen wird auf der einen Sache, es müssen ja nicht nur Geheimdienste sein, es können ja auch andere Interessengruppen sein, sage ich mal. Ja, das ist nichts Neues und ja, das so kommen solche Summen ja zustande. Und Black Lives Matter Inc. nenne ich ja deswegen auch so. Nicht zu verwechseln mit der echten Black Lives Matter Organisation, die aus einem Typen besteht, ne? Ja. Die Simpsons und Apu Nahasa Pima Petilan, eine unendliche Geschichte. Inzwischen hat man den Hank Azaria, der den Apu bis vor einem Jahr oder was gesprochen hat, soweit weich gekocht, dass er inzwischen die große Mea Culpa Tour dreht. Oh mein Gott. Part of me feels like I need to go around to every single Indian person in this country and personally apologize. And sometimes I do when it comes up. I apologize for my part in creating that and participating in that. Das ist so, das sieht so überhaupt nicht, ne? Ehrlich. A 17-year-old boy, he's never seen The Simpsons, but knows what Apu means. It's practically a slur at this point. All he knows is that is how his people are thought of and represented to many people in this country. Also ich habe Apu nie als besonders dumm oder besonders rückständig oder ja. Ich meine, der hatte zwar seine kulturellen Geschichten, klar. Genau, aber bis auf den Job und den Laden und so war das doch eigentlich eher. Er war doch ein sehr sympathischer Charakter. Das war nicht so mit super typisch, fand ich ihn auch nicht unbedingt. Ja, ein Turban, die hat er auch zu, glaube ich, aufgehabt oder was. Und was für ein Schimpfwort ist das, jemanden einen Apu zu nennen? Du bist ein erfolgreicher Geschäftsmann, der es in dem Land, in das er ausgewandert ist, zu was gebracht hat oder was? Ja, das wäre kein Schimpfwort geworden, ja. Turban hat er meistens noch, glaube ich, gar nicht aufgehabt, höchstens irgendwie. Vielleicht also mal in der Folge mit Ganesha oder so. Ja, ansonsten eigentlich nicht, ne. Ja, und der war ja auch, also die Witze bei ihm war ja auch eigentlich seine, dass er wirklich so übertrieben gearbeitet hat eigentlich, da geschuftet und geschuftet, ja. Nur dann auch später mit seiner Familie dann und so. Also das hätte auch irgendeine andere Sorte von Immigrant sein können. Hat da auch ein Italiener oder was weiß ich was irgendwie sein können. Also im Prinzip. Und auch diese, ja genau, oder und auch diesen Akzent, der wäre jetzt nicht unbedingt nötig gewesen, aber ja, so sprechen nun mal Inder, Englisch, mit diesem Akzent, also das war jetzt auch nicht komplett übertrieben oder so, das war ja schon noch irgendwie an der Realität dran halt, ne, und ansonsten, ich meine, in den Simpsons haben sie sich über alle möglichen Leute aufgeregt, also oder nicht und aufgeregt, lustig, also lustig gemacht, ja, und die waren ja auch so ziemlich auf allen Kontinenten der Erde da irgendwann mal in irgendeiner Folge oder so, ich glaube, diese Australier-Folge oder so. Diese Deutschen, die machen mir Angst, diese Deutschen. Ja, genau. Ja. If it's an Indian character or a Latinx character or a black character, please let's have that person voice the character. Danke, Hank Azaria. Du bist einer von den Guten. Du darfst dich auf die Liste schreiben für die Menschen, die vielleicht in den Himmel kommen, wenn noch genug Plätze da sind. So, vorher fragen, ob nicht jemand anderes irgendwie mehr Anspruch hat oder so. Solidarität mit Ahupuna Hasapima Pitilan. Genau, der wurde einfach unsichtbar gemacht. Eben. Ich fände es gut, wenn die dem eine eigene Spin-off-Serie geben. Das wäre genau der richtige Move. Mit Hank Azaria, aber der spricht, er will den irgendwie nicht so eine Late-Night-Show, Apu Tonight oder so. Aber wenn jetzt ein echter Inder kommt und den Englisch nachmacht, dann hat er da wieder den Akzent oder was? Das wäre eigentlich am lustigsten, wenn sie jemanden finden, der genauso klingt wie Hank Azaria. Ja, genau. Nur, dass es halt ein Inder ist. Ich würde mich totlachen. Ja, in diesem hier, Weg mit allen Bürgerlichen, ist von Ramin Pemani. Hier bei Axel des Guten und ja, er schreibt hier im Endeffekt, ja, dass halt Feindbilder von den Linken alles Bürgerliche ist. Und was ich vor allen Dingen interessant fand, war dieses Institut für Menschenrechte, von dem er hier schreibt. Und das kriegt angeblich mehrere Millionen irgendwie pro Jahr, um ja was mit Menschenrechten zu machen in Deutschland. Und halt stärkeres Bewusstsein für Rassismus in deutschen Behörden fordern die und alle möglichen Sachen. Also immer was gerade da irgendwie Struktur und Mentalitätswandel, was gerade an der Scheune steht halt. Und alimentiert vom Staat, um dann dem Staat zu sagen, wie furchtbar rassistisch der doch ist und so. Und da dann irgendwie was zu machen dann. Also nichts Praktisches, nichts, um wirklich irgendwelche Probleme zu lösen. Aber halt eben natürlich Attestieren von Problemen und Handaufhalten. Deutsche Institut für Menschenrechte. Weil ja in Deutschland auch die Menschenrechte, ne, so gefährdet sind. Also nicht natürlich durch irgendwelche Ausgangssperren oder sowas. Das ist natürlich alles egal. Das müssen wir natürlich alles hinnehmen, weil wir ja sonst alle leiden. Aber ne, struktureller Rassismus und so. Ne? Und hin und wieder ja, passieren Leuten ja auch Dinge, die sie nicht wollen. Und da leiden die ja dann drunter. Und deswegen würde ich sagen, Kulturrevolution müsste schon drin sein, oder? um das Leiden endlich mal hier zu besiegen oder so. Das ist ja gegen die Menschenrechte auf jeden Fall. Tatsächlicher Struktur- und Mentalitätswandel. Das ist ja ein Unrechtsstaat hier, würde ich sagen, praktisch. Ne, also. Ja, ja und dann hat er jetzt hier wohl dieser Prozess angefangen gegen den ISIS-Terroristen, der dieses schwule Paar umgebracht hat in Dresden. Und ja, hier in diesem Artikel von der Bild-Zeitung wird hier beschrieben, dass der wohl sich schon lange irgendwie vorgenommen hat, dass er irgendwelche Anschläge hier macht. Also, wenn man das so liest, dann denkt man sich auf jeden Fall so, okay. Und er war ja auch schon im Gefängnis wegen der Sache und dann galt als Gefährder und dann hat ihn das quasi erstmal aufgehalten, dass er im Gefängnis war und sobald er wieder draußen war, hat er sich dann direkt wieder gedacht, so ja, dann die Ungläubigen. Ja, sein Motiv, Homophobie. Ja. Und ja, an dem Tag war er erstmal in der Moschee und dann hat er sich noch eine Predigt und religiöse Lieder angehört, um sich für seine Tat zu rüsten, schreiben sie hier. So also es hat halt nichts mit dem Islam zu tun, auf jeden Fall. Nee. Ja, das ist halt in Dresdner Innenstadt mit zwei Messern bewaffnet und hat sich halt Opfer gesucht. Und dann sind ihm zufällig halt eben die beiden Händchen haltend vor die Linse gegangen. Ja, das sind genau die richtigen, hat sich gedacht. Wahrscheinlich. Ach, dann im einzelnen Mann. Kurz davor sollen dem 21-Jährigen nach eigenem Bekunden noch einmal Zweifel gekommen sein, doch durch einen Schwur gegenüber Gott habe er sich verpflichtet gefühlt, die Tat auszuführen. Tja, wenn man seinem Sky Daddy was geschworen hat, dann. Ja, dumme Idee, ne? Ja, muss irgendwie auch schwer so aufgewachsen sein, wahrscheinlich. Also, vielleicht mal nach dem Rest der Familie gucken. Aber er war auch selbstkritisch, steht hier. Oh, ja. Yeah. Denn er hat sich Vorwürfe gemacht, nicht stark genug gewesen zu sein. Er habe zwar zugestochen, aber nicht mit dem Herzen. Ja. Ein Fehler sei er lediglich darin, vorher nicht mit den Vertretern des Kalifats verständigt und dem IS einen Treueschwur geleistet zu haben. Ein Verteidiger beantragt, genau, lebenslänglich oder was? Als Gefährder eingestuft, ja. Ja. Ja, und dieser Artikel auf jeden Fall hat hier den Volker Beck auf den Plan gerufen und der hat hier gesagt bei Twitter, wo sind die allgemein zugänglichen theologischen und ethischen Stellungnahmen der islamischen Organisation, die klar machen, dass der Täter ein falsches Verständnis des Islam vertritt. Und da hat er jetzt hier irgendwie einen Punkt gemacht, müsste eigentlich ein Fragezeichen sein, aber es passiert mir auch ständig, von daher lassen wir das mal gelten. Und dann sagt er weiter, ich meine da keine schmallippigen, formelhaften Verurteilungen des Terrors, sondern eine tiefe religiös begründete Auseinandersetzung mit dem Thema. Sagt Volker Beck, der uns damals zur Beschneidung geraten hat, wir sollen ins Alte Testament gucken, wo im Alten Testament drin steht, genau. Guckst du da rein, genau. Weg. Dass man auch da das rein. Tun sollte, was der Herr da gemacht hat, nämlich dass Homosexualität halt eben eine ganz schlimme Sünde ist, wegen der man die Leute dann umbringen sollte. Steht im Alten Testament auch drin. Und dann hier nochmal die Buchempfehlung der Woche. Das ist ein neues Buch von Ayaan Hirsi Ali. Ich weiß nicht, ob es das auch schon auf Deutsch gibt. Ich glaube aber schon. Auf jeden Fall heißt es Prey, also Beute. Immigration, Islam and the Erosion of Women's Rights. Und die Ayaan Hirsi Ali hat hier ganz viel in Deutschland recherchiert, auf jeden Fall. Und es geht halt eben um, ja, Zuwanderungen aus islamischen Kulturen und damit einhergehende Probleme. Und ja, sie hat ja auch selber in ganz vielen islamisch geprägten Ländern, Kulturen gelebt und kennt diese Sachen daher und meint halt eben, dass das, ja, dass es quasi da importiert wäre und dass sich die Leute jetzt nicht darauf hinreißen können, jetzt einfach nur zu sagen, so nach dem Motto, ja, das liegt ja nur daran, dass die jetzt hier irgendwie Langeweile hätten oder irgendwie so oder nicht ernst genommen werden oder diese ganzen Ausflüchte, die es da eventuell gibt, sondern die Probleme gibt es in den Kulturen halt eben auch, wo die Leute halt herstammen und dann, ja, dass sie halt irgendwie meinen, westliche Frauen, so sind sowieso alle Schlampen und so. Also das sind halt Einstellungen, die es da unter anderem gibt, natürlich nicht bei allen Leuten. Und die Ayaan Hirsi Ali sagt auch im Endeffekt nicht, dass man jetzt irgendwie die Immigration aus diesen Ländern pauschal stoppen soll oder so. Aber sie sagt natürlich, dass das Problem halt eben besteht und dass man das halt nicht totschweigen darf oder das irgendwie ja, abtun darf, als der Westen ist quasi nur einfach schuld oder so durch seine Dekadenz oder irgendwelchen Dingen. Ja. Das Buch erscheint mit dem Titel Beute morgen auf Deutsch. Okay. Ja, interessant. Das ist auch interessant hier. Ja, der Anwalt von der Nebenklägerin Jenny, habe ich vergessen, oder so, wie sie hieß, den Wedel doch auch ins verklagen wurden, die wollen auf jeden Fall jetzt den Verteidiger Fischer anzeigen, beziehungsweise eine Strafanzeige haben sie sich gestellt. Das heißt, er soll dann eher auch direkt Strafe kriegen. Und zwar ist der Anwalt der Meinung, dass der Fischer den nicht verteidigen darf, weil er zu viele Details von dem Anwalt kennt, weil er ihn zu gut persönlich kennt, weil die zu viel miteinander schon zu tun hatten oder so. Ja, vor allen Dingen ja, zu diesem Prozess, also das mit der Strafe weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall nach diesem Juristengesetz da, Paragraph irgendwas, das wusste ich auch nicht, aber steht hier in diesem Artikel drin, dass man da nicht in einer Sache irgendwie tätig werden darf, mit der man vorher schon auf andere Art irgendwie Berührung hatte oder so. Und das sei wohl der Fall, weil sich dieser Verteidiger von der Dame da wohl auch tatsächlich intensiv irgendwie über eine ganze Zeit hinweg und der Fischer soll sogar mit der Dame selber auch Kontakt gehabt haben, also da mit ihr Nachrichten also ausgetauscht haben. Also weitlich geäußert haben. Hat er sich auf jeden Fall sowieso, ne? Wenn es jetzt darum ginge, nur, dass er sich dazu schon geäußert hat. Ja, das stimmt. Das, ja. Da ist er ja auch damals mit der Zeit, war es, glaube ich, gebrochen, ne? Also er hatte ja, ursprünglich genau. Diese Fischer im Recht, glaube ich, hieß die, bei der Zeit. Mhm. Und dann hat er ja die Berichterstattung der Zeit kritisiert über diesen ganzen Fall. Und daraufhin ist er ja dann zum Spiegel gewechselt. Mit, ich glaube, einem halben Jahr Pause oder so. Und bei dieser ganzen Geschichte, also das, ja, das war schon nicht ganz ohne, aber worauf es halt hinausläuft, ist, dass der Fischer halt über diesen ganzen Fall und über das, was jetzt dieser Verteidiger oder dieser Anwalt von der Klage und der Frau, die er da vertritt, seiner Mandantin, er weiß halt wohl viel darüber, weil er ja da in einem Austausch halt eben war, genau über diese Sache. Ja, frage ich mich spontan, ob man ihn dann nicht einfach auch als ersatzweise als Zeugen laden kann oder so, wenn es darum geht, was er weiß, wenn das irgendwie eine Rolle spielt. Ja, ist das auch, das auch egal, ja, welche Weise er das äußert oder das so. Das funktioniert ja so nicht. Ich denke mir dann nur wieder, wenn er jetzt der Meinung ist, dass sie da an der Glaubwürdigkeit von ihr irgendwie sägen wollen, dann wird er wahrscheinlich Sachen wissen, die an der Glaubwürdigkeit von ihr da irgendwie. Kann natürlich sein. Ja, was dann auszusetzen haben oder so, keine Ahnung. Aber ja. Ja, ich meine, wenn das tatsächlich so ist, dann kann er das natürlich auch nicht machen, da diese Vertretung. Also für mich klang das jetzt eigentlich wie ein relativ klarer Fall, ne? Wenn die da wirklich vorher irgendwie da miteinander zu tun hatten, genau zu diesem Fall und eben da Sachen bekannt sind und dieses Gesetz so ausgelegt wird, wie das hier in diesem Artikel beschrieben wird, dann kann das eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass er da nicht tätig werden darf, würde ich jetzt sagen. Ja, muss man gucken, ob dann auch eine andere Kanzlei tätig werden muss, weil ich meine, die Gefahr des Ausplauderns innerhalb der Kanzlei besteht dann immer mindestens. Und dann da auch ein Recht drauf besteht, dass sie das unterlassen müssen oder so. Ich weiß nicht, ob das so weit geht, dass so weit sich überträgt. Glaube ich eigentlich eher nicht, aber ja, gut, dann gewinnt er vielleicht nicht viel damit, beziehungsweise es gibt da möglicherweise Informationen, die sind bekannt und können nicht genannt werden oder so, ne? Naja. Ja, das hier ist ein Artikel von Margarete Stokowski über sexuelle Gewalt und über die Unschuldsvermutung, was von Margarete Stokowski natürlich so umgedreht wird, was ist eigentlich mit der Unschuldsvermutung von den Leuten, die jemanden beschuldigen, weil wenn man jetzt sagt, dass sie eventuell das auch zu Unrecht tun, was man ja quasi dadurch sagt, dass man sagt, so Unschuldsvermutung und die Person ist jetzt erstmal nicht, geht jetzt erstmal nicht als Täter, so im juristischen Verständnis von Frau Stokowski. Na, da haben wir das schön auf den Kopf gedreht und sagen jetzt irgendwie so, ja, dann machen wir doch jetzt einfach mal diese Unschuldsvermutung hier, die ist doch dann eigentlich wichtiger und so, was wir jetzt hier haben. Wenn man nicht in der Lage ist, so einen schwebenden Status zu akzeptieren, dann muss man da umdiskutieren. Also den ganzen Kram fand ich ganz, ganz schwierig, auf jeden Fall. Es war wieder super. Ja. Super willkommen im Kopf von alles anzünden und warum haben wir keine Revolution, Margarete Stokowski. Und das ist jetzt hier nur der letzte Absatz, wo sie schreibt, dass sexualisierte Gewalt selten nachgewiesen werden kann, ist ein Problem. Aber die Hauptgefahr ist hierbei nicht, dass haufenweise unschuldige Männer im Knast landen. Die Hauptgefahr ist, dass das öffentliche Misstrauen gegen mutmaßliche Opfer und diejenigen, die den Schilderungen glauben, dazu führt, dass Menschen, die Gewalt erfahren haben, es nicht wagen, darüber zu sprechen, weil sie ahnen, welche Macht ihnen dann entgegenschlagen würde. Nein, Margarete, die Hauptgefahr ist, dass du den Leuten einredest, dass sie bei dieser Macht, die ihnen entgegenschlägt, überhaupt gar keine Chance und Möglichkeit haben. Das ist die Hauptgefahr, Margarete. Du bist hier das Problem mit dieser Scheiße von wegen bla bla bla bla bla, es ist alles System und alles werden unterdrückt und so als ob das Einzige, was da irgendwie gehen würde, ist das Einzige, wo die Leute eine Chance hätten, wäre irgendwie dieser Prozess des öffentlichen Gerichts irgendwie halt außerhalb vom Strafrecht, also quasi mit sozialer Ächtung, mit Mob-Mentalität, mit Lynchjustiz, wir als Gesellschaft wenden uns einfach ab von allen Leuten, auf die mit den Fingern gezeigt wurde, mit Hexenprozess. Das willst du, weil du ja gerne brennen sehen und Revolution haben willst, deswegen ist das okay für dich. Aber ja, für uns ist es halt eben nicht okay. Und dafür nimmst du das nämlich in Kauf. Nimmst du es in Kauf, dass die Leute das so sehen, dass sie irgendwie meinen, sie wären hilflos und sie sollten es mal dabei belassen, einfach sich hinzustellen und zu sagen, XY hat irgendwas gemacht. Und jetzt tut mal bitte so, als wäre das so und stürzt euch auf den und feiert mich als Überlebende. Und es ist auch egal, ob das dann irgendwie 30 Jahre her ist oder was weiß ich nicht was, weil ich mich ja jetzt gerade mal empowern muss oder so. Und wenn dann nur noch Aussage gegen Aussage steht, dann glaubt mal gefälligst mir und macht die Leute mal alle fertig. Weil das ist ja das geringere Problem, als dass diese ganzen Täter alle damit wegkommen, weil die wir zu Tätern ernannt haben. Das ist ja das geringere Problem dann. Und deswegen machen wir das doch jetzt einfach mal so. Nein, Margarete, du redest den Leuten da was ein und du bist diejenige, die dafür sorgt, dass das wirkliche Recht, was wir hier machen in Deutschland, dass dadurch dann eine schlechteren Stand hat, sich nicht richtig durchsetzen kann. Weil du den Leuten irgendwie einredest, die hätten da keine Möglichkeit. Doch, das haben die. Und die müssen das dann leider tun, die müssen dann leider dann sich entsprechend verhalten und dafür sorgen, dass es möglichst irgendwelche Beweise dafür gibt. Die müssen das dann dokumentieren, was ihnen da passiert ist und so. Und das ist so, damit sie da zu ihrem Recht kommen. Und das müssen sie dann tun, das müssen sie dann wahrnehmen, da müssen sie sich dann darum kümmern. Dann gibt es auch Hilfe, die man im Internet finden kann. Ich habe es schon mehrfach hier erwähnt, zum Beispiel in Niedersachsen bei mir gibt es dieses Netzwerk Pro Beweis, wo einer Stellen genannt werden. Und das muss man in Anspruch nehmen und dann muss man das da durchziehen. Und das muss man dann auch machen, wenn irgendwelche Leute da irgendwelche Täter sind, auch um andere Leute dann irgendwie vor denen zu schützen und so. Und da muss man dann nicht in 10 Jahren oder 20 Jahren oder 30 Jahren irgendwie ankommen und wenn das gerade irgendwie sozial akzeptabel ist und man sich da irgendwie einen guten Stand in der Gesellschaft irgendwie mit verschaffen kann, im Feuilleton im Deutschen, da dann mit irgendwelchen Anschuldigungen um die Ecke zu kommen, in irgendwelchen Podcasts oder so, wie das ja hier auch geschehen ist, in dem einen Fall, der hier mit geschildert wird. Und nee, das verbietet sich dann. Das geht dann nicht, Frau Stokowski. Das ist dann üble Nachrede und so. Das ist wohl wahr, wie du das dann hier sagst. Das kann dann darauf hinauslaufen, weil wenn man das nicht mehr beweisen kann, dann könnt ihr euch glücklich schätzen, dass das dann nicht auch eindeutig üble Nachrede dann ist, sondern dass die Leute dann da noch so weit sagen, so, okay, ja, gut, wir wissen jetzt nicht mehr, was passiert ist und deswegen machen wir jetzt hier einfach nichts und belassen es dabei, auch wenn da schon enormer Schaden natürlich entstehen kann, allein durch die Anschuldigungen. Das haben wir auch immer wieder gesehen bei den ganzen prominenten Fällen von Leuten. Und dieses hier ist wirklich das Perfide daran, dass die Stokowski das hier wieder nur in ihrem Sinne irgendwie so hindeutet und den Leuten das irgendwie einredet und dann irgendwie noch meint, sie wäre jetzt hier diejenige, die irgendwelchen Opfern bei irgendwas hilft oder so zu ihrem Recht zu kommen. Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Das ist doch schon so hanebüchen, das kannst du doch nicht, das kannst du doch selber kaum noch glauben. Also überhaupt, also dieser Vergleich von so einer Nichtigkeit, dass man irgendwie mutmaßlicherweise Opfer wäre und dann mutmaßlicherweise nicht mehr darüber sprechen würde oder so, dagegen zu stellen, was, dass irgendwelche Leute im Knast landen, Ja. unschuldigerweise, und das dann irgendwie noch gut reden, das ist sowas von, ne, aus der Welt. Also das muss ich eigentlich auch selbst gemerkt haben, ne, wie blöd das ist. Das geht überhaupt Nee. nicht. Das ist auf gar keiner Ebene. Alles Nee, das ist anzünden, nicht. Revolution. Warum haben wir keine Revolution? Alles anzünden. Ja, komme ich da nicht mit. Keine Ahnung. Verstehe ich es nicht mehr. Nee, Bundestag. Ja, genau, wir bleiben bei Gewalt gegen Frauen. Die Präsidentin. Nee, Der Präs die, die Präsident. jetzt kommt Frau Bär. Ah ja. El Toro. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf einen Mann kommen 27 Frauen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Zumindest laut einer Studie aus dem Moment, Jahr ist das 2015 zumindest kommen kommen 27 27 Frauen, die von Gewalt betroffen sind, in eine Kneipe? Oder auf einen Ja. Mann kommen 27 Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Ja. Was ist das für ein Satz? Ja, und Jedenfalls laut einer Studie. das ist ja vor allen Dingen schon wieder Quatsch. Sie hat sich natürlich das rausgesucht, was in ihr Weltbild passt und nicht die ganzen Sachen von Pew Research und das Zeug, was wir schon zigmal zitiert haben, wo sie ja immer sagen, das ist gleich viel. Und in irgendwelchen Bereichen ist es mal mehr oder so. Und das ist ja dann auch schon wieder, da wollen sie dann wieder ihre Kategorien dann da irgendwie drin haben und so nach dem Motto, ja, dann verwerfen wir das halt alles, weil die sind ja dann keine sexualisierten Opfer, sondern nur normale Opfer, so, und das ist ja dann wieder weniger schlimm oder was weiß ich nicht was, ne? Also ist ja wieder dieses komplette Spiel mit irgendwelchen Kategorien und so, und um dann dafür zu sorgen, dass man da irgendwie sagen kann, so, ja, aber in Wahrheit ist das Problem viel, viel größer bei den Frauen. Nee, ist es nicht, Frau Bär. Ist objektiv einfach nicht. Naja, stört natürlich hier niemanden, weil ist ja für das Gute. Wir wissen ja, wer die Unterdrücker sind und die Unterdrückten, ne? Das der Gute, ja. Breitbandkommission für digitale Entwicklung der Vereinten Nationen. Ja, Vereinte Nationen, die natürlich ein Männer- und ein Frauengremium haben, die sich das alles angucken. Nee, Moment, die haben nur ein Frauengremium, die sich das alle angucken. Oh, ja, das sowas aber auch. Und die meinen dann Frauen am meisten betroffen. Das ist ja der reinste Zufall eigentlich. Also hätte man ja gar nicht gedacht. Und ich bin mir sicher, wir können und wir müssen davon ausgehen, dass das Bild im Jahr 2021 noch bedrückender ist. Warum können wir davon ausgehen? Weil ich mir sicher bin, dass wir alle, die wir hier als Frauen auch im Parlament sind, das auch fast täglich erleben. Ich hatte das jetzt auch erst heute wieder den ganzen Tag. Ich war gestern in 2 Talkshows, dann bekommt man danach... Ja, das ist übrigens mit, ich war gestern in 2 Talkshows. Popularität mit sich, will ich wundern. Ne? Ich hatte mich die Woche über mit einem Bekannten unterhalten, der tatsächlich meinte so, ja, ich habe gestern da irgendwie so eine Talkshow gesehen mit dieser einen, wie heißt die nochmal, sagt er so, irgendwas mit Bär oder so. Und ich so, ja, was, diese Dorothee Bär eventuell, Digitalisierungsministerin. Ja, ich glaube, die war das weiter dann so. Sagt er so, die war ganz furchtbar. Da muss ich hier direkt dran denken, also keine Ahnung, ich weiß nicht, also dieser Bekannte von mir, den habe ich eigentlich jetzt nicht so als großen Krawall Hannes, der alles blöd findet oder so im Kopf. Ich weiß nicht genau, was die Bär da irgendwie von sich gegeben hat, aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich kontrovers gewesen sein oder in irgendeiner Art und Weise halt eben ja so Normies sogar schon sauer aufgestoßen sein. Und insofern kann ich das irgendwo nachvollziehen, wenn dann da Feedback gekommen ist, auf jeden Fall. Wobei sie natürlich dann hier wieder alles in einen Topf mischen wird, zu ihrem Zweck. Ja. Also Dinge, denen ich auf jeden Fall nicht zustimme, wird sie mit Sicherheit auch bekommen haben, oder nehme ich jetzt mal an. Aber da werden auch jede Menge Sachen gewesen sein, die man einfach aushalten muss, ertragen muss, wenn man da öffentlich exponiert ist. Und uns hier mit unserem Podcast werden ja auch andauernd von allen möglichen Leuten irgendwelche Dinge unterstellt, vorgeworfen, sachlichere Dinge, unsachliche Dinge, alles Mögliche. Und das ist halt eben nochmal so. Also das gehört mit dazu. Wenn man das nicht haben will, dann ja, dann darf man nicht öffentlich auftreten oder weiß ich nicht was. Und Ja, aber dass es eben dann auch nicht als Stimme des politischen wie soll man, Widerspruchs oder so gedeutet wird, sondern als Hass, oder das ist doch der Punkt. Ne? Ja. Wenn Sie merken würden, wenigstens, dass es mit Ihren Inhalten was zu tun hat. Ja, da sind ja auch verschiedene Sachen sicherlich dabei. Ne? Also es wird ja jetzt nicht alles sachliche Kritik sein, die Sie bekommen. Ja, ist richtig, genau. Natürlich nicht. Ja, aber das ist ja das Ding. Und die meinen dann irgendwie, das wäre jetzt mehr bei ihr oder so. Wobei... Ja, also alle möglichen Leute werden aus allen möglichen Gründen angemeckert. Ne? Ja. Das ist ja gerade das Ding. Und gerade in diesem Bereich von den politischen Einstellungen, das hatten wir ja auch in dieser Pew Research Untersuchung, da sind die Männer ja vorne mit dabei. Ne? Also was jetzt Beleidigung aufgrund von politischen Einstellungen angeht. Ja. Und was sich konservative Frauen teilweise anhören dürfen, da haben wir auch genug Beispiele dafür. Zum Beispiel diese eine Dame von der Jungen Union, von Team Merz, wo es dann irgendwie hieß, sie würde sich die Haare nicht richtig föhnen können oder so. Na, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie im Bereich der sachlichen Kritik. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch irgendwas, wo man schon wieder drüber lachen kann, wie dämlich das überhaupt ist. Ne? Auf jeden Fall ist es nichts, was einen da irgendwie schädigen sollte. Ne? Also nur weil die Leute bescheuert sind. Das ist halt so. Manche Leute haben halt Probleme beim Nachdenken. Manche Leute wollen einen auch irgendwo treffen. Aber hier wird es natürlich wieder zu politischen Zielsetzungen zum Sagen, so nach dem Motto, ja, jetzt haben wir hier das Problem identifiziert und jetzt Handlung, Handlung, Handlung, weil die Leute leiden und jetzt müssen wir handeln, umgedeutet. Viele Rückmeldungen, bekommt viel Lob. Aber natürlich bekommt man natürlich auch viel Kritik. Aber die Kritik, gerade auch wenn sie von Männern kommt, ist selten neutral, dass man mal sagt, man hat eine andere Meinung, man stimmt anders überein. Sondern ja, das glaube ich ja nicht. Ne? Auch nee, gerade das mit, die vor allen Dingen von Männern kommt, selten. Ist aus meiner Sicht auch Quatsch. Also da haben wir auch schon genug Aufstellungen gesehen, wo diese ganzen Beleidigungen von wegen, irgendwer würde blöd aussehen oder so, oder wäre eine Schlampe oder irgendwelche Dinge, da auch durchaus zur Hälfte von Frauen kommen. Und aus meiner Sicht ist es eigentlich überraschend, dass es nur die Hälfte ist, ne, weil Ja, also ich weiß nicht, was man als Mann davon haben soll, irgendwie Frauen zu beleidigen. Ne? Also, es ist ja eher diese innerhalb der Geschlechterkonkurrenz, die da, glaube ich, mehr angeht. Und was gerade bei diesem Beispiel war, mit der, die sich die Haare nicht föhnen kann, da war es ja auch so, dass das von anderen Frauen gekommen ist. Dieses ganze Team Merz, da habe ich Sachen gelesen von wegen, die wären alle hässlich, die bei Team Merz sind. Oder, keine Ahnung, ne, also lauter solche Geschichten, das kam von anderen Frauen überwiegend. Nein, es muss bei fast jeder E-Mail irgendwas dabei sein, was sexualisiert ist. Was das Aussehen betrifft, was das Auftreten betrifft, was die Kleidung betrifft. Manchmal dann sogar die Sprache. Aber es geht selten. Tja, wärt ihr da drauf gekommen, dass man Frau Bär sagt, sie würde komisch reden? Komisch weiß ich nicht so. Ich glaube, das ist sexuelle Gewalt aufgrund der Tatsache, dass die Leute Männer sind. Die Dame wird auch noch aufgrund von ihrer Herkunft diskriminiert. Also das ist doch ein Beweis für den strukturellen Rassismus. Das ist verbale Gewalt, weil die anderen Leute halt Hochdeutsch sprechen können. Selten um die Inhalte. Und wenn ich das so vergleiche, auch im persönlichen Gespräch, das sind jetzt noch natürlich nicht die Zahlen der Vereinigten Nationen, sondern wenn man es dann auch vergleicht mit den Kollegen und man sagt, ja, wir haben auch die Zuschriften, auch inhaltlich so und so, aber ging es da irgendwo mal dann auch persönlich um dein Aussehen? Wurdest du da auch sexuell belästigt im Netz? Kommt meistens natürlich... Es ist sexuelle Belästigung, wenn man... Ja... Oh Mann, ey. Ja, das ist alles nicht schön und so, aber es ist auf der anderen Seite, es ist nur dumme Sprüche. Es ist dumme Sprüche von irgendwelchen Leuten und hinterher bist du trotzdem im Bundestag Dorothee Bär und machst Politik. So. Und dann lass die Leute doch ihre dummen Sprüche machen. Verstehe ich auch nicht so ganz, ja. Hat sich so früher auch keiner drum geschert und gequatscht, ne? Ja, aber jetzt können wir ja sagen, die Leute leiden und mach mal, wenn ich mich mit anderen Leuten drüber unterhalte oder so. Ja, also das ist ja auch bei diesen Umfragen von Pew Research, die haben das ja auch mitgefragt, wie das bei den Leuten ankommt. Und da haben sie einen Geschlechterunterschied gefunden, nämlich dass A, die Männer, denen das wichtiger ist, dass sie sich unterhalten können, frei, also Meinungsaustausch, Diskurs, und den Frauen das wichtiger ist, dass sie sich willkommen fühlen. Und das kollidiert nun mal miteinander. Und ja, dann hatten sie noch, dass die Männer eigentlich quantitativ und qualitativ mehr abbekommen, aber es sie weniger stört. Und das sehen wir jetzt ja auch wieder. Aber das, was die jetzt davon ableiten, ist natürlich, die Leute leiden und dann müssen wir ja jetzt hier handeln. Natürlich nein, das ist nicht der Fall. Deswegen ist es ein Bild, was uns allen so geht, wo wir vielleicht auch als Politikerinnen leider an der einen oder anderen Stelle abgehärteter sind. Aber es kann nicht sein, dass wir das einfach hinnehmen und deswegen müssen wir tätig werden. Weil Straftaten aus Frauenhass... Ja, es kann nicht sein, dass wir das einfach hinnehmen. Deswegen müssen wir tätig werden. Wir sind abgehärtet, aber trotzdem. Willkommen bei den Konservativen, ja. Wir Politiker sind ja abgehärtet, aber wir haben ja auch gerade ein neues Gesetz gemacht, dass Politiker ganz besonders gegen Beleidigungen und so, dass das ganz besonders schwerer Fall dann ist, wenn man es gegen Politiker beleidigt. Aber wir sind ja alle abgehärtet, ja. Aber es kann ja nicht sein, also wir brauchen ja Taten und ja. Alles klar, Leute. Was auch häufig im Zusammenhang mit ideologischen Phänomenen stehen, weil wir ganz oft beobachten, dass der Hass ideologische Phänomene. Aber nicht so ideologische Phänomene wie Feminismus oder so, ne? Irgendwelche Leute, die sagen, dass die Männer mal ihren Fuß vom Hals nehmen sollen von den Frauen, so pauschal irgendwie. Oder dieses ganze, was wir da von den zweite Welle Feministen alles hatten, mit Scum-Manifest und so, und dass das alles Schweine sind und ganz Kram, dass man die umbringen sollte und so. Oder auf eine Insel sperren. Oder was weiß ich nicht was. Das, meinst du das, Doro? Ist das ideologische? vieles, vieles mehr. Dass auch Feminismus oft durch antisemitische, durch rassistische Ideologeme flankiert wird. Da gibt's. Ach so, Hass auf Feminismus und Antisemitismus. Na, sowas aber. Total naheliegend. Ja, vollkommen, ja. Steht an der Scheune, aber habe ich gelesen. Ganz verschiedene Beispiele, wie die frauenfeindliche Inselbewegung. Ja, wer kennt sie nicht, die frauenfeindliche Inselbewegung. Ja, genau, so werden die Sachen nämlich dann nachgeplappert, ne? Ja. Einfach so in so eine Superverkürzung dann reingedrückt, irgendwie ätzend, ey. Danke, ja. Veronika Kracher. Ja, danke. Ja, genau, wir bedanken uns an dieser Stelle bei der marxistischen Feministin Veronika Kracher, die der konservativen Dorothee Bär ihre Talking Points liefert. Hast du gut gemacht, Veronika. Ist zwar überhaupt nichts dran an dem Kram, hatten wir ja letzte Woche, hatte ich das ja in dem einen Video da, könnt ihr euch nochmal anschauen, dass dieses Ganze, was sie da sagen, von wegen, die werden alle weiß und die werden alle rechts und so weiter und so fort, dass es halt wieder auch mal Humbug ist. Genauso haben wir auch diese ganzen Beispiele, zum Beispiel diesen einen da, Vance Bronson oder wie der hieß, niederländischer Einwanderer in Amerika, der wegen einem Streit über Unterhalt oder Besuchsrecht oder so bei seinen Kindern da irgendwie auf den Trichter gekommen ist, dass ja Amerika Schweinesystem ist, was man überwinden sollte mit linker Gewalt. Und das gibt's auch alles. Und ja, wie die BRD damals. Zu diesem Thema mit Antisemitismus und Rechtsextremismus und Linksextremismus, da habe ich ja gerade schon ausgiebig referiert. Ne? Also, das ist aus meiner Sicht halt auch, hat das nichts damit zu tun, jetzt per se, also es ist keine Domäne von irgendwelchen Rechtsextremen und es ist schon gar keine Domäne von irgendwelchen Leuten, die keine Partnerin abbekommen und deswegen irgendwie sauer sind auf sich in erster Linie und natürlich auf die ganze Welt in zweiter Linie und übrigens auch auf die Männer natürlich sauer sind. Das ist ja auch immer dieses, was da immer ausgeblendet wird, dass diese ganzen Inselattentäter-Heinis auch ein Männerhass hatten bis zum Abwinken, generell Menschenhass hatten bis zum Abwinken, aber nein, und jetzt ist es schon wieder eine Bewegung, ne? Das ist alles eine Bewegung und das wollen sie jetzt hochjazzen zum politischen Ding irgendwie, aber andere Sachen sind dann nur eine Idee, ne? So Antifa, das ist nur eine Idee, aber Insel ist eine Bewegung, ne? Das ist eine Bewegung, ja. Ja, aber bewegen sie sich gar nicht. Ja, und das ist vor allen Dingen die Minderheit über die Minderheit über die Minderheit in der Minderheit von der Minderheit ist das. Ja. Das ist es vor allen Dingen. Und das ist halt eben das Ding. Also jeder, der sich da hinstellt, und das werden mehrere erwähnen, dieses Insel-Ding in dieser ganzen Debatte. Ich hab mir von der Debatte auch noch andere Sachen angeguckt. Es werden mehrere erwähnen. Und dann sage ich halt eben so, wenn ihr das erwähnt, dann müsst ihr von früh bis spät euch nur in die Hose scheißen über islamistische Anschläge und so, weil da kommt er uns ja auch immer mit irgendwie, ja, aber es ersticken ja mehr Leute beim Essen oder so, als in Europa an irgendwelchen Anschlägen sterben und solchen Sachen. Ja, aber da ersticken noch viel mehr Leute am Essen, als dass irgendwelche Incels irgendwie durchrennen. Und die könnt ihr hier thematisieren und zur Bewegung hochjazzen und irgendwie meinen, die hätten irgendwie politische Ziele, was vollkommener Quatsch ist. Und ja. Also wenn ihr da euch in die Hose scheißt, dann müsst ihr euch bei anderen Sachen erst richtig in die Hose scheißen. Macht ihr aber nicht. Und das beweist halt eben, dass ihr überhaupt keine Ahnung habt und dass ihr nur immer das machen könnt, was gerade an der Scheune steht. Und dass ihr nur prügeln könnt auf Sachen, wo es einfach ist, drauf zu prügeln. Weil da natürlich keiner aufsteht und euch irgendwie sagt, dass ihr Unrecht habt. Und weil wer will sich da schon mit solidarisieren mit irgendwelchen Leuten, die in ihrem Leben nichts gebacken bekommen so und die dann verteidigen. Das macht ja keiner. Und das ist halt der Grund, warum das easy ist für euch. Das könnt ihr schön machen und das macht ihr dann und mit irgendwelchen richtigen Problemen, da wollt ihr überhaupt nichts von hören und das wollt ihr nur wieder abkapseln und auf die gesamte Gesellschaft dann irgendwie schieben, dass die ja so rassistisch sind und was weiß ich nicht, was alles. Das ist alles wieder okay, aber ja, irgendwelchen, und das sind ja auch schwache Leute so und denen wollt ihr aber überhaupt nicht helfen. Für die habt ihr gar keine Solidarität. Und Ja, also es ist wirklich widerwärtig. Das ist wirklich dieses, also wenn ihr euch schon fragt, warum dieses Thema hier wirklich jede Woche bei uns hier irgendwie ist, ist ja fast schon unser neues Gamergate geworden mit dieser Insel-Thematik. Aber es hört halt einfach nicht auf und es wird einfach verleumdet bis zum geht nicht mehr. Es wird entmenschlicht bis zum geht nicht mehr. Werden Feindbilder konstruiert und alles drauf projiziert, was diese Leute gerade irgendwie machen wollen. Es wird immer getrommelt, so jetzt mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr, mehr. Unsere Ideologie, was wir hier gerade wieder haben wollen, so, es ist doch, die Leute leiden doch so unglaublich darunter. Und wir müssen jetzt immer noch mehr eingreifen. Wir brauchen noch mehr von unserer Ideologie. Wir müssen mehr Kulturkampf betreiben, weil Also die Ideologie ist immer vor der Bär, weiß ich gar nicht so genau, ansonsten ob diese die ganzen davon eher so aus Incels, weißt du, die sind alle schon im Untergrund da, unter den Gullideckeln, da hausen die. Zu Hunderten und wenn wir jetzt nicht Gendersprache machen und diese Stereotype den Leuten aberziehen und was weiß ich nicht was alles und drakonische Strafen für jede falsche Bemerkung oder sowas erlassen, dann und natürlich auch jede Menge Geld verteilen an super tolle NGOs, dann wird der Befehl gegeben und dann gnade uns Gott, so, dann kommen die Incel-Bewegungen, wird dann loslaufen. Sie werden sich mit den Gamergatern zusammen, werden sie auf Berlin marschieren, keine Ahnung. ja, wie gesagt, für sie ist es nur ein Zug zum Mitfahren, habe ich den Eindruck. Sie ist doch da ideologisch gar nicht so tief drin. Ja, aber Oder? das reicht ja schon, die sind offen. Das ist ja wieder Ja, dieses schlimm Ding, genug. ne? Das ist ja dieses Ding, die sagen die ganze Zeit halt immer von wegen so, alle Leute sind offen, die sind alle rechtsoffen. Und jede Familie und jede Freiheit sorgt dafür, dass die Leute rechtsoffen werden. Jeder falsche Gedanke macht die Leute rechtsoffen. Und dann hast du diese Leute da und sie labern dieselbe Scheiße, die eine marxistische Feministin redet. Und die hast du auf sämtlichen Sendern diese Scheiße und die reden das hier wieder und die wollen darauf basierend irgendwelche Handlungsdinge dann treffen. Die Doro wohl ein bisschen links offen, Ja, ein bisschen Scheunentor weit links offen. wa? Nicht nur sie. Und wir sehen eben, Frauenhass ist Menschenhass. Er geht uns alle an und bricht er für Yay. uns alle. Es ist in vielen Ausprägungen, es ist die Androhung von Straftaten in sozialen Netzwerken, es ist Cyberstalking, sogenanntes Doxing. Das heißt, Frauen werden viel zu häufig Opfer von Missachtung, von Hass und Gewalt. Unser Leben ist digital, virtuelle Gewalt ist Gewalt im Hier und Jetzt. Und es ist unerträglich und es ist wahnsinnig. Ach, meinst du von der Antifa, dieses Ding da gegen die Immobilienmaklerin, die sie zu Hause besucht haben, oder wie? Meinst du das du? Ach nee, das meinst du nicht. Nicht viel Leid unterwegs und deswegen wird es auch von uns als Bundesregierung mit aller Macht bekämpft. Wir haben in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht: das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität, das Netz. Ja, Gesetz zur. Auf dem linken Augenblick blind sein und Kulturkampf in unsere Richtung, ja. Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wir haben eine neu geschaffene Zentralstelle beim Bundeskriminalamt, wir haben den Gesetzentwurf zur Änderung des Paragraphen 238. Wie gesagt, Wie gesagt, die Leute leiden und wir handeln. auch schon das bereits erwähnte Doxing wird beim Entwurf zur Strafbarkeit von Feindeslisten auch dazu führen, dass das Verbreiten personenbezogener Daten unter Strafe gestellt wird. Und komme ich jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, auch natürlich. Ja, das wird spannend, ne? Also gerade wenn du in Deutschland halt alle sagen, Impressumspflichten und was weiß ich nicht, was alles hast. Und Ja. gleichzeitig willst du noch dafür sorgen, dass die Adressen von den Leuten nicht mehr sichtbar sind. Also in Zukunft dann nur noch publizieren, nur noch ja, nur noch für anerkannte Experten des Publizierens oder wie für große Medienhäuser oder so. Das würde den Leuten ja wahrscheinlich auch gefallen. Am besten noch mit Lizenz. Das Thema Kriminalstatistik. Mir ist es ganz persönlich sehr wichtig, dass wir künftig Gewalt gegen Frauen, frauenfeindliche Straftaten in den polizeilichen Statistiken besser erfassen, besser auswerten. Ich bin Das ist sehr mir froh, dass wir wichtig. uns da Also, besser erfassen, das ja, ist besser wichtig, auswerten. ja. Wichtig. Wenn es nach Wichtigkeitssortierung geht, also ginge, dann wären ja eh ganz andere Themen auf dem Plan. Na, aber gut. Besser erfassen, besser auswerten. Das ist auch eigentlich wieder dieses Ding. Ja, damit man besser prangern kann. Nee, das kommt ja bei denen wieder daraus, dass sie ihre Anfrage gestellt haben, wo dann drin steht, ja, die Inselbewegung wird uns alle töten. Ist der BKA bekannt, dass die Inselbewegung uns alle umbringen wird? Und dann sagt das BKA, ja, nee, dieses, was sie da beschreiben, das ist unseren Kenntnisstand zufolge nicht so gefährlich, nicht so das Riesending. Noch nicht durch seine Erscheinung getreten. Wie sie da meinen, genau, ja. Und dann, was leiten die von der Leute davon ab? Sie verschließen ihre Augen und sie wollen es nicht wahrhaben. Ja. Und in Wahrheit ist es alles so, wir werden alle sterben. Ja. Ja, darum. Auch ganz klar erkannt haben, bekannt haben. Und der Bundesinnenminister, und da bin ich sehr dankbar, hat auch seine Zustimmung bereits angekündigt und hat auch schon Gespräche geführt mit den zuständigen, für die Datenerhebung zuständigen Ländern. Ja, die hatten nur gestern auch eine Pressekonferenz. Und haben sie auch bekannt gegeben, dass jetzt die Querdenker weiter einschränken wollen oder so. Auch überflüssig, finde ich. Auf die Innenministerkonferenz vom 16. bis 18. Juni diesen Jahres, dass das Ganze da endlich angegangen, umgesetzt wird, weil nur wer Frauenfeindlichkeit auch als eigene Rubrik in der Kriminalstatistik führt, schafft es, frauenfeindliche Straftaten zu benennen, dass es eben kein verdecktes Phänomen mehr ist. Verdecktes Phänomen. Also wir wissen eigentlich genau, was Sache ist und wir wissen auch genau, welche E-Mails wir bekommen und so. Aber da steht ja noch nicht Frauenfeindlichkeit dran. Und gucke mal, wenn da endlich Frauenfeindlichkeit dran steht, dann wissen wir, dass es 100% dann, 100% der Opfer von Frauenfeindlichkeit sind Frauen. Boah, die Leute leiden jetzt. Ja, das ist eine Frage, aber dass das aufgedeckt oder dass das jetzt dann sichtbar würde oder so, das heißt ja auch, dass du sagst, das wäre immer da gewesen oder so, sowas Unmögliches, ne? Und wenn wir Frauenfeindlichkeit in der Kriminalstatistik erfassen, dann erhalten wir für diese Straftaten auch genauere Informationen zu Opfern, zu Tätern, aber auch für ganz bestimmte Merkmale. Das heißt, wenn wir genau hinschauen, können wir etwas ändern. Ganz bestimmte Merkmale, die nicht näher benannt werden. Wenn wir genau hinschauen, können wir was ändern. Ja, schön. Ich meine, es erschließt sich aber doch auch selber, was da überhaupt in Frage kommt, wenn einer irgendwelchen Diebstahl macht, dann wird das wohl nicht aus Frauenfeindlichkeit gewesen sein. So. Na. Naja, war das Opfer eine Frau? Frauenfeindlich. Ja, wer weiß. Abschließend, Frau Präsidentin, natürlich wäre es wie bei fast allen Gesetzen am besten, wir bräuchten sie gar nicht. Aber das entspricht leider nicht der Lebensrealität. Ja, meinst du ja. Quelle UN Women, ja. Und solange das weiterhin der Fall ist, werden wir alles dafür tun, damit dieser Hass auch nicht weiter in die Gesellschaft. Alles, genau, alles. Wenn wir alles dafür tun, was uns einfällt, alles. Nämlich nur noch auf einem Auge gucken und das, was die marxistische Inselbewegung beobachten, die Inselbewegung. Da mal genauer hinschauen. Ja, wenn da Leute wissen, dass die da hingucken, ne, dann machen die vielleicht auch da irgendwas, veranstalten die da irgendwas, Zinnober für euch. Ne? Ohne dass da wirklich was ist. Da findet dann so ein Schauspiel statt oder so, wer weiß. Ne? Ja gut, man muss fairerweise sagen, dass ich mir die Einzelbewegung im Bundestag ja auch angucke, von daher. Ja, genau. Wirkt und ich bin mir sicher, dass wir auch da fraktionsübergreifend hoffentlich einen relativ großen Konsens hinbekommen, wenn auch... Oh ja, definitiv. Bei dem Thema, da habt ihr ja alle wieder kein Halten und auch kein Maß und keine Mitte. Und da kennt ihr ja wieder nur eins und das ist los, los, los. Alle Leute leiden, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und du sagst ja schon, das ist alles richtig und FDP sagt das ja auch, wo wir gleich noch zu kommen. Und von daher, ne, also es ist ja alles klar, so wir sind uns ja alle einig, bis auf die furchtbare böse AfD. Und ja, das ist ja alles fein. Symbolgesetz, Aktionismus und dann Wahlgewinn. Das Belästigen von Frauen, das falsche Hinterherschreien und die Pöbeleien von einigen als Kavaliersdelikt bezeichnet wird. Vielen Dank, Dorothee Beer. Hinterherpfeifen ist kein Kavaliersdelikt sein. Nee, das ist schwer staatsgefährdend, glaube ich. Nächste Rednerin für die AfD-Fraktion. Ja, es ist immer schwierig, so von den Reden auf den Inhalt der Texte zurückzuschließen. War das jetzt ein Antrag der Grünen? Das sind diverse Anträge. Diverse Anträge. Alle möglichen Leute haben einen Antrag gemacht, weil das ist ja auch das Thema. Ne? Also ich meine, die Leute leiden ja alle. Ja, es muss ja auch dringend geregelt werden, auf jeden Fall. Ja. Also zwei von den Grünen, die wollen einfach mehr Institutionen und am besten auch noch strafrechtlich den Begriff schärfen. Die Linkspartei wollte auch mehr Geld haben und die FDP, die hat auch einen sehr lustigen Antrag gestellt, den fand ich lustig. Ja. Frauenrechte im digitalen Raum schützen und geschlechterspezifische digitale Straftaten stärker bekämpfen. Da werden wir gleich noch reinschauen. Da werden wir gleich noch reinschauen, denn ich fand den nicht lustig. Ich fand den unterirdisch. Ich fand den grauenvoll, grässlich. Also ich das da Foto auch, von der BR ist immer gut. Auf dem wo ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, den ja, gucke ich mir gar nicht besser, ja, gar nicht den genauer werden an. Wir uns aber gleich der angucken. Den schon werden wir uns ist. Gleich genauer angucken und wir werden ganz genau herausarbeiten, warum der so grässlich ist. Und bevor wir das tun, wollte ich euch nochmal von Frau von Storch geben, als kleines Kontrastprogramm. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, den Antrag der Grünen zur Hasskriminalität lehnen wir trotz einiger richtiger Ansätze ab. Es geht Ihnen ersichtlich allein darum, Ihre radikal-feministische, familienfeindliche, antiwestliche Ideologie durch die Hintertür durchzusetzen. In dieser Ideologie sind alle Männer potenzielle Täter. Die Familie ist ein Hort der Gewalt und unsere christlich geprägte europäische Kultur eine Herrschaft des Patriarchats. Nichts könnte falscher sein. Die Auswertung der WHO über häusliche Gewalt in 48 Staaten kam zu dem Ergebnis, dass die Gewalt in nicht-westlichen Ländern 10-mal höher ist als in unseren westlichen Staaten. Und der Psychologe Steven Pinker stellt einen massiven Rückgang der Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahrzehnten in Europa und Nordamerika fest. Der grüne Hass auf unsere Kultur und auf die Familien macht sie blind für diesen Erfolg. Der Antragstext bezeichnet stattdessen die Lage in Deutschland als Femizid. Der Begriff kommt aus Lateinamerika. In der mexikanischen Grenzregion wurden in den 90er Jahren hunderte Frauen entführt, gefoltert und enthauptet. Dass die Grünen diese grauenhaften Verbrechen mit der Lage in Deutschland vergleichen, ist ungeheuerlich. Allein dadurch ist der Antrag schon vollkommen disqualifiziert. Die Grünen sprechen von der, Zitat, Gefährdung der Frau durch das familiäre Umfeld. Familie ist für sie nicht ein Ort von Nähe und Identität, sondern ein Hort der Gewalt. So rechtfertigen sie dann auch, dass das familiäre Umfeld, Zitat, in den Blick genommen werden muss. Sie wollen Familien überwachen, kontrollieren und bevormunden. Und da sie grundsätzlich keine Kritik vertragen, wollen sie die legitime Kritik. Ja, ich glaube, das klingt eigentlich wieder so wie Frau Hasselmann, aber ich will mich da nicht festlegen. Beim letzten Mal war sie es nicht. Aber diese Tonlage. An ihrer radikal-feministischen Agenda kriminalisieren. Deswegen stellen Sie in Ihrem Antrag Antifeminismus auf eine Stufe mit Antisemitismus. Deutschland anno 2021. So wollen Sie den Feminismus unangreifbar machen. Ihnen geht es nicht um den Schutz der Frauen vor Gewalt. Ihnen geht es um den Schutz ihrer Ideologie vor anderen Meinungen. Ja, eben. Und ich sag mal so, selbst bei diesem Center for Intersectional Justice, was ja dieses Intersektionalitätsanspruch vom Feminismus hier in Deutschland vertreibt, da gibt es ja auch genug Leute, diese BDS-Sympathisanten und so, ne? Aber da dann irgendwie zu meinen, so gegen Feminismus zu sein, wäre jetzt gleichbedeutend mit Antisemitismus oder das wäre irgendwie eine Überschneidung oder das eine führt zum anderen oder so. Auch da habe ich halt wieder das perfekte Beispiel. Ne? Also wenn dieses Center for Intersectional Justice nicht diesen momentanen feministischen Zeitgeist irgendwie perfekt abbildet, dann weiß ich auch nicht. Und die haben BDS-Sympathisanten da drin. Und ne, also ja, da, also guckt euch euren eigenen Scheißladen an, räumt da auf. Und die machen ja auch Veranstaltungen mit der Böll-Stiftung zusammen. Also schaut auf euch selber, räumt da auf. Und dieses ganze Zeug als Projektion von eurem eigenen Dreck. Ihr seid dafür offen mit eurem ganzen, die Leute sind unterdrückt auf 30 verschiedene Arten und das überschneidet sich alles und Und dann sind die halt eben auch unterdrückt, weil sie irgendwie aus Palästina kommen und irgendwie Leute da ihnen Unrecht tun und so, Apartheidsregime und Blödsinn. Und ne, das, da ist Antisemitismus drin so. Und nicht im Antifeminismus per se. Ebenso läuft das bei der Hasskriminalität. Andere Werte diffamieren sie als Hass. Wer die kulturelle Identität bewahren will, ein Rassist. Wer sich gegen die Ehe für alle ausspricht, homophob. Und wer die Gleichstellungspolitik ablehnt, ein Frauenfeind. Unter Gewalt verstehen sie nicht nur Gewalt, sondern digitale Gewalt, Tweets, Kommentare und Meinungsäußerungen. Da landen wir dann direkt bei der Istanbul-Konvention. Darin wird Gewalt gegen Frauen unter anderem als eine, Zitat, Form der Diskriminierung verstanden, die zu wirtschaftlichen Schäden oder Leiden bei Frauen führen oder führen können. Eine Frau nicht in den Vorstand zu wählen, ist nach dieser geltenden Definition bereits Gewaltanwendung. Der Antragstext stellt die Verbindung her von rechtsextremem Gedankengut zu Frauenhass. Die Verbindung von Islam und Frauenhass existiert für sie natürlich nicht. Sie malen die Gefahr frauenfeindlicher Internetfreaks, den Incels, an die Wand, aber schweigen über muslimische Ehrenmorde. Gewalt gegen Frauen, die nicht zu ihrer radikal-feministischen Ideologie passt, ist ihnen vollkommen egal. Genau das ist schäbig, Sie sagen es selbst. Dieser Hassantrag ist Teil des grünen Kulturkampfes. Die Grünen wollen Deutschland mit Radikal-Feminismus und Gender kaputt machen. Wir wollen Deutschland aber normal. Dankeschön, Frau von Storch. Ja, ich kann nicht hauptsächlich zustimmen. Ja, bin ich eigentlich ganz froh, dass es nochmal auf den Tisch kommt. Aber es wird natürlich noch nicht so in die Mitte des Diskurses oder so kommen. Also, bis es dann mal richtig auf den Tisch kommt, das vielleicht noch ein bisschen hin. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass es angekommen ist, da wo es hingehört, das Thema, ne, im Bundestag. Ja, aber du siehst ja, du weißt ja, was passieren wird. Also außer der AfD hat das kein Mensch auf dem Schirm. Und ja, kommen wir nun... Ja, wie gesagt, es wird wahrscheinlich nicht in die Mitte des Diskurs rücken, ne, aber irgendwie ja, ist es dem schon mal ein bisschen näher gekommen. Sagen wir dadurch, so, ja, dadurch ist es ja jetzt auch Pfui-Pfui-Kram, ne? Also durch ja, diese ja. Sache jetzt. Aber gut, ich erwarte jetzt auch nicht, um nochmal von vorhin auf das zurückzukommen mit dem März, ich denke mal, dass er bei solchen Themen wahrscheinlich auch nicht da auf den Putz hauen wird. Ne? Also da, wenn die da jetzt von Gewalt reden oder so, also gegen Gendersprache und so ein Zeug, sich drüber lustig zu machen, das blöd zu finden, ist eine Sache. Aber da jetzt dieses wirklich zu vertreten, und das ist ja auch dieses mit der Istanbul-Konvention, diesen ganzen Kram, das stimmt ja alles, da haben wir ja vor Jahren schon drüber geredet. Also ja. Das war ja aus meiner Sicht lange bevor die AfD diesen Kram überhaupt entdeckt hat, überhaupt als Thema. Und da stimmt ja, was die Dame da meint, dieses mit der wirtschaftlichen Gewalt, das war ja auch so ein Punkt, der auch schon in diesem Papier von aus den frühen Nullerjahren davon, wo sie irgendwie über die feministische Gewaltdefinition und Frauenhausbewegung in Deutschland da fürs Ministerium so eine Geschichte irgendwie aufgeschrieben haben. Das ging auch schon los mit die feministische Gewaltdefinition, wo dann irgendwie drin stand, so ja, Gewalt nach feministischer Definition ist alles, was irgendwie Frauen nicht gebrauchen können. So. Ja, überhaupt so eine Konvention da zu schreiben und dann irgendwie was umzudefinieren oder neu zusätzlich zu definieren, so, das ist schon ein bisschen. Also solche Sachen, ja, ich will nicht sagen, dass man die jetzt auch im Diskurs klären muss oder so, aber wie ist das ein bisschen hintenrum, macht das den Eindruck halt, ne? Ja, das ist ein Diskursersatz. Die sagen ja. Halt die ganze Zeit immer nur, wir haben unterschrieben, wir haben unterschrieben, wir haben unterschrieben, wir ja, haben ja. unterschrieben, wir haben unterschrieben. Und ja, und dann so nach dem Motto, dass wir ja unterschrieben haben und jetzt da was tun, weil die Leute ja leiden, ist ja gleichbedeutend mit das Leiden von den Leuten mit weniger. Aber das ist es ja auch schon mal überhaupt gar nicht. Also diese ganzen sowohl das, ja, was genau, sie Strafnehmen wird zu oder sowas, sowohl ja. das, was sie da festgestellt haben wollen, als auch diese Lösungsvarianten, die sie dann irgendwie haben, beides würde ich ganz stark in Zweifel ziehen. Ne? Also das ist absolut nicht klar, dass das irgendwas bringt und irgendwas richtig darstellt. Und genauso wie dieses hier. Also das ist jetzt halt dieser angesprochene Antrag von der FDP. Und das geht ja schon direkt gut los mit erstmal haben sie hier dieses Plan International hier drin. Und das ist ja auch so ein Verein, der in der Vergangenheit mit ganz extremer Ausblenden von, was mit den Jungs los ist, in den Entwicklungsländern und so, aufgetreten ist. Wo sie ja auch ein reines, so als wäre das vollkommen egal, so es interessiert nur, was mit den Frauen los ist, Bild. Also die sind, wenn die irgendwas berichten und dann auch über Deutschland, absolut gefärbt, absoluter Quatsch, kann man komplett verwerfen. Bla bla bla, dann haben sie irgendwelche Webseiten hier, frauengegengewalt.de, wahrscheinlich von dieser BFF oder wie die heißen, dieser Frauendachverband der Frauenberatungsstellen oder so, also auch mit einem einseitigen Bild natürlich. Und das ist sexistische, patriarchale Gesellschaften treffen digitale Straftaten, Diskriminierung weiblicher Akteure. Da kommt dann auch hinzu, dass die sexistische und patriarchale Gesellschaften wie unsere oder was? Ja, die gehen auch in andere Gesellschaften, die sind auch in Südamerika aktiv und so weiter. Aber Fakt ist, dass sie auch mit den Jungs arbeiten und denen ja, das war Plan, die stehen hier oben, das ist jetzt schon wieder eine andere Geschichte. Aber das ist die FDP, die jetzt hier Deutschland assistiert, ein sexistisches und patriarchale Gesellschaft zu sein. Am Arsch. Einschüchterung, sexistische Kommentare. Wird beabsichtigt, die Meinung von Aktivisten, Journalisten und Frauen des öffentlichen Lebens im Netz zu verdrennen. Quelle Amedeo und Tonstiftung oder was? Das ist wieder nur, was an der Scheune steht gerade. Und dann so stellte beispielsweise die englische Zeitung The Guardian, ja genau, die Taz von England ist, in einer Analyse aus dem Jahr 2016 fest, dass Artikel auf ihrer Webseite von weiblichen Journalisten in viel größerer Zahl beleidigenden Kommentare ausgesetzt sind als die ihrer männlichen Kollegen. Ganz genau. Und das kennen wir nämlich, diese Geschichte. Da wurde damals intensiv drüber gesprochen, nämlich weil, und deswegen habe ich es hier noch offen, weil bei diesem Guardian diese Frauen hier, wie diese Frau Davis, nämlich Bullshit schreiben. Bullshit, wie das die Schiffe weiblich sind, was wir hier haben. Oder so Quatsch wie von der Jessica Valenti, die ja auch damals dafür, ich weiß gar nicht, ob die da immer noch ist oder so, oder ob sie sich jetzt mittlerweile gemäßigt hat oder so. Ich habe schon lange nichts mehr von der gehört. Aber die hat ja früher auch nur Scheiße geschrieben, nur so Quatsch geschrieben wie, warum können wir eigentlich die Männer nicht einfach denen weniger Geld geben oder so wegen dem Pay Gap, warum können wir nicht einfach machen, dass sie weniger verdienen? Und dann ja, hat sie das gefragt, da irgend so ein Verfassungsrichter, und der hat ihr gesagt, das geht nicht wegen unserem Statut sowieso hier, Antidiskriminierungsverbot. Und dann hat sie geschrieben, Bummer. Also so nach dem Motto, Scheiße, warum können wir das denn nicht? Ich will das doch so gerne machen, einfach den Leuten weniger Geld bezahlen, weil ich mir überlegt habe, dass es einfach gerechter wäre so. Und das ist das, was die da verzapfen. Das ist der totale gesellschaftliche Quatsch. Nur sich den hanebüchens Blödsinn aus der Rippe zu schneiden und damit dann irgendwie dann zu Journalismus zu betreiben. Alle Nase lang irgendwelchen Kram, der sich gegenseitig widerspricht, da irgendwie zu schreiben, um. Ja, das kann ja auch eine Masche gewesen sein. Ragebait, Clickbait. Und das ist das, was die da machen. Und das ist der Grund, da scheinen die Frauen da mehr zu betreiben als die Männer. Und das ist der Grund, warum die da mehr Hasskommentare abkriegen, weil die so einen dreckigen, wirklich. Das kann man kaum als Journalismus bezeichnen, diesen hanebüchenen Bullshit. Aber ihr von der FDP, ihr habt das dann irgendwo mal gelesen in den 30.000 Artikeln darüber und habt euch gedacht, oh, das ist ja bestimmt total die Empirie, ne? Da sind ja mehr Männer, Frauen, die kriegen mehr Hasskommentare, damit wäre es bewiesen, mehr Hasskommentare, lass mal in Deutschland Gesetze damit machen, wir sind die FDP, tralala. Wir haben es verstanden. Nein, ihr habt einen Scheißdreck verstanden. Ich weiß auch, wo das herkommt. Nämlich von dieser komischen Ann-Christine Riedel, die auch so einen Dreck da bei der Naumann-Stiftung schon verzapft. Eure Digitalexperte in Anführungsstrichen. Die sagt euch das und dann schreibt ihr eure Kack-Anträge und meint euch irgendwie, ja, wir haben es verstanden. Ihr habt einen Scheißdreck verstanden. Das ist der letzte Bullshit hier. Also wenn ich das lese, kriege ich Magenkrämpfe. Das ist nur linke Propagandakacke, der ihr aufgesessen seid. Und damit wollt ihr Politik machen, liberale Politik machen in Deutschland. Ich fasse es nicht. Ne, du bist ja nicht festgelegt, du kannst ja wieder austreten, ist ja nicht so schlimm. Ärger dich mal nicht. Ja, das mit dem Doxing haben sie ja natürlich auch drin, weil da steht ja gerade an der Scheune. Also müssen wir das natürlich alles hier reinschreiben. Was und die Amadea und Tugend Stiftung sagt es ja auch, das sind ja auch alles Experten, marxistische Feministinnen und so, alles Experten. Und die benutzen ja diese ganzen Begriffe, also schreiben wir die natürlich auch in unseren super schlauen Antrag. Hier hat unsere feministische Expertin uns auch gesagt, dass das alles da rein muss. Dramatischer Anstieg von Hassrede und Straftaten gegen Frauen während der Covid-Zeit. Und die Quelle dafür ist Asia Pacific. Ja, ja, genau, das war das nächste Ding dann, genau, ja. .org. Wahnsinn. Ja. Nicht selten führen digitale Straftaten dazu, dass Frauen auch im realen Leben an Angstzuständen und psychischen Traumata leiden. Ja, so wie diese ganzen PTSD-Opfer da oder wie bei Twitter. Twitter hat mir PTSD gegeben, wo sich vor Jahren die Leute drüber lustig gemacht haben. Jetzt ist es hier Antrag von der FDP. Bitte FDP. Ja, ich habe schon Schwierigkeiten da, mir so ein Profil zu gewinnen und dann noch so ein Scheiß. Naja. Die meinen echt, die hätten es verstanden mit dem Kram. Das ist so armselig. Förderung von Frauenrechten im digitalen Raum, also weltweit. Es ist dringend nötig. Ja, und natürlich, was ist das Erste, was uns einfällt? Istanbul-Konvention, weil das ist, sagen ja schließlich alle Leute. Istanbul-Konvention steht an der Scheune. Im Endeffekt ist es auch nur ein Kontrollorgan. Das scheiß Istanbul-Kack da. Und unsere tollen Istanbul-Konvention, gut. Ja. Umfassend und wirksam. Ja. Konkrete Handlungspläne. Strafverfolgung. Sensibilisieren. Ja. Ach ey, die haben bestimmt irgendwie alle 6 Wochen so einen Sensibilisierungskurs. Elektronische Verfahren für Strafanzeigen, weil wir müssen jetzt sofort die ganze Justiz mit diesem Dreck belästigen. Die müssen dann nur sich darum kümmern, welche Aktivistinnen und Journalisten von den Leuten, nachdem sie ihren Kackartikel drüber geschrieben haben, dass die Männer unser Unglück sind, dann hier irgendwie hören, dass das scheiße ist und dann gleichzeitig noch irgendwie immer dann sagen so, ja, die Meinungsfreiheit ist nicht in Gefahr, das ist alles nur, die Leute sagen einfach nur Kritik und die sagen einfach nur, dass sie nicht einverstanden sind damit, was du sagst. Das sagen sie nur so. 5 Minuten später. Der Knackpunkt ist, geschlechterspezifische digitale Straftaten in Kriminalstatistiken aufzunehmen, plus diese digitale Plattform, wo das einfach automatisiert schnell gezählt werden kann. Ja, und das ist so kann man sich die nächste Geldrunde quasi selbst rechtfertigen. Ja. Aber warum die FDP? Der Hammer kommt vor allen Dingen noch. Der Hammer ist immer noch offen. Ja, wahrscheinlich aber die auch nicht Nein sagen können, richtig, ne? Also das könnten auch die Grünen schreiben. Genau, ja, alles, was bis ich jetzt sag dir da warum, steht. Weil sie Expertin haben und mit Experten geredet haben. Ja, genau. Und was sind das für Leute? Amadeo Antone Stiftung. Irgendwelche Feministinnen. Ja, Geschlechterexperten sind ja seit 30 Jahren nur noch Frauen. Ja. Ja. Ah, strafbare Persönlichkeitsverletzungen. Ja, das ist ganz wichtig. Messenger-Dienste, wir brauchen überall die Daten von den Leuten, aber wir sind natürlich für Freiheit und so. Boah, Datenspeicherung ist ganz schlecht, es sei denn, du bist eine Frau und einer hat dich irgendwie blöd genannt, dann IP-Adresse, alles raus. Ach. Anspruch gegen Anbieter auf Auskunft, das ist alles, wir brauchen das alles, aber wenn es dann hinterher backfeiert und wir die ganze Zeit mit unserer Scheiße, wenn Malcolm Mohammed irgendwas geschrieben hat und die Leute haben plötzlich seine Privatadresse, weil es Twitter rausrücken musste oder so, dann wird das Geschrei wieder groß sein. Ja, ich glaube auch, dass dann eine andere politische Seite das auch übel ausnutzen könnte, ja, genau. Das ist mit dem Pandemiegesetz ähnlich, mit dem Anspruch auf Löschung und Sperrung von Accounts. Ja, ich freue mich schon drauf auf die ganzen Accounts von Migrantifa und so, die dann alle gesperrt werden, weil sie die ganze Zeit nur rumgehetzt haben. Cyberambulanzen, digitale Beweissicherung. Cyberambulanzen. Oh, das sind wir. Oh Mann. Hey, Mann. Das ist die Screenshot-Abteilung wahrscheinlich, ne? Die Screenshot. Haben Sie einen Cyberkrankenwagen gerufen? Datengrundlagen zu geschlechterspezifischen digitalen Straftaten. Ne? Das war das, was wir die ganze Zeit auch gehört haben. Man muss einfach mehr zählen, weil dann die Zahlen müssen ja steigen, weil ansonsten können wir ja gar nicht sagen, die Leute leiden und wir müssen handeln, obwohl können wir jetzt auch schon sagen, aber wenn wir dann noch höhere Zahlen haben, dann können wir es erst recht sagen. Aber auf gar keinen Fall irgendwas mit den Männern angucken. Nein, nein, nein, nein, nein. Das wollen wir alles gar nicht sehen. Wir wollen nur Frauen sehen. Was anderes interessiert uns nicht. Beratungsangebote. Beratungsangebote. Wie groß ist ihr Opfertum? Jetzt kommt der Hammer. Seid ihr bereit für den Hammer? Sich für eine effektivere Zusammenarbeit der Polizei und Justiz mit Hilfsorganisationen im Bereich der Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet nach hessischem Vorbild einzusetzen, wie zum Beispiel Hate Aid links, Hassmelden links, Ich bin hier links, in allen Bundesländern Strafanzeigen digital bei Polizei und Staatsanwaltschaft erstatten, Betroffener ihren Weg durch die Instanzen begleiten. Also lauter auch wieder an der Scheune stehende, von Journalisten über einen grünen Klee gelobte, vollkommen einseitige Organisationen von der FDP gerne in Sonderrolle direkt angegliedert, quasi als Organe der Rechtsdurchsetzung ihr behilflich sein mit ihrer einseitigen Sicht. Super, FDP. Ganz toll. Ja, das kannst du auch zur Uni schicken, eben zu irgendwelchen anderen Experten oder so. Ihr habt es echt verstanden. Sein, ne? Das ist ganz super. Ihr seid so klasse. Ich fühle schon, wenn ich das lese, da fühle ich schon, wie die Freiheit mehr wird in Deutschland. Könnt ihr es auch fühlen? Es ist die Freiheit. Das ist die reine Freiheit, sage ich euch. Oh, Betroffene bei ihrem Weg durch die Instanzen. Und dann in der Öffentlichkeitsarbeit und politischen Bildung auch auf ein gesellschaftliches Bewusstsein des Problems hinwirken. Nee, das ist nicht möglich, Leute. Ihr könnt diese politische Bildung nicht noch einseitiger gestalten. Das ist praktisch nicht möglich, will ich mal behaupten. Also, wenn sie das jetzt noch ein bisschen aufdrehen, dann fällt es wirklich allen auf. Man kann es auch mit Fördermitteln ausstatten. Es fällt jetzt schon allen auf, aber steht noch nicht an der Scheune und deswegen geht es natürlich nicht. Ich meine, gut, klar, ihr habt die Anna Schneider ja auch bei euren Sitzungen da von der Naumann-Stiftung und die hat euch eigentlich auch schon einen Artikel drüber geschrieben und so, aber das ist dann scheinbar wieder egal, weil am Ende kommt dann eure Digitalisierungsexpertin, die Feministin und und politische Bildung, wir müssen ja diesen ganzen Dummen da draußen erstmal erzählen, dass ja diese Probleme überhaupt die Probleme sind, weil wir haben das ja verstanden, ne? Wir sind ja so schlau. Wir sind ja hier die guten Leute von der FDP-Fraktion, die wissen, was im Land los ist. Und diese ganzen Tabu belegten Dingen, die werden wir jetzt hier erstmal aufdecken und dafür sorgen, dass die Leute jetzt zu ihrer Freiheit kommen, indem wir alle Leute einschränken und irgendwelche linken Organisationen mit Mitteln ausstatten und denen erlauben, an die Justiz und die Polizei dann direkt irgendwelche Sachen dazu richten. Unglaublich. Also ja, ich habe echt nicht fassen können. Dafür, dass sie keine richtigen politischen Ideen mehr haben. Ich meine, die sehe ich überhaupt nicht mehr. Ich meine, wir müssen mal das machen, um jetzt keine Ahnung. Ja, was heißt Ideen? Die brauchen noch nicht mal Ideen haben. Die müssen erstmal diese Scheiße, die irgendwie abläuft, mal hinterfragen und sich fragen, ob das überhaupt alles Sinn macht und ob das überhaupt freiheitlich ist in irgendeiner Art und Weise. Und ob das nicht alles nur komplett einseitiger Scheiß ist. Aber. Ja, das sollten sie auch machen, halt, klar. Ne? Ja, aber die sind halt auch schon, ne? Da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema mit dem Offensein, ne? Alle Leute sind rechtsoffen. Höre ich immer, lerne ich immer. Alle Leute sind rechtsoffen, alles führt in Rechtsextremismus, überall ist der Rechtsextremismus. So, jetzt sehe ich hier diese Leute, die sich für Mitte halten und lese hier irgendwie, ja, so ein paar NGOs hier von den Leuten mit komplett linker Agenda, die in die Justiz rein. Wie wär's? Weil wir haben bei irgendwelchen komplett einseitigen Leuten mit linker feministischer Agenda gelesen, das wäre eine super Idee. Das würde irgendwie helfen, so, damit die Leute nicht mehr so leiden müssen. Weil geschlechtsspezifisch. Wenn es offen ist, als Mitarbeiter bei der Polizei, dann beschweren sie sich beim Chef oder so. Und machen sofort eine Meldung wegen Hass. Öffentlichkeitsarbeit, politische Bildung. Es geht nicht. Ihr könnt die nicht noch einseitiger machen. Es ist physisch nicht möglich. Also noch mehr als die Bücher von Strokowski und diesem Heini da, hier, wie heißt der Typ mit dem englischsprachigen Buch? Irgendwas mit White Male Rage oder so. Typ. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Ach so, Michael Kimmel heißt der genau. Typ. Genau. Angry White Man, so war das Buch. Also mehr als diese Kacke verlegen und nichts anderes geht gar nicht. Ist unmöglich. Also da ist es schon alles drin, die Scheiße, die ihr jetzt hier redet. Da habt ihr schon eure politische Bildung genossen, um damit ihr jetzt hier quer durch sämtliche politischen Lager diesen selben Bullshit von der Scheune ablesen könnt. Das ist alles schon geschehen. Die Öffentlichkeitsarbeit hat da schon stattgefunden. Und ja, dann wahrscheinlich dann, ja, die Leute in der Gesellschaft haben es noch gar nicht gemerkt, dass sie unterdrückt werden vom patriarchalen System. Jetzt kommt die FDP und macht politische Bildung oder was für die. Mit Amadeo Antonio und ihrer marxistischen Feministin kommen die dann an und klären die Leute auf, ja, garantiert. Stell dir mal vor, das würde funktionieren. Was hätten wir denn für eine Gesellschaft? Kann man sich ja nicht richtig ausmalen. Ja, Präventionsarbeit. Naja, DDR mit Smartphones und E-Autos. Und frei rumlaufenden Männern, meinst du? Ja, solange sie einen Impfschein haben gegen toxische Männlichkeit. Ja, genau, sowas in der Art, ja. Würde dann wahrscheinlich kommen. Ja. Und Schlimmeres, keine Ahnung. Und natürlich Europa noch damit mit beglücken. Dabei hat das Europäische Parlament mit solchen Themen eigentlich nichts zu tun. Das kann ja jedes Stein das Land für sich regeln. Da gibt es ja auch Grenzen. Ja. Eigentlich müssen die sowas, also, sollen die das nicht regeln. Ich glaube. Aber sie müssen es mal nicht machen. Vagina first, Bedenken gar nicht. Bedenken ja. Frauenhass, das ist wahrscheinlich das Mantra hier. Ja, okay. Nochmal Bundestag. Okay. Dieses Mal Bevölkerungsgesetz. Das war ja diese Woche Thema. Bevölkerungsschutzgesetz, ja. Gutes Bevölkerungsgesetz. Ja. Bevölkerungsschutz, ich nenne das so ein Infektionsschutzgesetz. Von der Infektion kann man sich schützen, von der Bevölkerung. Ja, warum? Das ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes zum Schutz der Bevölkerung, ja. Das Infektionsschutzgesetz heißt ja auch, glaube ich, Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer pandemischen Lage von nationaler Tragweite. Oder HDL, HDGDL oder irgendwie so. Ja. Fedit wie Google war das doch. Ja, genau. Und hier wollte ich euch einfach mal die Frau Göring-Eckardt, die hatten wir schon lange nicht mehr. Oh ja. Yeah. Generell Grüne hatten wir schon lange nicht mehr. Die wollte ich euch einfach mal geben. Die haben sich so ein bisschen versaut bei uns, oder? Jetzt hat das Wort die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Bitte, Frau Göring-Eckardt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, am Beginn der Pandemie gab es so etwas wie eine Vereinbarung zwischen den BürgerInnen und der Regierung. Und die ging so: Die Bürgerinnen und Bürger sind solidarisch, sie schultern Auflagen und Einschränkungen bis weit an die Schmerzgrenze oder darüber hinaus zum Schutz für alle. Und dafür unternimmt die Regierung alles, was möglich ist, um Schutz zu gewährleisten und Härten abzumildern. Diese ja, habt ihr da auch, könnt ihr euch noch erinnern, als wir da diesen Deal getroffen haben? Ja, klingt logisch, war aber nicht so, ne? Ich erinnere mich noch an 2 Wochen, um die Kurve zu verflachen. Und die Regierung unternimmt alles, um Härten abzumildern. Habt ihr da auch das Gefühl? Nee, aber es steht ja eigentlich auch so im Gesetz. Das müssen sie prinzipiell schon machen eigentlich. Aber ja. Ja, also wenn sie die Dezemberhilfe oder die Januarhilfe jetzt irgendwann auszahlen. Ich weiß nicht, wo sie im Moment sind oder ob das wieder besser läuft. Aber am Anfang hatte ich nicht das Gefühl, dass die Härten irgendwie adäquat. Ja, die Jupoldina hat ja auch von 2 Wochen oder so geredet. Warum? Was ist ja auch keine Härte praktisch. Ne? So. Witz. Ich möchte nicht wissen, wie viele Betriebe schon kaputt sind. Und da sie ja jetzt... Da sie ja jetzt das gesagt hat, dass die Regierung quasi dafür da ist, diese Härten abzumildern, was glaubt ihr denn, was jetzt ihre Meinung zu den neuen Härten ist? Dann findet sie die doch bestimmt total schlecht, oder? Ja, dass man aufs Impfen warten muss, wahrscheinlich. Dass man auf die Genimpfung warten muss, weil die Grünen doch so für Gentechnik sind. Diese Verabredung ist einseitig zulasten der Bürgerinnen und Bürger aufgekündigt. Hilfen kamen zu spät oder sie kamen unzureichend. Stattdessen kamen im März Lockerungen, wieder besseren Wissens und wieder besserer Wissenschaft. Mehr Infektionen. Ja, also wir haben gelernt, die Regierung sollte die Härten abmildern und das hat sie aber nicht getan. Sie hat gelockert. Wieder besseren Wissens. Ja, ich meine diese Behauptung mit der Wissenschaft, ne? Also Leopoldina. Aber ich meine, die haben ja auch so viele Sachen gelöscht, da kannst du, natürlich haben da alle nur ein Bild gekriegt. So, da kann man nicht sagen, das hätten alle nur selber gesagt. Mehr schwere Erkrankungen wurden zugelassen und jetzt Menschen, die auf Intensivstationen liegen, die zu Hause mit der Krankheit kämpfen, die Spätfolgen haben, werden Ärztinnen und Ärzte, die am Ende sind. Ich mache mir wirklich große Sorgen mit vielen hier, aber ich finde, es muss eben auch entsprechende Maßnahmen geben. Menschen. Ja, also genau, um die Härten abzumildern, muss es entsprechende Maßnahmen geben. Aber das war der Deal. Wir kümmern uns drum und dafür werden die Härten abgemildert, aber die Härten wurden gar nicht abgemildert, statt das wurde gelockert. Meine Herren, härter werden. Also man muss die Härten abmildern. Ist damit auch die häusliche Gewalt gemeint? Ich immer nichts im Mund, ne? Schlagen sich gerade mit dem letzten Cent durch. Theaters, Kinos, Kultureinrichtungen, Restaurants, Cafés, Geschäfte geschlossen seit Monaten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ganz persönlich. Meiner Seele fehlen auch Begegnungen, auch zufällige Resonanz, Live-Musik. Aber so vielen fehlen die Aussicht und das Vertrauen, dass es gut werden wird, dass es funktionieren wird, dass wir uns hier wirklich gemeinsam anstrengen, meine Damen und Herren. Wir sind inzwischen Opposition, meine Damen und Herren. Die Grünen sind in der Opposition. Noch. Die Regierung macht alles falsch, aber wir müssen jetzt noch mehr machen. Ja, genau. Die Regierung macht alles falsch. Ja, kann man so sagen, ja. In Wahrheit macht sie natürlich hauptsächlich das falsch, dass sie noch nicht genug macht, ja. Und die Leute, die haben ja auch Probleme da so. Und da sind es auch Leute, die leiden. Aber da strengen wir uns dann einfach an. Und dann ist das ja okay, so, ne. Kommen wir schon noch mit klar. Tut uns ja auch in der Seele weh, wie die Frau Pastorin da irgendwie gesagt hat, aber ja, das geht schon. Es geht auch wieder weg, genau. Zwischen 80.000 Tote, die wir betrauern, Väter, Mütter, Großeltern, Freundinnen, Freunde, Menschen, die einen großen Teil ihres Lebens noch vor sich hatten, Menschen, die uns fehlen werden, ihre Ideen, ihre Hoffnungen, ihr Lachen. Und ihr Beitrag für das danach. Das Gesetz, das wir heute hier diskutieren, ist nicht genug. Es reicht nicht aus, um die dritte Welle wirklich zu brechen. Es ist nicht das alles tun, Frau Merkel, was Sie hier heute Morgen gesagt haben. Wir brauchen mehr Lockdown, ja. Mehr. Und was sie da jetzt nicht sagt, ist irgendwie, wir müssen jetzt impfen wie Sau oder so. Das sagt sie nicht. Sie sagt, ja eben, wir müssen alles noch weiter einschränken, was aus meiner Sicht halt eben an diesem Punkt einfach nicht mehr geht. Also tut mir leid. Das ist doch Quatsch. Das kann doch kein Mensch mehr nachvollziehen. Erzähl das mal den Israelis, erzähl das mal den Engländern, erzähl das mal den Amerikanern, dass wir jetzt hier in Deutschland rumsitzen und uns irgendwie sagen, so die Oppositionspartei im Bundestag sagt, wir müssen noch mehr alles einschränken. Aber das ist ja auch ein blödes Klischee immer nur, dass diese Grünen ja immer nur quasi, ja, alles verbieten wollen und es ist schon ein bisschen schwach, dass du nicht auch eine andere Idee hast. Die Leute triezen so, aber ja, also tut mir leid, was anderes sehe ich da nicht. Du stellst dich hier hin, du bist Opposition. Das Einzige, was dir einfällt zu dieser aktuellen Lage, die wir haben, ist, warum drehen wir nicht einfach noch mehr die Schrauben an? Als hätten wir überhaupt gar keine anderen Wege jetzt. Also als hätten wir gar keinen Impfstoff. Als hätten wir gar keine Masken und nichts. So, oder Hygienekonzepte oder irgendwas. Als hätten wir das alles gar nicht. Also größtenteils ist es ein Impfstoff, ne, wo ich halt, also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie man dann in dieser Situation nicht sagen kann, impfen, impfen, impfen. Jeder, der irgendwie so eine scheiß Spritze irgendwie halten kann, soll die einem reinrammen, der die haben will, so, ne. Und dann ist gut die Sache. Und ich kapiere es nicht, warum man dann nur sagen, warum einem da nichts anderes einfällt, als immer noch irgendwie wir müssen alles dicht halten. Aber klar, wahrscheinlich, wenn man irgendwelche Jugendorganisationen hat, die einen Systemwandel gerne hätten, dann macht es vielleicht wieder Sinn. Ne? Aber das ist natürlich nur eine Verschwörungstheorie. Und wir alle hier, bis auf ein paar notorische Leugner oder Querideologen, wissen, wir müssen mehr tun, um die Zahlen wirklich und dauerhaft nach unten zu bringen. Bis jetzt ist es ein Infektionsschutzgesetz, das nicht ausreichend schützt. Es ist nicht konsequent genug. Es kommt ja zu spät. Es ist ein Notbehelf. Zu spät, nicht konsequent genug. Also das sind alles so die letzten Vokabeln, die mir dazu einfallen. Also mir fällt eigentlich nur ein, dieses ganze Versagen, was ich hier sehe, wenn ich in die anderen Länder da gucke, wie die das handeln. Und auch da wieder, Oppositionspartei im Bundestag, aber das ist vollkommen egal. Also es wird einfach mitgespielt, dieses Spiel von wegen, ja, dann einfach Kraftanstrengung und alle weiter auf Abstand und alles weiter so, wie immer, so, ne, was soll's. Wird schon irgendwie lernen. Ich glaube, das kommt ein bisschen aus diesem Gedanken oder aus dem Glauben, dass man das wirklich irgendwie noch aus dem Land kriegen würde oder so, das Dings. Das ist ja so ähnlich mit der Nachverfolgung, das versuchen sie auch immer noch. Das macht auch eigentlich nur Sinn, wenn man glaubt, man könnte das noch komplett aus dem Land kriegen. Weiß ich nicht, also den Zahn sollte ihn vielleicht mal irgendwie einer ziehen. Das ist mein Eindruck. Ja, die Strukturen sind geschaffen, die werden jetzt nicht mehr abgeschaffen. Ja? Die haben ja selber gesagt, ab einer Inzidenz jenseits der 100 ist eine Einzelnachverfolgung nicht mehr sinnvoll, darstellbar, egal mit welchen Kapazitäten. Aber die Kapazitäten sind da und die laufen weiter. Ja. So sieht es aus. Und es ist nicht die dringend benötigte Strategie für die nächsten Monate mit Stufenplänen, mit Aussicht, mit Klarheit, was zugemacht werden muss und wann was geöffnet werden kann. Wo ist denn deine Klarheit? Eine Inzidenz von über 100 ist zu spät, um erst zu bremsen. Wir müssen konsequent zurück auf 50, besser noch auf 35, mit entsprechenden Schritten von Öffnungen, mit Möglichkeiten, mit Testungen, ja, und natürlich mit sehr viel mehr, sehr viel konsequenter Impfungen, überall dort, wo es geht, meine Damen und Herren. Ja, wir waren als Grüne immer für eine einheitliche, transparente, nachvollziehbare bundesweite Strategie der Bekämpfung der Pandemie, aber sie muss eben auch wirksam sein. Wir bekommen sie leider erst in der Not, und dass es nicht möglich war, und das sage ich hier an die Adresse, die AfD, von der habe ich nichts anderes erwartet, aber auch von Herrn Lindner und Herr Schneider hat sich leider auch so geäußert, dass es nicht möglich war, sehr schnell in dieser Woche, von mir aus in 5 Nachtsitzungen, dieses Gesetz zu beschließen, damit es sehr schnell wenigstens das auf den Weg gebracht werden kann. Ja, also auch wieder, Oppositionsarbeit der Grünen sieht so aus, Regierung hat ein Gesetz gemacht, warum wird es nicht sofort beschlossen? Das kann doch nicht sein. Ja, genau. Warum erst durchlesen, erst prüfen, alle Fristen einhalten? Nein, einfach durchwinken. Wunderbar. Ja, das geht ja schon turboschnell, ne? Und die will es nur noch turboschneller haben. Also die haben an demselben Tag noch diese Anhörung gemacht, da im diese Expertenanhörung halt in den Ausschüssen. Und das ist ja schon beschleunigtes Verfahren. Normalerweise dauert das ein paar Wochen, bis es dann irgendwie da mal in diesem Ausschuss landet und so. Aber weh, der Autobahnbau wird beschlossen, obwohl der Krötenkäfer noch nicht gewittert ist. Also. Ja. Da fehlt mir jedes Verständnis, meine Damen und Herren. Ja. Wir erwarten das von anderen ja auch. Wir erwarten von Eltern, dass sie irgendwie über Nacht wieder organisieren, wie es mit der Schule oder der Kita wird. Wir erwarten, dass Geschäfte sofort schließen können und deswegen finde ich wirklich, es kommt jetzt auf jeden Tag. Ja, und das, was die da jetzt unter Arbeiten verstehen, irgendwie ist Ja sagen oder was. Das ist die grüne Opposition. So. Das ist das Ding. Die reden immer so, als wären sie schon Regierung, so, weil die haben ja auch nichts mehr auszusetzen. Das ist auch so. Die kriegen ja schon alles. Schon seit Jahren. was sie haben wollen. Ja, außer natürlich ist schon perfekt, ja. 100% von dem, was sie haben wollen. Aber es wird dann wahrscheinlich dann beim, ja, ab Ende des Jahres dann so, ja. Und also ich finde es unglaublich. Und dann so nach dem Motto so, ja, hier, dann kümmert euch doch so, als ob das jetzt einfach nur Terminkonflikte beim Lindner wären oder so, die daran auszusetzen sind an diesem ganzen Prozess. Es fällt mir nichts mehr zu ein. Also. An, und das kann man nicht nur sagen, da muss man auch was tun dafür. Dennoch, der vorliegende Entwurf muss dringend nachgebessert werden. Eine Notbremse, die wirksam ist, sieht anders aus. Und da geht es zuallererst für mich um die Kontakte in der Arbeitswelt. Die müssen maximal rechtsverbindlich runter und der Schutz muss hoch. Und dafür muss dieses Gesetz sorgen. Ob Kanzlei oder öffentlicher Dienst. Mobiles Arbeiten und Homeoffice muss Pflicht sein und das muss auch kontrolliert werden, meine Damen und Herren. Und dort, aber nur. Ja, das ist auch schon wieder so ein Ding, ne? Das muss kontrolliert werden. Du kannst nicht den Leuten vorschreiben, wo sie zu arbeiten haben, ist das auch nicht. Also. Ja, und ja, das ist auch wieder, also die konstruieren halt auch wieder so ein Ding von wegen, ja, diese ganzen Arbeitgeber, die sind alle so grausenvoll, so das mit der Homeoffice und bla und blub und das ist hier, da, dort, keine Ahnung, schlag mich tot. Was ist los? Die sind voll scharf drauf, dass ihre Mitarbeiter krank sind und so. Ja, wenn die überhaupt noch arbeiten können, dann können sie sich glücklich schätzen im Moment. Aber das scheint ja auch alles egal zu sein, weil wir machen jetzt einfach eine Kraftanstrengung nach der anderen. Nur dort, wo dringend vor Ort gearbeitet werden muss, muss getestet werden. Und es muss auch klar sein für beide Seiten, dass getestet werden muss. Auf der Baustelle muss doch auch ein Helm getragen werden. Und in Pandemiezeiten muss eben getestet werden. So einfach ist das. Und da reicht eben kein Angebot aus. Wir wollen ein Gesetz, das nicht wartet übrigens, bis die Schule gänzlich in Flammen steht, bevor jemand nach dem Feuerlöscher greift. Erst ab einer Inzidenz von 200 zu handeln, ist zu spät. Das ist kein Schutz für Schülerinnen und es ist auch übrigens kein Schutz für die Eltern, meine Damen und Herren, für die Gesundheit unserer Kinder. Morgens testen mindestens zweimal die Woche muss immer und ohne Inzidenzwerte selbstverständlich sein, auch in Kitas. Ohne Tests kein Präsenzunterricht. Und wenn Sie mich fragen, unmöglich. Wir reden ja hier nur über die Frage der Notbremse ab 100. Wenn Sie mich fragen, in den Schulen müsste eigentlich klar sein, Wechselunterricht ab 50. Wechselunterricht bei über 100 geht nur mit sehr verbindlichen Hygienekonzepten, geht nur mit Tests, geht nur in festen Gruppen und eigentlich auch nur mit Luftfiltern, meine Damen und Herren. Bitte. Ja, also die Testerei finde ich im Prinzip in Ordnung. Das können Sie meinetwegen ruhig machen, aber ich finde es halt komisch, dieses Zahlen rumgeschubst, was jetzt hier schon wieder passiert und Geschachere irgendwie 50, 100, bla bla. Keine Ahnung. Ne? So, das ist auch immer noch so wieder. Also dieses ganze Gerede ist halt immer so, als wäre da überhaupt jetzt überhaupt keine Zeit vergangen. So. Ich fühle mich immer noch so wie im letzten Jahr, als alles angefangen hat. Wir müssen alles runter machen, so. Das ist irgendwie das Einzige, was uns einfällt. Und Schule auf, Schule zu, Schule dies, das, jenes und am besten im Zweifelsfall alles erstmal zu und alle nach Hause, so viel wie möglich nach Hause und was weiß ich nicht was. Ja, also. Ja, die Marschrichtung ist klar und es wird sich nur noch um die Details gestritten, ne? Wissen, dass die Mutation jetzt sehr stark Kinder betrifft, dass Kinder ihre Eltern anstecken. Auch das wissen wir aus dem Ausland. Und deswegen sage ich zum Schutz der Kinder und Eltern, sorgen wir dafür, dass dieser Schutz wirklich gewährleistet ist. Und dazu gehört aber auch, wenn man sehr konsequent... Was für Schutz vor Inzidenzwerten oder was? Wir brauchen lebensnahe Regeln. Lieber draußen als drin. Wer in den Zoo kann, ins Außengelände, der muss die Oma nicht zu Hause treffen. Wer hier über Ausgangssperren redet, und das scheint ja irgendwie das Hauptthema gerade zu sein, wer wann wo klagt und was da passiert. Und ich sage wirklich ganz klar, sowas muss angemessen und muss verhältnismäßig sein. Und es ist definitiv nicht verhältnismäßig, wenn Sie in der Wirtschaft weiter locker sind und die Tests nicht verbindlich sind und auf der anderen Seite die Ausgangssperren machen. Und ja, oh, das ist schon fast ein Kritikpunkt, aber auch nur fast. Weil man ja dann immer noch irgendwie das nur benutzt, um sich darüber aufzuregen, dass ja diese raffgierigen Wirtschaftsmenschen so raffgierig sind. während man abends nicht mehr raus darf. Das ist irgendwie das Einzige, was ich jetzt da wieder raushöre. Also so ein bisschen wunderbare, ja, wir brauchen Kulturkampf natürlich, das muss natürlich sein, so Wirtschaft böse, Wirtschaft schädigen, das ist gut, Systemwandel, aber das macht ja eh nur irgendwie, dass die Welt kaputt geht, von daher geht das schon. Und nur das, sage ich, geht zusammen und nur dann haben wir auch eine echte Verhältnismäßigkeit. Lassen Sie uns das Gesetz verbessern, damit es eine echte Notbremse ist, meine Damen und Herren, und dann ist... Lassen Sie uns das Gesetz verbessern, dass es eine echte Notbremse ist. Ja, damit es nicht so hart wird für die Leute. Die 99,8, die nichts haben. Nach der Notbremse, vor dem Gesetz. Vor dem Gesetz mit einem echten Stufenplan, mit echter Klarheit. Und hören wir in der Tat darüber auf zu reden, was alles nicht geht und mit wem es nicht geht, sondern tun... Echte also Klarheit. Echte Klarheit. Tun wir Dinge. Diese festen Inzidenzwerte, die führen auch dazu, hat einer jedenfalls geschrieben, ich glaube, das war der Vorgänger von dem Drosten an der Charité, der es geschrieben hat, dass man sich dann irgendwie an den Werten orientiert und dann immer wieder öffnet, wenn es knapp drunter ist und wieder lockert, und wieder festzieht, wenn es knapp drüber ist und dass man einfach eben das dadurch dann immer an dem Inzidenzwert rumkratzt. Das ist auch nicht ganz unlogisch, fand ich. Tun wir das, was geht. Gerne gemeinsam, aber bitte auch konsequent und wirksam. Vielen Dank. Ja, konsequent, wirksam. Aber das muss ganz, eine ganz tolle Entlastung sein. Hm. Ja, hat schon was von demagogisch, ne? Die Katrin. Ja, die haben das schön schnell durchgepeitscht alles. Und hattest du den Text jetzt auch nochmal von dem von der ja, Gesetzesänderung? Hatte ich, ja. Genau, diese Geschichte hier. Und wo ich da bei Social Media vorhin drüber gestolpert bin, war auf jeden Fall, dass sie hier so einen Katalog angepasst haben und hier noch weitere Dinge reingetan haben. Nämlich diese Geschichte hier, Paragraph 73. Und so weiter. Und dann haben sie hier Zusammenkunft teilnehmen, außerhalb der Wohnung aufhalten, genannte Einrichtungen öffnen, Ladengeschäft, Markt öffnen und so weiter. Und das wurde dann, dieser Paragraph 73 wurde dann abgebildet und darüber stand, das sei mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Das ist aber ein Fake, wie man hier sieht. Ja, das ist natürlich Quatsch, ja. Das ist hier Ordnungswidrigkeiten. Diese Geschichten. Also ja. Das ist nichts mit Freiheitsstrafe. Ja, also genau. Wenn ihr das bei Twitter irgendwie seht oder so, diese Gegenüberstellung von diesen Sachen hier und diesen Paragraphen, das ist die richtige Variante hier und dieses mit Freiheitsstrafen, das ist irgendwer, der die Leute aufhetzen will. Ne? Also das ist ein bisschen Ordnungswidrigkeit. Diese ganzen Sachen. Aber das müsste man vielleicht auch mal, also wenn uns irgendwelche Journalisten zuschauen, das wäre doch mal ein richtiger Dienst, diese ganzen Verweise auf andere Dinge hier mal aufzulösen und dann mal irgendwie aufzulisten, was jetzt hier alles überhaupt noch geht und nicht geht und so. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei ja 24 und dann noch ABCDEFG und so weiter, da wüsste ich jetzt schon nicht, was hier irgendwie Sache ist. Und das wäre wahrscheinlich eine Aufgabe von mehreren Tagen, das alles irgendwie nachzurecherchieren, worauf hier überall Bezug genommen wird. Und ja, jetzt noch mehr Sachen hier Bezug genommen werden. Ja, fangen Sie so, dass mit den Ordnungswidrigkeiten dann auch ein bisschen, soll ich sagen, nicht die Durchsetzungsfähigkeit fehlt, aber es ist natürlich eben keine Straftat. Da können Sie nicht die Leute irgendwie für den Schatten stecken oder so. Das heißt, da ist einiges an Angst dann auch ein bisschen unbegründet. Ja, aber du kannst den Leuten ja trotzdem auch schaden mit einer Ordnungswidrigkeit. Ne? Ja, klar, Dingen, wenn du so dann durchkommst vor Gericht. Vor allen Dingen, wenn die ihr Geschäft öffnen, was jetzt schon sowieso schon am Boden liegt irgendwie so, ne, dann kann das natürlich jetzt auch nicht gerade toll sein, wenn sie dann noch eine Ordnungswidrigkeit oben drauf kriegen. Vor allem ist das jetzt ja im Gesetzestext verankert. Das ist ja schon bei der vorigen Änderung des Infektionsschutzgesetzes eine Sache gewesen, die ich sehr stark kritisiert habe. Es ist einfach viel zu überpräzisiert im Gesetz geschrieben. Das sieht man auch an dieser ganzen Auflistung hier, was die anderen Gesetze betrifft. Ja, es werden einfach langfristig die Tatsachen geschaffen, die an sich über Verordnungen ja immer sehr allgemein gehalten im Gesetzestext geregelt werden sollten. Ja, das ist unüblich, dass man das macht. Ich habe bei Phoenix angesehen, so ein Rechtswissenschaftler oder so, der meinte, dass er am bedenklichsten findet an dem Gesetz, dass damit ja sozusagen der normale Rechtsweg ausgehebelt würde. Ja, das Bedenklichste ist natürlich die, dass die Bundesregierung direkt Verordnungen erlassen kann. An den Ländern vor allem vorbei. Das ist schon bedenklich. Ja, ansonsten sind die meisten Sachen, also das mit nur noch eine Person je Tag, das steht nicht mehr drin. Die haben die Sachen nochmal präzisiert mit, okay, deine Wohnung und dein Grundstück und dein befriedetes Gelände, also eingefriedetes Gelände, da darfst du dich aufhalten und du darfst raus für die Dinge. Also einige Kritikpunkte wurden halt nochmal präzisiert, was diese ganze Sache angeht. Aber naja, Ausgangssperren im Gesetz ist schon schön. Mit Uhrzeit. Schön präzise alles. Ich glaube, wenn das in 10 Tagen kommt, dann brauchen wir das nicht mehr. Tja, und da hatte ich diese Sache hier noch gefunden, wo sie hier wohl so zwei Handschuhe zusammenbinden und warmes Wasser reinmachen für irgendwelche Patienten im Krankenhaus, die keiner besuchen darf wegen Isolation. Das ist ja dann so ein bisschen Ersatz von warmem Händedruck von den Verwandten haben. Das ist natürlich ziemlich ziemlich dystopisches Bild irgendwie so, ne? Ja, sozusagen. Erinnert mich an diese künstlichen Roboter-Tiere, die sie denn in Japan den alten Leuten zum Spielen gegeben haben. Das ist schon düster. Und auf dem Bild haben die doch nicht den richtigen Abstand, oder? Die Ulla von der Leyen und der Erdogan. Ulla hat sich nochmal aufgeregt und den Mitarbeiter da irgendwie ran zitiert, beziehungsweise erst einmal Kommissionschef oder so, das heißt, wir haben einen ähnlich hohen Status in der EU. Und sie hat ihm jetzt wohl nochmal irgendwie klar gemacht, dass es so auch nicht geht, obwohl er dann irgendwie auch meinte, dass er ja auch irgendwie ein Recht hatte, da zu sitzen oder so. Ja, ich glaube ja, dass das ein Affront war. Der geht. Ich habe das nämlich überhaupt gar nicht mitbekommen, bevor ich dieses hier gelesen habe. Also Ulla sollte eigentlich neben Erdogan sitzen. Und musste dann auch auf dem Sofa Platz nehmen, weil sich der andere Hani, von dem du gerade schon geredet hast, sich da hingesetzt hat. Was pfeift oder rauscht da gerade? Wer rauscht denn da? Bei mir rauscht nichts, aber ich höre es auch. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, und das ist das sogenannte Sofa-Gate dann jetzt hier irgendwie geworden, wie auch immer. Ja, genau. Die Ulla ist da extra hingefahren, um mit dem Erdogan über die Istanbul-Konvention zu sprechen. Weil die haben ja gesagt, sie wollen da irgendwie raus und das nicht mehr supporten, unterschreiben, nicht mitmachen, die Türkei. Und da ist sie so aufgelaufen. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Zusammenhang ist, dass der Erdogan da mal zeigen wollte, so euer Feministenkram machen wir einfach nicht mit, Peng. Ne? Und natürlich war das ein Affront und sie hätte vielleicht auch irgendwie sich umdrehen und weggehen können oder so. Wäre vielleicht auch gar nicht so dumm gewesen von ihr. Ja, hat es aber nicht gemacht. Ich denke mal, was ihr das Thema auch so wichtig ist, ne? Das ist nämlich so ein bisschen ihr Herzensthema. Das stand in irgendeinem Artikel jedenfalls so drin. Ja, das fand ich nicht so schlecht, dass er da aufgelaufen ist. Vom Erdogan natürlich, weiß ich nicht, ist ein bisschen hart, aber auch eindeutig dann irgendwie, ne? Ne, wieso? Erdogan hat doch jetzt bei dieser Geschichte nichts gemacht, oder? Ja, er hat sie doch weggesetzt, sozusagen. Diplomatisch, nee. Gute. Nee, das bestimmt, dass er. Achso, ja, okay. Sie hätte sich da, wenn sie vorher gekommen wäre, hätte sich da vielleicht auch hinsetzen können, ja. Sie wollte sich doch nicht da hinsetzen, wo Erdogan sitzt. Sie wollte sich da hinsetzen, wo dieser andere Typ von der Kommission sich hingesetzt hat. Das war auch das Problem. Okay, ja. Stimmt. Ja, okay. Ich hatte gesagt, ja, das super wichtig. Mit Erdogan wird es ja auch vorgeworfen dann dauernd. So, das ist ja das Doofe. Ja, das ich jetzt auch, weiß ich nicht. Nee, mit Erdogan hat das jetzt, glaube ich, irgendwie nichts zu tun. Das ist nur, ich habe auch erst überlegt, ob ich es mal reinnehmen soll, aber es ist wieder so irgendwie, keine Ahnung, bla bla bla, und da wird da irgendwie so eine Riesensache irgendwie draus gemacht. Und ja, so es gibt tausend Dinge, wo man sich drüber unterhalten könnte bei der von der Leyen und vom Erdogan und so, und jetzt geht es irgendwie darum, wer auf dem Sofa sitzen musste. Und wer da irgendwie vor der Europafahne da hängen durfte. Ja. Und also, aber das ist Politik, meine Damen und Herren. Ja, die hohe Kunst. Ja. Das ist ganz wichtig. Da wurde das Röschen nicht richtig behandelt. Und das ungerecht. Ich würde sagen, Rechtsstaat und Freiheit abschaffen, oder? Die Leute leiden schließlich. Müssen auf dem Sofa sitzen. Und so. Vielleicht auch einfach mal die Regler auf 100. Das kann, glaube ich, immer gut helfen. Okay. Zügig durchgreifen. Hat die Georg Eckert doch gesagt. Ja, lasst euch nicht gendern. Geht in den Wald. Fördert, was der Freiheit dient. Zerschmettert, was ihr schadet. Und setzt euch immer auf den richtigen Platz. Lest Knicklicht und Miete pro Kopf und geht auf That Safe Space. Und lest Schäm dich. Genau. Nur schämt euch nicht. Und lest natürlich, weil wir den ja heute auch hatten, The Blank Slate von Steven Pinker. Genau, das auch. Und was ich immer beschwert hatte, lest auch Im Schatten guter Absichten von, wie heißt er? Ja, lest Im Schatten guter Absichten von Sebastian Wessels. Onkel Rupert hat auch ein neues Buch gemacht. Sebastian Wessels. Oh ja, das kann ich auch nur empfehlen, das Buch. Guck mal, bekannt, wo hast du denn sonst noch geschrieben? Mach mal Werbung. Den Blog Homo Duplex hat er sonst auch noch so geschrieben. Naja, ich meine. Ja, dann schön so ein Menschen, der die Weltraumaffen schon nicht getroffen hat. Okay. Ganz zufällig. Kulturmarxismus. Wir sehen uns nächste Woche. 18 Uhr Sonntag.